Als Eddie sagte, ich mag meinen Teddy nicht, wusstest du, dass er ein ungezogenes Kind war. Aber als er dein Leben mit dem Klappmesser bedrohte, was ein Kerl, bringt dich zum Weinen. Und das habe ich auch. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Schönen guten Tag, hallo. Ja, Ich ebenso, habe die hallo. Ehre. Ja. Guten Abend. Heute Jawohl. am Tag des Dings, wo keiner nachguckt, welcher Tag heute ist. Verdammt. Wenn man den Song spontan erkennt, dann kriegt man glatt einen Ohrwurm oder so davon, ne? Dann darf man den gerade noch mal Vor hören. Am sich hin besten das trauen, ganze natürlich. Album oder den Film Ja, gucken. genau. Ja. Die Schönen guten Affen Tag, einmal hallo. live, sagt der Fredinator. Willkommen, Fredinator. Tja. Tja, wie kommt's? Wirtschaftlicher Absprung, oder wie? A concise history of Middle East. Moment, lass mich erstmal einblenden. Ah, So verdammt. weit bin ich noch gar nicht. Ah, ich kann es nicht mehr. Ach so, Bin nee. eingerostet. Nee, jetzt haben Einmal wir's. mit Profis. Die erste Quelle, die bringe heute ich mit, das ist ein Buch in der achten Edition, A Concise History of the Middle East. Und ich meine, dass wenn man mit möglichst geringem Lesevolumen möglichst viel in der Region verstehen möchte, ist das ein ganz guter Einstieg in die Materie. Das hat 800 Seiten und dadurch einfach auch, dass es immer wieder neu verlegt wird und das ist halt. Es ist von 1979. Das heißt, es ist Lindy. Das bleibt noch mal eine Weile im Umlauf des Buchs. Und Hast du es gelesen? ja, ich habe es gelesen. Ich bin bei den letzten 100 Seiten oder so. Da bin ich noch nicht durch. Und mir hat es aber sehr gefallen. Also einfach gut geschrieben, gute Infos und die Region einfach erklären. Also. Darf ich doofe Frage stellen? Ja, zu welchem Schluss kommen Sie denn? Wer ist denn schuld? Oh, die tun an einer Stelle sogar, das fand ich ziemlich schickig erwähnen, dass sie die Hoffnung daran haben, dass sich der Islam reformieren wird und dass dann auch Menschenrechte so wie im Westen hochgehalten werden. Wo ich mir dann auch dachte, wow. Aber das war auch nur auf einer Seite ein Satz, so als Seitenhieb. Also Also. sowas versuchen sie dann zu vermeiden, sozusagen, ja, das ist so Stellung zu beziehen, oder Ja, genau. wie? Okay. Fand ich aber gut, also echt professionell geschrieben, echt eine gute Empfehlung. Gerade wenn man, weiß ich nicht, Social Media so viel Müllinfo hat, ist so ein gutes Buch da, ein ganz frischer Gegenwind einfach, also sehr zu empfehlen. Ja, das Thema Oh. ist echt umfangreich, ne? Also deswegen gibt es da sicher viele verschiedene Einschätzungen und so. Ich fragt sich auch, ja, hier so ein Glossar, ob das dann das Richtige ist, um das zu verstehen. Weiß ich nicht, wer hat das mitgebracht? Ich habe das mitgebracht, weil das ist mal ein ganz interessanter Blick, ja, wie die Medien sowas machen. Also das habe ich auf Twitter gefunden, publiziert, das ist auf den Nachdenkseiten. Und das wird halt gesagt, es ist ein Papier von der ARD. Ja, und es gibt einfach so ein bisschen einen Einblick zu schauen, was schreiben die denn ihren Leuten vor oder was empfehlen die? Ich fand es relativ weit gefasst eigentlich. Es sind halt ein paar Sachen drin, wenn du mal unter das Inhaltsverzeichnis ein Stück runter scrollst. Ich glaube gleich. Ja, dann kommen erstmal die Quellen, ne? Also hier hast du einmal die Report Antisemitism.de, eine NGO, ein zentrales Projekt der Antisemitismusbekämpfung, bundesweites Meldesystem, Kooperation mit den Ländern, zivilgesellschaftlich getragenes Projekt in Berlin, Haushaltsmittel des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben, den Kampf gegen Antisemitismus gefördert. Das ist also eine der Quellen. Und guck mal da, wer die nächste Quelle ist. Die Amadeo-Antonio-Stiftung. Und die geben dann hier den Meinungskorridor vor, der zu den Themen ausgesprochen werden kann. Was ich fast schon Bildhauer auch. grotesk finde, ist, dass Bildhauer nochmal gesondert aufgeführt wird, weil Bildhauer ist ja nichts weiter als eine Puppe mit der Hand von der Amadeo Antonio Stiftung im Rückgrat. Also wobei das wirkt so marketingmäßig, so ja. Ein bisschen nochmal aufbauschen, mehr draus machen. Mhm, genau, wir haben ja hier zwei Quellen, ne? Das kommt nicht alles nur aus einer Sule oder so. Ne? Mhm. Und dann erfahren wir, es gibt eine ARD-Begriffsdatenbank, die vom WDR anscheinend gepflegt wird. Ne? Wir sind doch immer kleiner. Aber da steht kein Eintrag, ist bindend oder stellt eine Vorschrift dar. Von daher Schachmatt. Ja, ich habe gesagt, ich fand es weiter gefasst, als ich es erwartet hätte. So, dann haben wir den Absatz, wie macht das die Tagesschau? Zum Beispiel in Fett gedruckt dann, wir sprechen weiterhin von Angriffen aus Gaza auf Israel oder Terrorangriffe aus Israel. Es kann aber auch Krieg gegen Israel verwendet werden. Was unbedingt vermieden werden muss, sind Worte wie Gewaltspirale und auch Eskalation in Nahost, beschreibt die aktuelle Lage seit Samstag nicht ausreichend. Die Situation ist komplexer. Bitte passt auch auf, wie wir das Wort Angriff genau verwenden. In dieser Situation sind es Angriffe von Israel auf Gaza. Es ist verkürzt zu sagen oder zu schreiben, Angriffe auf Israel und Gaza. Also man hat ein bisschen gelernt aus den ersten Tagen der Berichterstattung an diesem Punkt. Also das sind E-Mail-Auszüge vom 9.10., also zwei Tage nach. Druckfrisch. Nach dem Angriff dieser Terroristen auf die ungeschützten Zivilisten da. Als Reminder zu dem die Rundmail von gestern. Unsere AG Sprache, auch interessant. Neben der Datenbank gibt es auch noch eine Arbeitsgemeinschaft Sprache, beschäftigt sich in diesen Tagen noch einmal intensiv mit Begriffen und Beschreibungen zur Nahostberichterstattung. Das Team macht das netterweise gerade in und zwischen den Schichten. Deshalb ist das erstmal eine schnelle Übersicht, die gerade übermittelt hat und die hilft schon mal sehr weiter. Ja. Außerdem bei der Übernahme von Agenturtexten bitte genau überlegen, ob die Formulierungen von dpa und Co. korrekt sind. Die Kolleginnen und Kollegen machen auch nicht immer alles richtig. Ja, und dann kommt Hamas-Kämpfer, das war ja am Anfang so ein ziemlicher Fauxpas von den Öffentlich-Rechtlichen, dass sie die Leute als Kämpfer bezeichnet haben, aber man soll halt bitte das nicht tun, sondern von Terroristen schreiben, was ich auch völlig richtig finde. Ansonsten gibt es die Synonyme militante Islamisten, militante Palästinenser, Terrormiliz oder ähnliches. Und dann wirklich, wie für Kinder, ne? Die Hamas wird als terroristische Organisation eingestuft. Auch unterscheidet die Hamas im Gegensatz zur israelischen Armee in ihren Aktionen nicht zwischen militärischen Zielen und Zivilisten. Erklärtes Ziel der Hamas ist vielmehr die... Welcher Journalist weiß das nicht? Das verstehe ich nicht so ganz. Also, dass das hier so Sendung mit der Maus mäßig nochmal erklärt wird. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, dass das nicht irgendwie klar ist. Die Hamas ist klar islamistisch ausgerichtet. Finde ich aber ganz selten in der eigentlichen Berichterstattung wieder, muss ich sagen. Ja, ich auch nicht. Ja, also das wird eigentlich eher hinten dran gestellt. Das findest du eher auf Social Media, aber in den Nachrichtensendungen, die ich zum Konflikt angeguckt habe, habe ich das nicht so richtig wahrgenommen. Also der Chat berichtet jetzt auch von Problemen irgendwie mit Buffering und solchen Sachen. Was jetzt hier bei uns so wird? Ja. Also ich habe ja eben schon mal auch in Twitter geschrieben, mein Kontrollstream buffert ständig. Ach so. Ich hatte vorhin eine Ahnung, dass du irgendwie ein halbes Wort weggelassen hast. Bei Gegenangriffe. Vielleicht ist das auch nur weggefallen oder am Buffern war oder so. Tja, naja, können wir jetzt nichts dran ändern. Ich nehme das ja parallel auch auf. Wenn es in der Aufnahme zu ätzend ist, dann müssen wir es halt nochmal neu uploaden. Okay. Kann ich jetzt nichts dran ändern. Also bei mir sieht das alles grün aus. Ich hatte ja schon gesagt, dass bei mir die Vorschau auch mal irgendwie sich gedreht hat, jetzt tut es aktuell auch wieder. Aber hier steht sehr gut. Ja, es scheint aber YouTube zu sein. Also manche Leute schreiben, es geht, manche schreiben, es geht auch nicht. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall im Nachhinein in einer vernünftigen Version geuploadet. Wer greift was an, finde ich auch sehr geil. Also das ist bei dir noch ganz unten. Wer greift was an? Die israelische Armee fliegt als Reaktion Angriffe im Gazastreifen. Ziel waren in der Vergangenheit stets militärische Einrichtungen der Hamas. Oft sterben dabei viele Zivilisten. Die Hamas nutzt diese oft als menschliche Schutzschilde. Dennoch sollten wir stets klar machen, dass es sich in der Regel um Angriffe auf militärische Ziele handelt. Habe ich auch irgendwie nicht gesehen, als das mit dem Krankenhaus losging, habt ihr auch erstmal alle wieder. Ich meine, das ist ein paar Tage. Ich dachte auch, dass die Raketen, die Hamas hat, dass die größtenteils einfach blind in die Region gehen und nicht so wirklich mit Kalkulation und Ziel gemacht sind, sondern eher so Wumms und wir schießen was ab und irgendwo geht die Rakete halt runter. Aber halt eher so Pi mal Daumen. Also ich glaube, dass die für sich auch in Anspruch genommen haben, dass bei diesen irgendwelchen Anschlägen, wo sie den Bus hochjagen oder so, dass das ja auch irgendwelche Busse waren, wo die hauptsächlich Militärs drin waren. Aber das ist schuldig natürlich nichts oder so. Ja, macht das noch nicht besser. Aber das ist natürlich dann trotzdem auch ein militärisches Ziel eben. Kann man schon so akzeptieren. Da gibt es einen ganzen größeren Absatz über halt die Hamas, wie man die zu begreifen hat. Die Tagesschau vermeidet den Begriff Hamas-Kämpfer und spricht von Terroristen. Das hatten wir ja vorhin schon mal, islamistisch ausgerichtet. Hamas-Angriff auf Israel. Die UNO spricht nicht von Terroristen, sondern von bewaffneten Gruppen. Woran liegt es nur? Vielleicht ist die UNO ein höllisch korrupter, komplett von Diktatoren unterlaufener Haufen Scheiße ist, aus dem wir möglichst zügig austreten sollen. Vielleicht liegt das daran. Ja, das haben ja die muslimischen Länder haben das ja als Sport erklärt, innerhalb der UN dauerhaft und permanent irgendwelche Verurteilungen gegenüber Israel einzubringen und das dann durchzuboxen. Also wir kriegen dann die Teilnehmer des Ganzen erklärt, Fatah, Hezbollah und so weiter und so fort. Es gibt ein Dossier über den Gazastreifen. Wo hier auch ein Narrativ drin ist, das mir viel zu selten irgendwie in den Nachrichten vorkommt, nämlich im Sommer 2005 räumte Israel alle jüdischen Siedlungen im Gazastreifen und zog seine SoldatInnen von dort ab. Der Gazastreifen ist Teil der palästinensischen Autonomiegebiete. Seit 2006 ist die radikale islamische Hamas im Gazastreifen an der Macht. Es ist halt nicht so, dass Israel nicht irgendwie versucht hat, eine Zwei-Staaten-Regelung zu schaffen oder eine Koexistenz. Wahlen haben übrigens, seit die Hamas an der Macht ist, im Gazastreifen nicht mehr stattgefunden, seit 2006. 50% Arbeitslosigkeit, 18.000 Palästinenser aus dem Gazastreifen durften in Israel arbeiten. Das hat sich, glaube ich, dann auch jetzt erledigt. In der Folge dieser Wahlen, ich kann mich gut erinnern, haben sie öfter sowas vermeldet wie Israel hat Luftangriff geflogen und dabei Minister 1, 2, 3, 4 erledigt oder so. Minister, die zu der Zeit waren die ja gewählt. Ne? Relativ demokratisch, glaube ich, beobachtet worden und so weiter. Das war auch schon eine Nummer eigentlich. Ne? Kingsburn sagt, am Fatah-Tag zieht er immer mit dem Hezbollah-Wagen los. Ja, das würde ich auch gerne. Gott, unsere Zuschauer sind genauso blöd wie wir. Ja, aber der Spruch war gut. ja, genau. Also hier wird nochmal genau dieser Friedensprozess beschrieben und genau das, was da passiert ist und eben halt nicht Israel böse Kolonialmacht hat die Palästinenser Land weggenommen. Im Gegenteil. Palästina, der ursprüngliche Name eines Gebiets an der südöstlichen Mittelmeerküste, Israel, Teile des heutigen Jordaniens, Gazastreifen, Westjordanland. Ja, und warum gibt es den Begriff? Erklären Sie hier leider nicht. Den Begriff gibt es, weil die Römer gesagt haben, Judäa klingt uns zu viel nach den Leuten, die wir gerade alle hier totgeschlagen haben. Deswegen möchten wir, dass das hier jetzt lieber Palästina heißt. Nicht, dass die wieder drauf kommen, einen Aufstand zu machen, wie den, den wir gerade zusammengeknüppelt haben. Genau. Ja, und ja, was hier auch nicht drin steht, ist, dass das Wort Palästinenser im Endeffekt erst durch Yasser Arafat für diese Gruppe von Menschen etabliert worden ist. Ja, die palästinensische Autonomiebehörde, die israelischen Siedlungen, die israelischen Siedlungen kriegen ganz schön viele Erklärungen ab. Die Intifada wird hier noch erklärt und da geht es auch nochmal um Boycott, Divest, Sanction. Teilnehmer der Kampagne sind mehr als 170 palästinensische Organisationen, außerdem Roger Waters, Brian Eno etc., Künstler, die da mitmachen. Genau. Hier will sich, also der Bundestag hat ja die Boykottaufrufe als antisemitisch eingestuft. Die ARD denkt eher, dass das anti-israelisch ist. In der Berichterstattung über bestimmte Teile der Kampagne kann auch die Einordnung antizionistisch oder antisemitisch richtig sein. Dann wird die Samidun beschrieben, der Zionismus, der Antisemitismus auch nochmal komplett. Was sind wichtige Punkte, um Antisemitismus zu konstituieren? Was ist ein Kibbutz? Und was ich auch sehr lustig fand, ist, was ist Staatsräson? Nein. Also die Merkel hat zum ersten Mal eingebracht. Ne? Ja. Ja, genau. Und dass der Scholz das halt auch wiederholt hat. Dann kommt auch der Herr Masala zu Wort, der immer zu Wort kommt aus irgendeinem Grund, wenn es um irgendwas geht auf der Welt. Da muss ich sagen, ich habe jahrelang mich darüber beklagt, dass in Deutschland geopolitisch irgendwie keinerlei strategische Kultur irgendwie existiert, wo sich Leute so öffentlich drüber unterhalten. Den Platz hat der Masala schon gut eingesammelt. Also der scheint da irgendwie so die Deutungshoheit zu haben. Also sein Buch war übrigens ganz gut, also Welt und Ordnung. Ich finde ihn halt auf Twitter ziemlich unerträglich, aber... Ich auch. Also was hier so ein Spruch von der Staatsversammlung, das ist doch aber irgendwie auch nur Gequatsche, weil wenn es dann hart auf hart kommt und man soll dann irgendwie eintreten mit seinen Soldaten oder so, damit das nochmal neu diskutiert, würde ich sagen. Ich frage mich, wen willst du denn da schicken? Unsere Bundeswehr ist doch auch schon zu teilen, besteht die doch auch schon aus Leuten, die da eher die andere Seite bedienen. Die 4000, die jetzt nach Litauen gehen oder so, ne? Der Stream ist wieder bei Leuten weg, es tut mir leid. Ja, dann gibt es nochmal die Vertreibung, die Nakba. Und dann geht es nochmal um die Einordnung von verschiedenen Slogans. Intifada bis zum Sieg oder auch Intifada ist unser Klassenkampf. Lacht in marxistisch. Wenn also von einer Intifada bis zum Sieg die Rede ist, bezieht sich das auf die israelische Besatzung. Im Nahen Osten ist ja damit jedoch selten der Rückzug des israelischen Militärs nur aus den umstrittenen Gebieten und die Anerkennung eines palästinensischen Staates an der Seite Israels gemeint, sondern vielmehr die Zerstörung des jüdischen Staates an sich. Nein, doch, oh. Und natürlich gilt das auch für From the River to the Sea, Palästina will be free. Das ist halt auch alles... Ja, da sollten sie sich mal abschminken. Vielleicht sollten sie sich das abkaufen lassen oder so, das Land. Wie ist das mit den... Stellt man sich halt vor, Leute würden irgendwie durch ostdeutsche Innenstädte marschieren, mehrere tausend stark und würden für die Wiedererlangung der Ostgebiete demonstrieren, lautstark. Und dabei Sachen rufen wie Polen, was weiß ich. Polen wird halbiert, la. Was würde da in Deutschland los sein? Aber wir erlauben das interessanterweise genau den Leuten, die Leute umbringen wollen, für die wir eigentlich geschworen haben, immer einzustehen, nachdem unsere Großeltern jemanden unterstützt haben, der sie umbringen wollte. Ja, ich glaube, so ein bisschen der Unterschied ist, dass wir das Land dann vielleicht einfach so zu Deutschland erklären würden, würden die Leute in Ruhe lassen. Aber die müssen immer gleich die Leute austauschen. Die müssen immer gleich irgendwie die einen rausschmeißen, die anderen miteinander reinsetzen. So. Ja. Hast du gerade gesagt, Deutschland soll Gaza annektieren? Nein, Quatsch. Eine Variante. Babymörder Israel, Kindermörder Israel. Wird hier wenigstens auch relativ klar gesagt, dass das halt auf Stereotype zurückgeht. Und halt über die geistige Beschränktheit eines Menschen, der momentan nach dem 7. Oktober irgendwie Babymörder Israel ruft, zu urteilen, das muss jemand anders machen. Hört auf zu tun, was Hitler euch angetan hat. Stop doing what Hitler did to you. Das letzte Mal, als ich so geguckt habe, ging es Israel irgendwie nicht um die Auslöschung der Menschen da und auch nicht um das im industriellen Staat. Das kannst du halt gar nicht vergleichen. Also. Nö. Ich meine, die Palästinenser, die werden genozidiert und haben ihre Bevölkerung verdreifacht. Also das funktioniert so nicht. Also wenn du sowas in den Raum stellst, dass du halt gevölkermordet wirst und deine Bevölkerung wächst und wächst, nein. Dann geht es um die Gleichstellung von Zionismus und Terrorismus und dann kommt hier mein Lieblingsding, das mit Mohammeds Armee wird zurückkehren. Ja. Also Kaiba, versteckt euch, ihr Juden, oder wie das da heißt. Dass das geduldet wird halt. in unserem Land. Das hier, und das steht ja auch relativ schwarz auf weiß, hier wird eine antisemitische Vernichtungsdrohung ausgesprochen. Warum muss ich mir das in meinem Land gefallen lassen, dass die Leute so eine Scheiße rufen? Ich weiß es nicht. Warum tut die Polizei nichts? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht hat sie Angst. Meine Stimme gegen Siedlungskolonialismus und ethnische Säuberung. Ja, wer will denn eine ethnische Säuberung durch? Oh Gott, Wogau. Dekolonisierung und Siedlungskolonismus und so, da kriege ich sowieso Kopfschmerzen von. Um Israel als koloniales Projekt bezeichnen zu können, fällt schlicht das koloniale Mutterland. Diese Rolle erfüllten die Briten in keiner Weise, sagt hier jemand. Sei nicht rassistisch, liebe Palästina, den habe ich noch nicht gehört. Aber das Das ist, ist auch ja. so eine Nachgekarte, finde ich. Das ändert man doch alles auch nicht mehr. Das bedeutet doch auch heute nicht so wirklich mehr was, oder? Was meinst du? Ja, ob da, wie das dann damals gelaufen ist, das ist ja ganz interessant zu wissen. Das ist irgendwie für die Beurteilung der Situation, glaube ich, nicht mehr wirklich Aber das hier möglich ist oder so. für Journalisten Naja, in gut, das muss halt Deutschland wissen, gemacht, stimmt die den natürlich. Konflikt bearbeiten. Ne? Ja, Man muss okay. ja den Zusammenhang, wir lesen uns ja nicht einfach irgendwas durch, um zu gucken, was die Sachen heißen, sondern wir gucken, wie werden deutsche Journalisten angeleitet, über diese Themen zu denken, zu sprechen und zu berichten. Ja, im Apartheid Endeffekt stellt ja alles Vorwürfe. über Argumente dar, ne? Und ob man diese Argumente wirklich noch wälzen muss, sozusagen, das finde ich eben Ja, aber fragwürdig. wenn die doch Fraglich auf der belegt. Wenn man Straße das nur so von, natürlich Bescheid wissen, da hast du schon ganz recht. aber wenn die auf der Straße wieder gebrüllt werden, diese Slogans, dann soll, finde ich schon ganz gut, dass man die zumindest einordnet, weil ich weiß nicht, wie tief jeder Sprechpuppe da irgendwie in dem Ding drin ist. Ja. Ja. Israel ist unser Unglück, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Dann gibt es irgendwie noch Udrup Tal Abib, bombardiert Tel Aviv. Ja. Kaiba Kaiba, das hatten wir ja vorhin schon. Dann zeigen sie uns nochmal, wie die Flaggen und das Emblem der Hamas aussehen. Ja, dass mir keiner da reinkauft, kommt diese phallusförmige Kappe von dem Zeichen dadurch irgendwas zu ersetzen. Zwei gekreuzte Schwerter und eine Karte des heutigen Israel, inklusive Westjordanland und Gazastreifen. Ne? Alles Palästina. Das Wappen der palästinensischen Autonomiebehörde finde ich auch gut. Da fehlt eigentlich nur noch irgendwie so ein Ornament unten an dem Adler. Ja, Islamischer Staat kennen wir auch. Graue Wölfe, interessant. Gerade jetzt bei der jetzigen momentanen Entwicklung, wo die Türkei heftig gegen Israel austeilt. Ne? Ihr großes Ideal ist Turan, ein großtürkisches Reich sowie die Eliminierung der politischen Gegnerinnen. Stärke, der Volksfront. Wolf soll die Stärke und Hälfte die Volksfront. Aggressivität der Bewegung symbolisieren. Sie Aktivistinnen propagieren einen ethnischen Nationalismus. Und hier ist natürlich die Volksfront zur Befreiung Palästinas. Nicht die Befreiungsfront Palästinas, auch nicht die populäre Front. Das sind eh Die Spalter. sind ja jetzt zerstritten, genau. Der islamische Dschihad und seine Al-Quds-Brigaden, ne? Das ist die Jerusalem-Brigade des islamischen Dschihad. Klingt heimelig. Haben wir nochmal die Fatah, auch finde ich immer geil. Organisationen, die gleich Maschinen, ja, Sturmgewehre und Maschinenpistolen auf ihren Waffen haben und eine Granate drunter. Ja, so. So geht Sehr, Frieden. ja, sehr friedlich. Und Granaten sind tatsächlich auch relativ günstige Waffen. Also da kriegst du eine für $2 auf dem guten Markt. Also. Ja, ich kann mir Die vorstellen, wenn Flagge du der das so gut Hisbollah, was erwartet kriegst. uns? Wieder ein Sturmgewehr hier aus russischer oder chinesischer Herstellung. Also die scheinen alle da eine Sprache zu sprechen. Und werden halt nochmal ein paar Schlüsselwörter. Nakba. Also ich meine, wir wollen alle frei leben, aber ob jetzt unbedingt der Kampf für das Land sozusagen dazugehört, ob man sich ein bisschen anders regeln kann. Ja, das ist doch auch das Verrückte. Wir kriegen erzählt, Länder gehören allen, aber auf unseren Straßen demonstrieren irgendwie Leute, die sagen, sie wollen irgendwie alle umbringen, die in dem Land sind, wo sie irgendwie sind. Ja, es ist Kinder. total so wie eine fixe Idee von denen oder so, dass also, wenn es darum ginge, dass da irgendwie der Islam großflächig verdrängt werden würde oder so, das ist ja alles gar nicht der Fall. Ne? Es geht Und eigentlich das, darum, wo dass du mit Chris da gerade vielen langscrollt, fand ich mit das Menschen. Interessanteste eigentlich an dem Ding, Oh, dass das es dann am ist. Ende nochmal so eine Liste gibt, ne, mit den Leuten, die man einladen soll oder kann oder Ja. die einem empfohlen werden. Ich kann mir schon vorstellen, wie hier zu Gamergate würden dann hier Kracher, Brudnik, was weiß ich, hast du nicht gesehen, Sarkisian. Stimmt. Also, Stimmt. ich kenne jetzt diese Leute nicht, ich möchte ihnen überhaupt nichts unterstellen damit, aber ja, ich möchte den Journalisten was unterstellen. Das mögen wirklich gute Experten sein, das kann ich nicht. You, I want to take you to a Nacktbar. Yep, Psychedelic. I want to spend all your money at the Nacktbar. Also irgendwelche Friedensforscher sind zumindest nicht so bekannt dafür, dass sie so einseitig sind wie Feministen, wie Kracher oder so. Bei dem Thema ist das vielleicht nicht ganz so Und das fand ich bekannt. ganz humorig, dass als letztes halt noch der Tagesspiegelartikel hier reinkopiert ist. Wenn du mal hochscrollst, findet sich ein lustiger Eintrag in Rot unter der Überschrift. Kopiert aus PDF des Artikels, weil der Online-Artikel sich hinter einer Paywall befindet. Uiuiuiui, Living on the limit. Real Gangster. Ja, also finde ich auch ganz lustig, dass man halt dann einen Artikel aus dem privaten Medienbereich nehmen muss, um nochmal so ein paar Zusammenhänge klar zu machen, dass man das nicht irgendwie in einem 40 Seiten langen Dokument schafft, sondern man braucht auch nochmal einen Artikel von der Konkurrenz. Ja, aber wow, damit haben sie Meinungskorridor sehr simpel vom Boden bottom up abgedichtet. Also wie du zu interpretieren oder zu reden hast. Also. Ja, das fand ich auch das Interessante jetzt. Nicht den Inhalt unbedingt, aber mal diesen Blick zu kriegen. Wie regelt es ein Fernsehsender eigentlich? Oder wie regelt das ein öffentlich-rechtlicher Sender vor allem auch? Also ich gehe mal davon aus, dass das echt ist. Es gibt keinen Grund jetzt zu zweifeln, weil das ist nicht jetzt irgendwie explosiv oder anders, als man denken würde oder sowas. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass das ein echter Leak ist. Das ist echt ein Vorteil, würde ich sagen, bei der Recherche, halt, wenn du sowas schon zusammengestellt hast. Macht vielleicht unvollständig sein oder so. Jein. Ja, für den schnellen Überblick auf jeden Fall. Ja, für den Überblick schon, aber du hast ja hier auch, also in dem Fall ist der Engel aus meiner Sicht ja auch in Ordnung. Aber stell dir vor, es geht um Männerrechtsbewegungen, ne? Wie dieser Reader dann aussehen würde, wenn ihn die gleichen Leute machen, vor allem, ne? Stell dir vor, wie der aussieht und wie der dann Journalisten vielleicht ganz anders beeinflusst, als es dieser jetzt tut. Das finde ich halt gefährlich. Wer Kann ich weiß, nicht wie genau viele, einschätzen, muss wie. ich ehrlich sagen, weil ich weiß ja nicht, wie viel jetzt hier Meinungswert ist oder so. Ich würde das vermuten, dass das bei so Nee, das hatte Männerdings schon das anders meiste oder auch so Hand und wäre, Fuß. aber das ist noch nicht hundertprozentig gesagt. Ja, aber das hier ist ein politisches Thema. Das ist harte Fakten und so. Aber Ja, und wenn es dann überhaupt bei hart einem auf hart, wenn es in so einen Meinungsthema Glossar geht, wie ja, Männerrechte oder ist es ja so, nicht nur eben. Ist kannst es du ja es nicht halt nur. Es ganz gibt ja diese anders. Filterproblematik und so weiter. Dann werden sie dann auch entsprechende Artikel drin haben. Kann ja sein, dass es nicht irgendwie um die negativen Seiten von Feminismus an sich gehen würde. Aber sie können da ja auch nicht irgendwie die wesentlichen Problemlagen ausblenden. Aber Das glaubst du, meine sie ich, hätten ne? Arne Hoffmann unten unter Experten? Oder Vielleicht Lukas nicht, aber Schocker vielleicht oder anders, so? ne? Also. Niemals. Das können sie gar nicht zulassen. Wegen Gynozentrismus. Ja, der wird da sicher nicht so gerne gesehen sein. Nein, das stimmt schon. Ja, der Herr Gutierrez von der UNO, die ich vorhin ja schon mal als einen Haufen Scheiße bezeichnet habe, wo wir besser austreten und nicht mehr so viel Geld investieren, weil es halt komplett von Lobby und Diktatoren unterwanderter Verein ist, hat eine Rede gehalten. Die Silke Mertens von der Taz ordnet das ein. Und fängt wie immer in der Tat an, die nunmehr Volljährige, die zu meiner Hausgemeinschaft gehört, hält mich für finanziell ungeschickt und im Grunde verarmt. Und dann erzählt sie erstmal einen Absatz darüber, über ihre leere Haushaltskasse und dass die kleinen Jetzt wollen wir Elektroroller zum will Meiner. und so. Zwei, also im Endeffekt ein neues Outfit für die kühlen Herbsttage. Sorry, aber ich bin finanziell ungeschickt. Zwei Absätze, bevor er überhaupt was anfängt. Dann wird über Lindner gesprochen. Steuermehreinnahmen, la la la la la. Er tat, was er konnte, ungefähr so wie ein knurrender Mops, der sich als Kampfhund ausgibt. Also, indem er die 2 Milliarden irgendwie. Eine Nachschulung im Fach Diplomatie könnte dem Herrn Lindner und damit der gesamten Ampel wohl zum Vorteil gereichen. Und warum nicht auch gleich Antonio Gutierrez mitnehmen? Das ist jetzt die Hinleitung zu dem Titel. Genau. Witzke, Und diese es geht halt um diesen Satz von Herrn Vorleiterin, ja. Gutierrez, den wir auch schon des öfteren Mal angeprangert haben, immer zu sagen, dass die Gräueltaten vom 7. Oktober nicht im luftleeren Raum geschehen sind. Zunächst einmal zwischen israelischem Staatsgebiet und dem Gazastreifen besteht tatsächlich kein Vakuum. Ja, Silke, ich verstehe schon, du willst irgendwie als quirky rüberkommen und lustige Kommentare machen, ist vielleicht ein bisschen unangemessen an der Stelle. Aber na gut. Aber auch kein Puffer oder irgendeine Form von Schutz für die Zivilbevölkerung. Auf der Erde findet sozusagen nichts in einem luftleeren Raum statt. Die Luft ist überall. Ja, oh, boah. Ist Ja. nicht wahr, oder? Doch. Ist nicht wahr, das steht da nicht Doch. wirklich, oder? Oh Doch. Gott. Man Nein. muss die Sehr Sache gut, noch dass mal der. runterbrechen. Wurde der Artikel mit ChatGPT geschrieben? Ich glaube, das geht gar nicht. ChatGPT würde sagen, als Sprachmodell kann ich nicht so selbstbezogen sein wie du, Silke. Zweitens, Recht hat Gutierrez auch im Punkt, dass Gewalttaten nicht in einem Vakuum stattfinden. Wenn Kinder zum Beispiel geschlagen werden, dann haben sie ihren Eltern mit Sicherheit vorher Widerworte gegeben, etwas kaputt gemacht oder nachts wie verrückt geschrien. Auch Frauen werden nicht im luftleeren Raum vergewaltigt. Es kommt etwa oft vor, dass sie den betreffenden Männern vorher Sex verweigert, sie Idioten, Schweine oder Hurensöhne genannt haben. Man muss einfach den Kontext sehen. Sehr angemessen, Frau Mertens. Ihren Hurensohn. Männerhass da auch kurz noch unterzubringen. Also. Ja, kommt in der Tat immer gut rüber. Ne? Kommt immer gut an bei den Leuten. Drittens, Gewalt spezifisch gegen Juden hat noch nie im luftleeren Raum stattgefunden. Die Pogrome in Osteuropa fanden häufig an Ostern statt. Denn nur knapp 2 Jahrtausende vorher haben die Juden Jesus umgebracht, eigentlich die Römer, aber die Juden haben es nun mal nicht verhindert, hätten die das nicht gemacht und außerdem nicht immer die Brunnen der Christen vergiftet und christliche Kinder zum Frühstück verspeist. Nun ja, wer weiß, was dann gewesen wäre. Es ist auf jeden Fall falsch zu ignorieren, dass sowas von sowas kommt. Wer darauf besteht, zu existieren, muss eben auch mit Konsequenzen rechnen. Also du versuchst hier den Gutierrez für seinen Satz, den ich auch scheiße fand, an den Karren zu fahren und machst dich dabei aber selber irgendwie zum Ochsen. Ich weiß nicht. Also. Apropos Konsequenzen, die linke Biedermeier-Ikone Sarah Wagenknecht hat diese Woche nach monatelangen Geburtswehen endlich welche gezogen. Im zitronengelben Kostüm präsentierte sie den Verein, der nun ihre neue Partei gründen soll. Wer mehr Inhalte erfahren will, soll bitte schön ihre Bücher lesen, sagt sie, denn Lesen bildet. Warum hat das nicht jemand schon früher gesagt? Das hätte wohl auch Generalsekretär Gutierrez sehr geholfen. What? Derweil hat auch die nunmehr Volljährige viel im Netz gelesen, sich Übrigens bei und derweil sind ihre Übergänge, ja. Das ist immer geil. Übrigens und derweil. Boah. Weil hat auch die nunmehr Volljährige im Netz gelesen, sich bei TikTok weitergebildet und sich völlig eigenständig einen E-Scooter bestellt. Wie erwachsen und tatkräftig. Ich hoffe, die Rechnungen landen nicht im luftleeren Raum. Ich. Und ich hätte gerne mal ein Thema von internationaler Tragweite behandelt. Das ist eine Meinung, meine Meinung. Ich. Ja, aber ich meine, bei dem Luft, der den Guterres, was gibt man denn da drauf? Der hat doch auch den Klimakindern die nötige Vorlage gegeben, wie schlimm das alles ist und so weiter. Und die sitzen hier auf Straßen und zitieren den, wenn du so fragst. Der Mann ist ein Kulturmarxist reinsten Ja, Wassers. scheinbar. Ja. Aber Frau Merz hat sich halt auch nicht mit Ruhm bekleckert, muss ich sagen. Übrigens, derweil. Derweil schauen wir uns einen anderen Artikel an. Bitte. Replying to Auswärtiges Amt. Ja, nicht nur die UN tut Dinge, sondern auch das Auswärtige Amt tut Dinge in der UN. Und zwar gab es da eine Nahost-Resolution und unser Auswärtiges Amt ist natürlich aufgestanden und hat gesagt, hier unsere Prinzipien und wir sind ganz wunderbar und hat sich deswegen entsprechend enthalten. Also, wir haben intensiv darauf hingearbeitet, zu einer ausgewogenen Ausresolution in der UNGA zu kommen. Wir alle schauen von unserem jeweils eigenen Standpunkt aus und vor dem Hintergrund unserer jeweiligen Geschichte auf diesen Konflikt in Nahost. Weil die Resolution den Hamas-Terror nicht klar beim Namen nennt, die Freilassung aller Geiseln nicht deutlich genug fordert und das israelische Selbstverteidigungsrecht nicht bekräftigt, haben wir mit vielen unserer europäischen Partner entschieden, uns bei der UNGA-Resolution zu enthalten. Weil ihr keine Haben Sie Eier doch habt. aufgeschrieben für den Nonsens. Ne? Ja, aber ich kann doch nicht hingehen und Sonntagsreden halten und unverbrüchlich an der Seite Israels stehen, bla bla bla, die ganze Ja. Scheiße und mich dann bei so einer Resolution enthalten wie so ein Feigling. Es ist kein Wunder, dass niemand Respekt hat auf der Ja, Welt. ich sage, wenn es hart auf hart kommt, da wird nochmal neu diskutiert oder anders entschieden oder sonst was. Also, wie kommen die darauf, sich da zu enthalten? Warum auch die anderen europäischen Länder? Hat Ungarn sich auch enthalten? Ich weiß es nicht. Absprache, nach Absprache wahrscheinlich. Die sind so gerne Stimmviech. Tja, keine Ahnung. Es ist. Ja, aber Nach Absprache mit sie. den Regierungen vielleicht auch sogar. Ja, machen wir lieber Enthaltung. Sieht besser aus. Aber da steht es doch, wenn die Resolution den Hamas-Terror nicht klar beim Namen nennt, die Freilassung aller Geiseln nicht deutlich genug fordert, dann sagt man nicht, oh, ist mir egal, dann sagt Ja, man nein. genau. Bei der Enthaltung ist so viel wie eine nicht abgegebene Stimme und das wird nicht mitgezählt. Ja, Es genau. Ne, ist ich war ja nicht auch keine da, ich konnte nicht, ich habe nicht genau genug Absichtserklärung. geguckt oder so. Ne, lieber nicht, habe ich vergessen. Also. Ja, so kommt es rüber. Bin ich auch schwach, auf jeden Fall. Das heißt so viel wie, wir können uns gar keine Meinung bilden dazu, aber das steht ja da nicht. Da steht ja, dass Nee, man für was mich heißt das eher, auszusetzen wir hat. kneifen den Arsch zusammen, wenn es geht. Da steht ja, dass man Dinge auszusetzen hat. Und wenn man Dinge Also. auszusetzen hat, kann man sich doch nicht enthalten. Ja, man will eben so rumlavieren oder so. Ja, aber dann nimmt man ja mit in Kauf, dass diese Resolution verabschiedet wird. Das schon. Kommen wir zu Unwomen. Die UN-Geschichte, So. die sich mit der Abschaffung von Frauen beschäftigt, deswegen auch Unwomen. Und ja, was schreiben die hier so die Tage so? Ne? Also in Israel, wo es Vergewaltigungen gab, als Kriegswaffe, ne? Was wir auch in unserer super tollen Istanbul-Konvention haben, die ist zwar nicht von der UN, sondern vom Europarat, aber das ist ja sowas, wo es immer drum geht. Und ja, was haben die hier dazu? Was schreiben die dazu? Sie schreiben, Gaza is in darkness. We call for an immediate humanitarian ceasefire. We have lost Ich all habe heute. contact with Gaza. We call on an immediate humanitarian ceasefire. We call for Hast du humanitarian dieses. ceasefire. The release of hostages unhindered humanitarian access. Hast du dieses Meme gesehen mit der Callcenter-Mitarbeiterin? Nee. Wo die Hamas anruft und sagt: Ah, wir haben kein Internet. Und die Callcenter-Mitarbeiterin sagt: Haben Sie schon mal versucht, die Geiseln freizulassen? Ja. So einfach wär's. Könntest du sofort Ceasefire haben, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das nächste Ding, was wir haben, Civilians in Gaza, including women and girls, urgently need a humanitarian ceasefire. Das nächste, was wir haben, even prior to the crisis, the situation in Gaza was dire. In Gaza. 97% of men, 98% of women feared for their safety. Well. Civilians, including women and girls in Gaza, need access. Achso, kann ich ja nicht groß machen, weil ich nicht angemeldet bin. To Protection, Safe Shelter, Support. Irgendwas mit Healthcare. Maternal Healthcare, Civilians also in Gaza, Mütterliche. including women and girls, urgently need. Und, und. 493.000 women and girls are being displaced from their homes in Gaza. Wie Call for an Immediate Humanitarian Ceasefire. Und ganz unten rechts die Chuzpe zu haben, ganz unten rechts Women's Rights are not negotiable drunter zu setzen, ist Oh großer mein Lüg. Gott. Ja, so ignorant so, ne? Hatte ich Ehrlich. heute schon mal erwähnt, was die UN eigentlich für ein Haufen Scheiße ist. Ist ein Von Haufen Scheiße. Diktatoren Und nicht erst seit überwandert, gestern. Das unterwandert. hätte man Ja. alles schon wissen können. In der Mitte ist noch so ein Lockding. Da sind noch Statements angeblich. UN Women's Statement on the Situation in Israel and the Occupied Palestinian Territory. Was haben wir gerade gelernt? Occupying von Gaza gibt es schon lange nicht mehr. Ich meine, so äußern die sich dann dazu. Und noch mehr Beiträge, wenn du wolltest, könntest du da noch mehr finden, wahrscheinlich. Und ein bisschen genauer, wie sie das dann meinen oder so. Aber ja, Das ist alles, was sie dazu zu sagen klar, was haben. er Also mal das Einzige, was hier hören irgendwie in kann. Richtung Ja. Israel geht, ist Release of Hostages in diesem einen Kachel. Und alles andere ist in Gaza. Oh mein Gott, was wird in Gaza? Und diesen Überfall, den sie da gemacht haben auf irgendwelche Leute, die feiern waren und ganze Familien ausgelöscht haben. Ja, vor Including allem, das war women, halt wie ihr ein sagen Rave. würdet. Das war halt auch ein Rave. Also, keine Ahnung, relativ unschuldige Menschen, die ja niemanden stören, außer dass Nee, sie halt das dann war in ein, einem. das war nicht nur ein Rave, das war ein Rave for Peace. Scheiße. Ja, es hat so viele Dimensionen, die alle nicht abgedeckt sind und Ich meine, das wird ja jetzt wahrscheinlich nicht mit der UN-Konkurrenz sein, hier diese Darstellung oder Einstellungen dem Ganzen gegenüber. aber wir haben doch gerade in Sag der nur mal. Nachricht davor über die Enthaltung bei der UN im Sicherheitsrat oder was war es? Okay, ja, Sch das schon. Ja, das. Shoutout übrigens für den Weltraumaffen-Fan, der früher bei der UN gearbeitet hat. Der hat mir aus dem Nähkästchen erzählt über die Organisation. Das fand ich ziemlich interessant. Also, Okay, aber öffentlich wollte er sich nicht äußern, ja. müsste ich ihn mal drauf ansprechen. Das war ganz interessant, ja. Nee, ich glaube, das UNGA, was da stand, GA steht, glaube ich, für General Assembly. Also für die UN halt generell. Ja, genau, General Assembly. Also nicht Sicherheitsrat, ja. Ja, Nee, die also Vollversammlung dann, wie spätestens jetzt man in sollte es halt Deutsch. jedem Ja. klar sein, dass dieses Un-Women-Ding, ich meine, wir hatten ja vor ein paar Wochen dieses Trans-Lesben sind auch Lesben und das ist so eine Scheiße hier, die sie hier halt. Oh. Dafür sind die da. Und die sind nicht dafür da, um irgendwelche Frauenrechte zu schützen. Und das hier ist Desinformationskampagne. Wenn ihr irgendwelche Desinformationskampagnen hier wegmachen wollt, dann würde ich sagen, UN Women und der Deutschland-Ableger gleich mit. Ja. Könnt ihr die abschaffen. Gute Ansage, Aber nee, stimme ich vollkommen dieser zu. Scheißdreckverein gilt hier irgendwie als besonders vernünftig und besonders, dem muss man ja zuhören, weil die ja Frauenrechte vertreten und von der UN, also für die ganze Welt und Frauenrechte und so, oh, die sind doch ganz besonders toll dann. Wie kann man da nur irgendwas gegen sagen, gegen die? Dabei hauen die seit Jahren diesen Bullshit raus. Also, wir hatten da schon so viele Quellen von denen, wo sie nur Und Scheiße erzählen. Ich erinnere da noch an so Highlights wie irgendwie jeder zehnte Journalist oder so, der erschossen wird, ist eine Frau. Warum werden Frauen als Zielscheibe genommen? Wir fordern, dass das aufhört. ja. Ne? Und lauter so ein Scheißdreck. Also. Wie kriegt man das auch in einen Kopf, gleichzeitig irgendwie die Hamas praktisch zu verteidigen und auf der anderen Seite halt Translesben sind auch Lesben? Ja, das Haben die liegt halt das mit der daran. Hamas abgestimmt? Die UN, die bezieht sich ja auch stark von Absolventen der London School of Economics und so. Da schwingt dann so im Hintergrund so die Subversivität mit, so ein bisschen im Hintergrund. Also. Okay. Weil die mit Ja, der die Werbung sind. zur Schule gegangen sind, oder was? Nee, weil die halt links eingestellt sind. Ja. Keynes ist ja auch mit der Schule verwandelt. Also. Aha. Die ging zurück auf die Fabian-Gesellschaft aus Großbritannien. Haben sie extra Universität gegründet, damit sie halt sozialistischen Unfug verbreitet. Also, So. und die historisch linke Universität, die tut halt auch sehr viele Leute stellen, die von der UN rekrutiert werden. Also, die dann Bürokraten sind und Pöstchen haben und so. Also. Ja, und diese Organisation rühmt sich halt damit, irgendwie die Menschenrechte zu verteidigen und irgendwie Frieden in der Welt zu haben oder so. Und ich würde mal sagen, aus meiner Sicht müsste man da auf der komplett anderen Seite stehen, Hm. was diesen Konflikt angeht. Und das ist offensichtlich eigentlich. Das ist so offensichtlich, dass ein Realschüler wie ich das sogar sieht. Und dann sollten so Superschlaue das eigentlich erst recht erkennen, aber es ist halt dein Gehirn auf Gerechtigkeitsautopilot. Gaza-Leute, dunklere Hautfarbe, also Opfer. Ja, das ist ja auch zum Thema Ceasefire, ne? Sagt hier jemand bei Twitter, 23 Tage im Krieg, Hamas feuert immer noch Raketen ab und dann hast du hier die ganzen Alarmmeldungen auf Ziele in Israel. So viel zum Thema Ceasefire. Es muss halt schon auch anstrengend sein, einfach mit der permanenten Angst da zu leben, dass halt die Raketen runtergehen. Also, ist wie so ein Hintergrundrauschen an Gefahr, was du in deinem Alltag immer hast. Have you tried stopping shooting rockets? Oh ja, der Artikel. Oh, sehr gut. News. Ich habe den Artikel nicht eingereicht, aber er hat mir gefallen. Also. Ja, das ist ja eine Replik auf den Reichelt-Kommentar. Den Reichelt-Kommentar habe ich selber gar nicht mitbekommen. Aber das ist hier eine Antwort von einem anderen Redakteur bei News. Und der schreibt: Bombardierung deutscher Städte im Zweiten Weltkrieg, warum dieser Kommentar von Jürgen Reichelt nicht unwidersprochen bleiben darf. Das ist hier von Björn Harms. Und Reichelt hat irgendwie geschrieben: Briten und Amerikaner hielten es für geboten und moralisch vertretbar, den Willen der deutschen Zivilbevölkerung durch Flächenbombardements von Städten zu brechen. Sie nahmen die Tote hunderttausender Zivilisten nicht nur in Kauf, sie verursachten ihn ganz bewusst, weil sie der richtigen Überzeugung waren, dass es ein befreites und friedliches Europa nur geben könnte, wenn Deutschland in jeder Hinsicht gebrochen wäre. Israel steht vor der Aufgabe, vor der auch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg standen. Wie kann es gelingen, den Feind ein für alle Mal zu vernichten? Ja. Ja. Ja, diesen Vergleich aber mit dem Bombardement, aber nicht in der Richtung, das gut zu heißen. Den gab es bei Sam Harris und da war ja bei Trigonometry vor 2 Wochen. Und da haben sie da auch drüber gesprochen. Und die waren sich da aber eigentlich alle einig, dass das nicht so eine gute Idee war mit dem Bombardement von deutschen Städten. Hätte ich auch gedacht. Und das sagt ja hier der Herr Harms auch, dass das rückblickend betrachtet ja diesen Effekt nicht hatte, dass sich dann irgendwie die Deutschen da aufbegehren gegen die Das stimmt, ich hatte so Nazi-Partei. eine Antwort auch darauf gelesen, das war so nach dem Motto, ja, das war nötig eben. Hätte sonst nicht anders nicht geklappt, hätte man anders nicht den Krieg beenden können oder so. Aber der Krieg war längst verloren, also es war doch eh nur noch eine Ja. Frage der Zeit. Ne? Ja, ich weiß auch nicht, wenn du das mit den historischen Ereignissen ist immer so eine Sache, wenn du mit einer Moral, die halt einfach das heutige Jahrhundert umfasst und nicht vorangegangene, wenn du da auf die Events schaust, dass du halt auch immer mega den Geschmack hast. Aber Was es ist eigentlich halt auch auch. mega einfach, einfach in der Geschichte rumzustöbern und zu sagen, das oder das war unmoralisch, weil wir sind halt Affen, die aus der Natur kommen und uns in der Ja. Vergangenheit oft daneben benommen haben. Also. Und das Ding ist ja, das ist aber halt so ein umstrittener Wunderpunkt in der deutschen radikalen Szene, sage ich mal. Die einen, du hast auf der einen Seite halt Bomber Harris, do it again. Und auf der anderen Seite hast du die Nazis, die dann da ihre Trauermärsche veranstalten und das für, also ich meine, das ist halt noch das Hirnloseste, da einen Marsch zu veranstalten als Anhänger von dem, was halt den Tod im Endeffekt dort verursacht hat. Ja. Ja. Aber es ist halt, ist so ein Ding, worum sich diese beiden extremistischen Strömungen ja schon seit Jahrzehnten irgendwie Ja, hauen. eben. Ja, Ja, so zu und tun, als wären die Restbevölkerung in Dresden damals alles Nazis gewesen, die man hätte wegbomben können oder so, das ist natürlich ja, total. es geht auch Ja, nicht nur in Bomber Harris, do Dresden. it again. Genau, Die das sagen ja ist sogar, also heute sind die Leute in sehr Dresden so unüberlegt, recht, finde ich es auch dann dass sie auch das so. gerne Ja, hätten, ist dass natürlich das eine nochmal passiert. Provokation. Das ist Ja, natürlich, ja. also dass sie das nicht wirklich wollen, würde ich jetzt schon mal unterstellen. Aber man will halt damit provozieren, natürlich. Ja gut, aber Und ich geschmacklos ist glaube, es hoch drei. Und wenn man sich vor ja, allen Dingen, wenn man absolut. sich selber von sich behauptet, ja, die Leute zu sein, die auf der Seite der Menschenwürde und des Lebens irgendwie stehen, ne, dann ist so ein Spruch aus meiner Sicht halt, geht gar nicht. Ja, und du hast aber gleichzeitig auch, ne, ich habe gerade einen Artikel gelesen, wo da ging es um den Kronzeugen in dem Lina E-Prozess, und der hat auch gesagt, wir haben das gemacht, weil Nazis müssen angegriffen werden. Ja. Und das ist halt nur die erste Stufe. Und Bomber Harris Do It Again ist dann halt die große Stufe. Wenn man einfach sich das Ja, vor allen erlaubt, halt Dingen, einfach soweit wie Menschen für die falschen Ansichten körperlich und die anzugreifen. Definition ist soweit wie möglich dann auch aufgefasst, ne? Wortwörtlich auf jeder, der halt irgendwo sich in diesem Gebiet auffällt, ist halt einer, ist halt Mittäter. Und das ist ja jetzt auch nicht der Fall, ne? Also, weil ab einem gewissen Punkt von Terror auch gegen, also ist jetzt nicht so, dass man jetzt als Deutscher da vollkommen frei wäre, da irgendwie aufzubegehren gegen die Obrigkeit dann ab einem gewissen Punkt, ne? Also sind ja auch genug Leute für in den Lager gefahren oder so. Wenn sie auch nicht so Ja. darstellen, als ob es da keine Einschüchterung gegeben hätte, sondern als ob da irgendwie alle dafür gewesen wären oder so. Natürlich Ich meine, jetzt die augenscheinlich Gefahr nicht war ja genug, auch aber und was auch immer nicht erwähnt wird, in diesem ganzen Zusammenhang finde ich so ein bisschen komisch ist, wir haben ja auch mit diesem Bombardement-Scheiß auch angefangen, ne? Also mit dem London Blitz und so. Ja, genau. Also Also insofern, ja. das war ja sogar noch ganz interessant, dass Deutschland die meisten Flugfelder in Großbritannien hat lahmlegen können und man dann aus Propagandazwecken direkt London angegriffen hat, anstatt weiterhin strategisch die Landefelder zu bombardieren, und dass man deswegen auch die Luftschlacht um England verloren hat. Ja, und da ging Ist es ja nur um auch. Terror, ne? Also ganz deutlich. Das wurde ja auch so benannt. Also von der Propaganda, auch von der deutschen Propaganda. Ich meine, die Flugzeuge hatten etwa extra hier eine Vorrichtung, die sie hat heulen lassen, wenn sie in den Sturzflug gehen. Also. Ja, definitiv. Also das kann man halt auch nicht vergessen. Ne? Finde ich ein bisschen seltsam, dass das so selten zur Sprache kommt in diesem Zusammenhang, weil das ist eigentlich so beste moralische Erklärung eigentlich, die mir dafür einfällt, für die Bombardierung dann auch von den deutschen Städten. Ja, mal, was auch im Raum stand, war die große Angst, dass es einen Partisanenkrieg geben wird mit Widerständlern, die eben nicht die Waffen niederlegen, wenn Deutschland eingenommen Ja, aber ist. mit der Diskussion kannst du ja den Völkermord am Feind eigentlich immer rechtfertigen. Wenn du Ja. sagst, oh, wenn ich da jetzt nicht alle platt mache, dann kommen die wieder. Das ist ja. In den Ami-Geschichtsbüchern steht es aber in lang und breit, und dass man da mega Angst vor hatte. Und tatsächlich war es sogar so, dass die Briten auch gefoltert haben in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sie immer dachten, dass sie jetzt endlich eine Partisanenzelle erwischen, und aber halt, dass sich als falsche Fährte jedes Mal rausgestellt hat. Are we the bad guys? Also britische Foltergefängnisse nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, das gab's. Also. Ja, nehmen wir alle Tricks drauf. Ja. Ja, aber das passiert jedenfalls bei News, wo sich ja die Leute so drüber aufregen, dass sie ja alle so einheitlich wären oder so. Da haut man solche Takes raus, als Julian Reichelt. Und Aber ich weiß auch nicht, eigene. irgendwie. Es ist halt so ein Non-Take. Es ist halt so ein Take, den die Ränder einem auf die Tagesordnung setzen und den man dann besprechen muss, den aber die meisten Menschen nie zu Felde führen. Das Also. scheint ja schon relativ in vielen Köpfen zu sein, weil wie gesagt, mit Sam Harris und so, die haben sich da auch drüber unterhalten. Das fiel denen auch als erstes irgendwie ein zum Gaza-Konflikt jetzt. Ah, okay, krass. Mit Den. Israel-Antwort. Also die Krass. haben halt alle, waren halt alle der Meinung, dass man das nicht, dass das nicht so laufen kann, so nach dem Motto, wir machen das jetzt Erdbeben da in Gaza. Aber drüber nachgedacht haben die auf jeden Fall auch. Ja, okay, krass. Also. Ja, meine Rache ist nicht so ein edles Motiv, ne? Nee, oder Für halt Geld. eben auch diese Demotivation, die man sich davon verspricht, weil wenn diese Leute vor allen Dingen, also wenn die da halt auch sagen, dass sie sowieso den Tod lieber haben als das Leben oder so, da bringt das ja auch nichts, wenn man die umbringt, ne? Also, Steht mir auch perfekt. genau. Also, da müssen wir wirklich einen Genozid mit denen machen und sie alle umbringen. Aber das ist bringt, also sag ich jetzt mal. Ja, nee. Lass mal. Und er reichelt die Ektar in seiner neuen Redaktion auch direkt an. Ne? Ja, Antifa reichelt. Ja. Ich muss sagen, das Dümmste, was ich bisher von ihm gehört habe, war sein Elon Musk, hat er gesagt, das wäre der Einstein des 21. Jahrhunderts. Oh ja. Alter Schwede. Historischer Irrtum. Der Steve Jobs des 21. Jahrhunderts. Ja. Heiße Luft und verkaufen können. Genau. Ja, okay, können wir machen. Zu der Zeit, dass der Jobs so aktiv war, da habe ich ja viele Artikel geschrieben und so, da war das richtig auffällig. Dass immer, wenn der Jobs irgendwie, habe ich dann gesagt, wenn er einen Furz macht, dann bebt das Internet. Ne? So war das aber irgendwie auch. Ist immer alles rumgegangen, egal was der so erzählt hat. Ja, es war schon sehr peinlich auf jeden Fall. Es wird zwar ein bisschen weniger geworden. Erreichelt. Ja, das war... würde ich mir auch noch mal ein bisschen was anschauen, was der Musk so verbrochen hat in der Vergangenheit und was da draus alles geworden ist, nämlich nix. Ja, der lebt von Zertifikaten oder was, ne? Naja. Das ist mal hier ein Beispiel dafür, dass es halt auch linke Gruppen gibt in Deutschland, die durchaus wissen, wie Verantwortung geht. Wie heißen die Jungs? Scroll nochmal hoch oder wie hieß es? Wo habe ich es denn hier? Genau, Köln gegen Rechts, das antifaschistische Aktionsbündnis. Einfach nur mal als Beispiel dafür, dass es durchaus halt, dass wir hier nicht komplett sagen, boah, alle Linken sind Antisemiten, alle Linken sind Hamas-Freunde oder so. Das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen zu sagen, dass die alle Antisemiten und Hamas-Freunde sind und zu sagen, dass die, wenn die jetzt nicht Antisemiten und Hamas-Freunde sind, dass sie dann vernünftig sind oder so. Nein. Das will ich auch, also ich halte weiterhin auf. Wenn ich schon lese, sonstiges gegen Gewalt, dann denke ich mir schon wieder, nee, ihr seid nicht gegen Gewalt. Also, ja, also die vielleicht schon, ne? Aber ja, da weiß ich will Ihnen, denen will ich jetzt auch gar nichts unterstellen. Ich will, das ist für mich einfach nur ein positives Beispiel, dass jemand sagt, wir verurteilen aufs Schärfste die grausamen Menschenrechtsverletzungen, die in den vergangenen Tagen in Israel und Gaza begangen wurden. Entführungen, Vergewaltigungen, Ermordung von ZivilistInnen sind weder hinzunehmen noch in irgendeiner Weise als Widerstandskampf zu rechtfertigen. Allein das schon in den Mund zu nehmen, finde ich für Linke schon, also das reicht mir sozusagen, ja? Um zu verstehen, dass sie halt eben nicht die blöden, woken Idioten sind. Ich denke, es gibt halt auch noch viele Altlinke, die da anders Stellung beziehen. Ich habe den Eindruck, das Thema hat so ein bisschen das Potenzial, diese Sachen so ein bisschen aufzuweichen. Also eigentlich ist es ja komischerweise so, dass die Rechten bei uns irgendwie auf die Palästinenser-Seite sich wohlgeschlagen haben, was dann den Linken eigentlich irgendwie davon abhalten müsste oder so. Aber da bricht das dann so ein bisschen, wenn dann die Linken irgendwie... Ja, aber ich muss auch sagen, dass das Ding mit dem Widerstandskampf ja auch nichts Neues ist. Das ist ja jetzt... Na, das ist one ja man's freedom fighter is another one's terrorist, ne? Seit 68 da auch schon drin in der Geschichte, ne? Also, ja. Ist jetzt keine neue Idee von denen, dass sie auf der Seite von diesen Leuten sind, diesen Trend, wie die Bettina Röhl das immer nennt, dass es immer so Trendphasen gibt in dieser linken Bewegung. Und das ist ja schon länger so. Ja, die Raff und so, die hatte damit ja auch zu tun, ne? Ja, definitiv. Ja. Sind auch gezielt nach Mogadischu geflogen hat. Unabhängig von den politischen Wirren im Nahen Osten, zu denen wir keine Stellung beziehen können, werden wir nicht ignorieren, wenn Kölner Linke die Geschehnisse dort gutheißen oder gar zelebrieren. Als antifaschistische Gruppe stehen wir solidarisch mit allen Betroffenen dieses Krieges und gegen jeden Antisemitismus. Ja, es wäre in Ordnung, wenn mehr Antifa solchen Grundsätze hätten, ne? Solchen Einstellung als Grundsätze hätten. Ne? Ja, das und halt nicht mit Leuten. Das klingt nach ein bisschen nach Auswärtiges Amt, oder nicht? Wir können keine Stellung beziehen. Sehr diplomatisch, meinst du, ja. Nee, ich glaube, du kannst ja, also für einen Verein oder so sehe ich das durchaus ein, weil du kannst auch nicht Stellung beziehen. Wenn da nur einer ist, der sagt, nee, aber ich finde die Hamas gut wie oder so umgekehrt. Verein, das oder... sind die Antifaschisten, die uns hier den Antifaschismus bringen. Und wenn wir die nicht mögen, dann sind wir Faschisten. Das ist doch nicht irgendein Verein. Das sind die Guten. Doch, ja, okay. Aber wie gesagt, es geht mir in keiner Weise darum, dass jetzt dieser antifaschistische Kram oder dieses Theater, das halt im Endeffekt auch autoritär ist, was die veranstalten, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach nur darum, zu zeigen, es gibt auch Leute, die auf dieser Seite spielen und die halt eben nicht diesem Unsinn hinterherrennen. Nein, die sind alle schlimm, das darfst du nicht sagen. Und dem ganzen Kackdreck. Nein, du darfst hier keine Nuance abbilden, so entsteht gar kein fanatischer Eifer gegen die Gegenseite. Also nein, das da, nein. Alter, 24 Zuschauer, ist scheiß YouTube hier. Ich hätte auch noch so wenig, 50 oder so. Ja, wer uns noch hören kann, der Stream kommt dann in der Konserve in ordentlicher Qualität. Hey, wie kommt das denn jetzt? Ist das YouTube abkacken oder so? Das Ding sagt immer noch sehr gute Verbindung und es dreht sich der Cursor. Also. Stimmt ihm das nicht? Das passiert aber, es ist wohl auf ganz YouTube das Problem. Okay. Also wir sind nicht der einzige Stream, der das Problem hat. Das gewisse andere Politik-Streamer, die auch sonntagsabends streamen, haben das Problem. Oder? Na gut. Ja, ich habe auf jeden Fall auch noch so einen mitgebracht. Das ist in Faden mit mehreren solchen Beispielen von Antifas. Antifas Solidarität mit Israel, schreibt hier einer aus Berlin oder so. Ah ja, genau, Berlin. Das sagt ja ein Gerrit Seewald, das ist jemand, der mir aufgefallen ist, weil er mir plötzlich bei Twitter gefolgt ist. Und da habe ich in seine Bio geguckt, sieht man ja auch am Rand. Fernsehen machen bei Welt, früher YouTube machen bei Funk. Das ist auch meine Karriere. Und ich weiß ja nicht, warum der mir folgt. Vielleicht um mich im Auge zu behalten oder so. Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt mal, was Schlaues gesagt hat, wo gut fand. Hat ja auch einen Podcast, nämlich heißt der Rechtsgerichtet. Und zusammen mit noch irgendeinem anderen Journalisten habe ich mir auch jetzt schon ein paar Folgen angeguckt, finde ich aber nicht so gut. Ja, unter anderem, weil man da halt auch solche Dinge wie das hier halt eben rauszieht und dann irgendwie wieder meint, so, ja, ihr dämlichen, blöden Rechten, so, die ganzen Linken sind ja trotzdem noch besser als ihr, weil die sind ja immer noch gegen Antisemitismus, sieht man ja auch, hier sind drei Beispiele oder so. Und ja, diese Beispiele gibt es, will ich auch nicht verschweigen und deswegen habe ich das hier auch nochmal mit reingenommen. Aber auch da wieder, ne, also irgendwelche Antifa-Gruppen oder so, das ist halt, das ist ja gerade das Problem bei denen, diese Willkür. Ne? Also, die sind halt nicht staatliche Gewalt. Wir brauchen keine, wir sind nicht in Weimar, Dirk. Wir brauchen keine paramilitärischen Organisationen von irgendwelchen Kommunistenläden, die hier irgendwie meinen, sie könnten hier das Land retten, indem sie mit dem, was ihnen gerade irgendwie einfällt, hier mit Gewalt irgendwie in die Gesellschaft gehen. Weil das ist nämlich genau das Ding. Ja, jetzt hast du diese Beispiele hier, die sind jetzt in dieser Sache mal auf der richtigen Seite gegen jeden Antisemitismus. Und morgen schießen sie sich dann auf irgendwelche Thomas Kemmerichs ein oder irgend sowas. Na? Also. Ja, die Gesellschaftsingenieure werden nie fertig mit ihrer Arbeit, weil die Gesellschaft einfach nicht so richtig mitspielt, ne? Und gehen dann gegen irgendwelche FDP-Gebäude vor oder weiß ich nicht, was das da alles gesehen haben. Damals, als der zum Ministerpräsidenten gewählt wurde oder so. Das ist nämlich willkürlich, was diese Leute machen. Die sind nämlich nicht gewählt, um hier irgendwie Polizei zu spielen oder so. Nur weil die es dann Antifaschisten nennen, sind sie nicht. Das dürfen die nicht. Wir haben hier ein Gewaltmonopol. Die können natürlich einen Verein da irgendwie machen und irgendwelche Flyer verteilen oder so. Aber wir haben hier keine. Ja, diese militante Scheiße, was die da verbreiten, das geht nicht. Na, nur weil sie dann mal mit ihrer Militanz mal in die richtige Richtung gehen und die richtigen Feinde irgendwie haben zu einem Thema, das ist aber Zufall. Das kann morgen schon wieder ganz anders sein. Habe ich den als Einziger eingereicht? Ja, ich habe davon nichts mitbekommen. Doch, ja, ich wusste halt nicht. Okay, ein Top-Artikel von Sebastian Wessels. Erwarten wir ja gar nicht anders. Homo Duplex auf Twitter. Der Text ist aus Notizen für einen Podcast entstanden. Und geht bezieht sich halt auf die Linke und ihre Sicht auf den Konflikt. Viele Linke, vor allem in den USA, sehen den Terroranschlag von Hamas am 7. Oktober als revolutionären Akt im Rahmen des revolutionären Projekts, auf das all ihre Mühen gerichtet sind, und Israel entsprechend als Teil und Symbol der Unterdrückungssysteme, die sie bekämpfen. Es entspricht in etwa dem, was James Lindsay als gnostische Religion beschreibt. Der Kern einer gnostischen Weltsicht in diesem Sinn ist die Annahme, dass die uns zugängliche Welt ein Gefängnis sei und dass man durch Wissen um diesen Umstand daraus ausbrechen könne. Auf solche Weltsicht verweist der Begriff der Befreiung. Befreiung wovon? Dieses Denken geht implizit davon aus, dass es keinen natürlichen und idealen Modus des gesellschaftlichen Lebens gäbe, in dem wir uns eigentlich befinden sollten, und dass wir irgendwie des Naturrechts beraubt worden seien, in diesem Modus zu leben. Dieser Modus wäre die Welt, wie sie war, bevor der Demiurg das Gefängnis konstruiert hat. Und wie sie wäre, wenn er es nicht hätte. Der Demiurg ist der Weltenarchitekt, der Weltenbauer. Die Errichtung des Gefängnisses bestand je nach Theoriezweig darin, dass sich manche die Produktionsmittel angeeignet, die Eigenschaft Weißsein mit gesellschaftlicher Gestaltungsmacht ausgestattet und diese anderen vorenthalten, oder andere kolonisiert und da sie damit jeweils entmenschlicht haben. Die Bourgeoisie, die Weißen oder die Kolonialisten oder Kolonisten sind jeweils der Demiurg, also der Weltenschaffer. Befreiung heißt Zerstörung der Unterdrückungssysteme in der Erwartung, dass sich die demiurgische Macht zur Konstruktion der Wirklichkeit dann auf alle verteile, sodass sich die Welt entfalten kann, wie sie wirklich hätte sein sollen. Eine ideale, harmonische Welt, die kein Gefängnis mehr ist. Das Weltbild spiegelt sich in vielen Verlautbarungen, die dahin gehen, dass alle Probleme dieselbe Wurzel hätten. Luisa Neubauer zum Beispiel schlägt gerne diesen Ton an. Und dann kommt dieses Zitat: Die Wurzeln der Klimakrise liegen in den Machthierarchien von Männern über Frauen, von Weißen über Menschen auf People of Color, von Männern über die Natur, von der Frau Neubauer. Alles ist irgendwie miteinander verbunden, das stimmt, aber dass deswegen die Lösung eines Problems automatisch zur Lösung aller anderen Probleme beitrage, das ist ein Irrtum. In der Realität ist es oft genau umgekehrt. Der Versuch, ein Problem zu lösen, ist mit Kosten und Nebenwirkungen behaftet, verursacht also Probleme an anderer Stelle. Das macht es so schwierig. Man nennt es Komplexität. In diesem Denken aber gibt es den besagten idealen Entwicklungsgang der Gesellschaft, in dem alles Harmonie wäre und Probleme bestehen nur, weil wir den verlassen haben. Die Welt ohne Unterdrückungssysteme, ohne böswillig konstruiertes Gefängnis wäre so perfekt, dass die Produktion von Massenwohlstand ohne Müll und Emissionen geschehe. Jeder Schritt der Rückkehr zum vorgesehenen Entwicklungsgang der Welt ist daher ein guter Schritt. Fragen nach Kosten erübrigen sich oder sind gar blasphemisch. Etwa wie die Idee, Judas wäre weniger Verräter gewesen, wenn er mehr als 30 Silbertaler bekommen hätte. Die Begriffsprägung Klimagerechtigkeit erklärt sich aus diesem Deutungsrahmen, in dem auch diese Losung steckt. Weg von fossil hin zu gerecht ist die Losung, wie hier auf dem Foto zu sehen ist. Klimagut, alles gut, alles ist eins. Alle Probleme sind Abweichung von der vorhergesehenen Sollentwicklung der Menschheit, in die eine Gruppe von Auserwählten Einsicht hat, in Klammern Gnosis. Ja. Finde ich einen fantastischen Artikel darüber, dass halt, ja, dass das wirklich nur geht, wenn man glaubt, wenn man halt dieser Religion angehört. Ja. Er hat dann hier Nahostkonfliktdialog in Deutschland, dass irgendwer geglaubt hat, daraus würde dann wirklich irgendwie so ein Utopia werden. Ja. Und er schreibt, ja, die progressive Plattform The Slow Factory postete auf Instagram dies: Free Palestine is a feminist issue. It's a reproductive rights issue. It's an Ach, indigenous Scheiße. rights issue. It's a climate justice issue. It's a queer rights issue. It's an abolitionist issue. Und er fragt halt, wie bekommt man Queer Rights und Hamas zusammen? Wie beschrieben, der Hamas-Terrorismus ist Kampf gegen das Weltgefängnis. Und wenn das Weltgefängnis fällt, sind alle wesentlichen Probleme gelöst. Ja. Im Kontext des Dekolonialismus erfolgt die Befreiung ausdrücklich durch einen Gewaltakt, die Tötung der Kolonisten, die für die Kolonisierten eine Wiedergeburt und Menschwerdung darstellt, also eine tiefgreifende spirituelle Transformation. So, auf jeden Fall sieht es Franz Fanon, einflussreicher Autor von Die Verdammten der Erde und Jean-Paul Sartre, der das Vorwort dazu geschrieben hat. Und dann zitiert er hier das Sartre-Vorwort. Sie täten gut daran, Fanon zu lesen, denn er zeigt deutlich, dass diese unbändige Gewalt gegen die Kolonialmächte weder Schall und Rauch ist, noch die Wiederauferstehung wilder Instinkte, noch die Auswirkung von Ressentiments. Es ist der Mensch, der sich selbst neu erschafft. Ich glaube, wir haben diese Wahrheit einmal verstanden, aber wir haben sie vergessen, dass keine Sanftheit die Spuren der Gewalt auslöschen kann. Nur die Gewalt selbst kann sie zerstören. Der Eingeborene heilt sich von seiner kolonialen Neurose, indem er den Siedler mit Waffengewalt vertreibt. Als seine Wut überkocht, entdeckt er seine verlorene Unschuld wieder und er lernt sich selbst kennen, indem er sein Selbst erschafft. Denn in den ersten Tagen des Aufstands muss man töten. Einen Europäer zu erschießen, bedeutet, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, gleichzeitig einen Unterdrücker zu vernichten und den Menschen, den er unterdrückt. Es bleibt ein Toter und ein Freier. Der Überlebende spürt zum ersten Mal den nationalen Boden unter den Füßen. Ja, danke, Herr Sartre. Jetzt ist mir übel. Dekolonisierung ist ein gewaltsamer Prozess. Das ist der Gehalt von Verlautbarungen wie diejenigen von diesem Hihim-Professor am 7. Oktober, der sagt, zu den Bildern von den auf die Mauern des College projizierten Slogans wie Free Palestine from the River to the Sea und Glory to our Martyrs, schreibt er, postkoloniale, antikoloniale und dekoloniale sind nicht nur Worte, die ihr in euren Workshops hört. Ja? Also mit anderen Worten, was die Hamas da macht, ist gut, es ist Dekolonisierung. Und wie Sartre sagt, ist es nur natürlich, dass man dabei irgendwie Zivilisten auf abartigste Weise massakriert. Ja, zu dem passt das ja aber. So, dann geht es halt um die woke Kante. Man sieht, wie viel progressiver die Jungen gegenüber den Alten sind. Wer kann etwas dagegen haben? Jedenfalls nicht der Direktor der Deutschen Umwelthilfe, der sagt, ich bin dafür, den Begriff Woke durch Respekt und Anstand zu ersetzen. Wer kann da etwas dagegen haben? Ein damit verbundenes, aber davon unterscheidbares Judenproblem ergibt sich für die Woke-Linke aus dem Antirassismus, à la Critical Race Theory, in der, wie erwähnt, Whiteness die ungleich verteilte demiurgische Unterdrückungsressource ist. So erklärt sich die Verteufelung des Weißseins in Verbindung mit den Beteuerungen, es gehe dabei nicht um die Hautfarbe. Sie stören sich nicht an der Hautfarbe an sich, sondern an der Unterdrückung, die von Weißen ausgehe. Aber indem sie unterstellen, dass von Weißen immer Unterdrückung ausgehe, ist das Ergebnis eben wieder die Dämonisierung von Menschen aufgrund der Hautfarbe. Die CRT behauptet, dass die Gesellschaft bis ins Innerste rassistisch strukturiert sei und sich dieser Umstand aber zu tarnen verstehe, sodass man antirassistische Aufklärungsarbeit und Selbstreflexion brauche, um den buchstäblich überall anzutreffenden Rassismus freizulegen und sichtbar zu machen. Diese Sichtbarmachung soll auf lange Sicht irgendwie zu seiner Überwindung führen. Und da sind wir wieder an dieser Stelle, wo irgendwie irgendwas Ja, allerdings. sich ändern muss. Und schon Horkheimer hat dies ja gesehen und damit erklärt, dass unser Leben eben doch durch unsere Sozialisation in der Gegenwartsgesellschaft geprägt und beschränkt sei. Eine andere Version von The Master's Tools Kant, des Mantle, The Master's Property. Man lässt sich also nicht davon beirren, dass man keinen wirklichen Plan hat und verfolgt einfach die Strategie, den überall anzutreffenden Rassismus sichtbar zu machen und sich ihm entgegenzustemmen nach außen und innen. Die Juden sind aber in westlichen Gesellschaften, vor allem in den USA, dem Ursprungsland der CRT, gut etabliert, in dem Sinn, dass sie erfolgreich in einflussreichen Milieus stark vertreten und von den nichtjüdischen Weißen europäischer Abstammung oft kaum unterscheidbar sind. Sie sind aus der Sicht dieser Theorie weiß oder zumindest weiß positioniert. Und schon müssen sie ja entmachtet werden, ne? Und schon sind die ganzen Privilegien da. Und dann zeigt er noch hier ein schönes Bild von so einer Dame, die auf einer Kundgebung halt ein Schild hochhält, wo drauf steht: Please keep the world clean, haltet die Welt sauber. Und darunter ist jemand, ein Davidstern in einen Mülleimer tut. Nun, Das Thema Israel und Palästina wird durch all das zum verdichteten Symbol für Westen versus Süden, Weiß gegen POC, kapitalistischer Wohlstand versus Armut, kalte Moderne versus edle Wilde und Kolonialismus versus Indigene. Und es wird zum entscheidenden Hebel für die Revolution, die man an all diesen Fronten herbeisehnt, ein bisschen wie die Voodoo-Puppe für die westliche Welt im Ganzen, der die Hamas nun aus dieser Sicht verdiente Nadelstiche beibringt. Puh. Wow. Dann hat er hier ein Decolonization, Why Medicine Needs to be Rebuilt, so ein Cover von irgendeiner blöden Zeitschrift. Da steht Rebuild, aber Institutionen besser zu machen ist schwierig und wird nicht leichter, wenn man vorher alles zerstört, worauf man aufbauen könnte. Das ist kein Plan, das ist das Hoffen auf Wunder, auf das Gelingen eines kosmischen Zaubertricks. Und dass sich die Juden im dialektischen Schema als schlechtes, nicht ideales wiederfinden, ist die Folge des Schwarz-Weiß-Denkens dieser Ideologie. Unterdrückt und erfolgreich gibt es dort ebenso wenig wie verdienten Erfolg überhaupt, es sei denn, er steht im Dienst der Revolution. Der rechte Antisemitismus sieht in Juden eine zersetzende Kraft, der linke im Gegenteil einen integralen und tragenden Bestandteil des kolonialen kapitalistischen weißen Unterdrückungssystems, das überwunden werden müsse. In beiden Fällen sind sie die Antithese dessen, was die eigene Gruppe sakralisiert, bei den Rechten das Tradierte, bei den Linken die Revolution. Beides birgt einen Keim von Genozid, weil die Juden der Erreichung des höchsten Ziels dieser Bewegung im Weg stehen, von dessen Verfolgung sie nicht lassen können. Die Rede von einem Genozid in Gaza ist möglicherweise tatsächlich Projektion. Ja, habe jetzt viel vorgelesen, aber es ist auch ein sehr guter Artikel. Und danke, Sebastian, für deine immer wieder großartigen Sachen, die du machst. Was hast du gesagt, der macht nochmal einen Podcast? Das ist ein Link, in dem Artikel ist ein Link zu dem Podcast. Ich habe jetzt selber noch nicht geguckt, wo er da war oder was er da gemacht hat. Achso, ich dachte, der macht was Eigenes. Weiß ich nicht. Na ja, gut, also, ja, guck ich mir das mal an. Ja, das war eigentlich schon letzte Woche, habe ich aber dann vergessen einzureichen, nämlich die Seran Artes von der Goethe-Moschee in Berlin hat hier geschrieben, uns erreicht die Nachricht. Oder uns erreicht die Nachricht, dass IS-Terroristen einen Anschlag auf unsere Moschee vorbereiten. Bilder unserer Moschee zirkulieren in Chatgruppen und anderen Medien der Terroristen. Die Terroristen sitzen glücklicherweise mittlerweile im Gefängnis. Trotz dessen können wir nicht guten Gewissens weitermachen, als wäre nichts passiert. Diese Männer kamen aus Tadschikistan nach Deutschland mit dem Plan, uns und unsere Mitglieder zu töten. Bilder von uns sind weit verbreitet. Dieses Projekt, diese Moschee ist als sicher, ein sicherer Ort für queere Menschen gedacht. Diese Sicherheit können wir leider so, wie es uns tut, dies einzusehen und offen zu sagen, nicht mehr gewährleisten. Alle Angebote, die in Person stattfinden, werden bis auf Weiteres abgesagt. Das bedeutet, dass Freitagsgebete, Seelsorge, Beratung, Kulturveranstaltungen, Vorträge und Diskussionen und so weiter von nun an ausschließlich online stattfinden können. Der Stammtisch fällt vorerst ersatzlos aus. Workshop an Schulen und Terminen in anderen Räumlichkeiten nehmen wir weiterhin wie gewohnt wahr und so weiter und so fort. Ja, also ja, im Endeffekt ein Mordkomplott gegen die Seran Artists ist da gelaufen. Heftig. Also. Und jetzt diese Woche hat sie bekannt gegeben, dass das Projekt mit der Moschee eingestellt wird. Erstmal. Also, die ist jetzt zu. Auch vorübergehend, hoffe ich. Aber Ja, wer vielleicht weiß, woanders nochmal wieder aufgemacht oder so, aber jetzt wie ist sie sich erstmal das zu. Klima entwickelt halt auch, ne? Ja, habe ich so in den Medien überhaupt nichts drüber gehört. Kein Wort. Nee, um Gottes Willen. Ja, man möchte kein Öl ins Feuer gießen, auch wenn es langsam an den eigenen Füßen leckt, offensichtlich. Ja, also ich bin auch der Meinung, wir sind weit davon entfernt auf diesen Angriff der liberalen Muslime, der uns hier alle retten wird. Also. Da brauchst du dann auch wie im letzten Artikel viel Glauben. Ja. Ja, kann man lange noch warten, offensichtlich. Dass da auch nicht aus der muslimischen Community mal was kommt, ne? Ja. Deswegen ist Ich die finde das sagen. alles falsch. Könnt ihr euch noch erinnern, es gab ja mal dieses, es war ja schon mal weltweites Politikum, im Endeffekt diese Moschee War ja Frau Artes da meines Aber Wissens man da suggeriert uns doch immer die einzige Frau was weltweit anderes. ist, die da als Frau vorbetet im Islam. Man Ja. suggeriert uns aber doch immer, das sei nur eine kleine Minderheit der Muslime in unserem Land. Die anderen seien alle demokratietreu und offen und würden das begrüßen. Also, wo ist die Welle der Sympathie, des Mitgefühls? Wo, ich meine, in Berlin haben sich die Leute um die Synagogen drumherum aufgestellt, um die zu schützen. Wo sind die modernen Muslime, die Frau Artes schützen? Wo sind sie? Ich fühle mich gerade wie so eine Gans, die jemand hinterherläuft und sagt: Wo sind die Muslime, die Frau Artes schützen? Wo sind sie? Ja, wer sie schützt, ist natürlich der deutsche Staat. Ne? Der hat ja Nö. Personenschutz von früh bis spät. Kann sich ja nicht mehr frei bewegen, schon seit Jahren nicht. War ja damals, und das wollte ich auch noch sagen, die Türkei hat ja gesagt im Endeffekt, dass sie eine Agentin von Gülen ist. Und der Gülen hat aus Amerika gesagt, dass er die auch nicht gut findet. Da sind sie sich alle einig, dass sie das nicht gut finden. Aram, dass der sich aus den USA dazu meldet. Ja, das ist Richard Hanania. Ich weiß nicht, der ist mir sehr positiv aufgefallen. Der ist in einem Research Policy Institute arbeitet der, wo es um ideologischen Partisan Bias geht. Und es ist immer ganz interessant, dass der halt einen Take hat, der dem, ja, wie soll man sagen, dem rechte-linke Flügel-Narrativ so ein bisschen die Segel aus dem Rudern nimmt, weil es halt beides auch nur so Interpretationslinsen sind. Und der hat hier einen Artikel zitiert, der also aus der New York Times, einer ehemaligen Newspaper, Pravda am Hudson nennt man es auch. Und der ging halt darauf ein, dass in Dänemark die Leute, also der Staat jetzt Druck ausübt, dass du halt keine so prekären Viertel bekommst. Dass wenn du, mein Zitat lädt nicht richtig. The law mandates that in neighborhoods where at least half of the population is of non-Western origin or descent and where at least two of the following characteristics exist: low income, low education, high unemployment or high percentage of residents who have had criminal convictions. The share of social housing needs to be reduced to no more than 40% by 2030. Was ich extrem interessant fand, weil ich habe mal über eine ähnliche Policy auch mit meiner Frau diskutiert, die kommt aus China, die meinte, nee, sowas kannst du gar nicht machen. Da fehlt ja im Westen sozusagen das Verständnis dafür, weil du ja eben die freie Entfaltung, freie Assoziation und so weiter hast. Und da fand ich das ganz interessant, dass das halt in Dänemark jetzt einfach der Fall ist. Also, Aber in Dänemark und hatten die das ja auch schon angekündigt, dass sie diese Brennpunkte praktisch entschärfen wollen. Ich habe mich jetzt alles gefragt, was hier Dutch Values sind. Ich dachte, das ist nicht holländisch oder was? Ich fand das wollte ich auch noch fragen, warum man in Dänemark holländische Werte den Kindern in der Vorschule beibringt, aber ich glaube, da hat er einfach Dass ich vertan einen eventuell was mit. Denkaussetzer gehabt gerade mal. Ja, denke ich auch. Also. Ja, Aber ich fand es das. auf jeden Fall interessant, weil das wäre eine Policy, die. Ich weiß nicht, über die ich einfach gerne mehr erfahren würde, ob das so funktioniert oder ob das nur wieder sozusagen staatlich dann gelenkt, Verschiebung von den Brennpunkten einfach nur auf mehrere Gebiete ist oder ob das tatsächlich was bringt. Also da bin ich gespannt. Wir hatten Zuschauer, Uta Zörker oder Zuschauerin hat beigetragen, dass der Homo Duplex bei Philipp Hanslick im Podcast A Ja. Distanza war. Danke. Ja, kommen wir nun zu Und einem halbgaren Hühnchen. ja, Sogenannten. die Grüße gehen raus. Julia, nach Hause kipp. Die höchste Aufsteigerin in meiner persönlichen Journalistenchart seit langer Zeit. Also, Ja, aber da gab es auch auf vielleicht Twitter, haben war viele auch Platz, keine gesagt: Oh, Ahnung. wie könnt ihr da aufspringen? Jetzt wirfen euch der ÖRR jetzt mal ein Häppchen hin und ihr seid gleich alle am Ja, Simpen, echt. das geht doch nicht und bla. Und Warst du ich denke mir so: eine andere Blase als ich. Sowas habe ich gar nicht gelesen, aber es kann schon Doch, sein, ich ich kann habe es mir denken, ja. Ich habe das ein paar Mal gelesen und da dachte ich mir halt auch Da so, hast ich du verstehe, noch wo da. größere Hardcore-Leute, ja, wahrscheinlich so ganz Marktradikalen, aber ja. Ja, genau. Aber, aber Und ich das ist verstehe, doch, das ist wo doch das, a breath of fresh air. Also das muss man echt sagen. Gerade, ich weiß jetzt, Ja. den hier habe ich gar nicht gesehen, aber ich habe ja auch noch einen eingereicht, den wir uns auch noch angucken. Das war so, habe ich das von einem Journalisten noch nicht gehört. Ja, So dann hören gar wir doch aber mal. schon auch viel Dann hören gesimpelt. wir mal. Na immerhin, die Ampelregierung ringt sich durch zu mehr Vernunft. Sie will abgelehnte Asylbewerber jetzt konsequenter abschieben. Respekt. Allein diese Schlagzeile dürfte beim Wählerklientel der Grünen und Offenherzigen Schnappatmung auslösen. Eine besonders lachhafte Regelung soll jetzt auch Geschichte sein. Bisher ist es nämlich so, wenn die Behörden zur Abschiebung anrücken, der Ausreisepflichtige sich aber in seiner Asylunterkunft im Zimmer eines Mitbewohners verschanzt, dann stehen die Beamten machtlos und frustriert vor dessen Tür. Rein dürfen sie nämlich nicht. In Zukunft dann schon, zumindest öfter. Es ist ein Detail, das da geändert wird, genauso wie viele andere Dinge, alles Details. Denn klar ist, auch wenn es zukünftig mehr Abschiebungen gibt, mehr als die 12.000 Abschiebungen, die es bisher in diesem Jahr in Deutschland gab, illegal eingereist, viele ohne Chance auf Asyl, sind in dieser Zeit fast achtmal so viele. Die Bundesregierung kann also noch so fleißig abschieben. Es kommen viel mehr nach und bleiben als gehen. Wichtig wäre, Migranten ohne Bleibechance kommen gar nicht erst über die Grenze. Auch um denen, die schon da sind, die Gewissheit zurückzugeben, diesem Staat sind seine Grenzen nicht egal. Wir müssen beim Thema Migration zukünftig nationaler denken. Das tun andere Länder schließlich auch. Und wer mit diesem Ausdruck ein Problem hat, der kann sich gerne mal unsere Klimapolitik anschauen. Hier verweist Deutschland ja auch nicht ständig auf die europäische Ebene, weil man als Nationalstaat angeblich machtlos sei, sondern tut sehr viel im Alleingang. Warum nicht auch bei der Migration? Das ist nichts Unmenschliches, sondern langfristig das Klügste. Es bewahrt den sozialen Frieden und hält Rechtspopulisten klein. Wir brauchen eine gemeinsame Lösung. Ja, das finde ich den schwächeren Ausschnitt, jetzt wo ich ihn gesehen Ja, NPD-Parolen beim ÖRR. habe. Ja, das wurde, genau, das wurde darüber geschrieben. Dann gab es noch die Frau Diekmann, die hat gemeint, die junge Kollegin hätte keine Stimme oder noch nicht ausgebildete Stimme. Die sagen Und es ganz offen, die haben mir noch nicht genug indoktriniert. Die wird noch anders, warten Sie ab. ja, vor allem, es ging halt auch um irgendwas, Leute, die man, die eh abgeschoben gehören und dass man statt 10.000 abschiebt und man hat 80, was man machen müsste. Ich weiß auch nicht. Das sind halt nur so. dieser Fall da in Asylheim, das kommt mir auch ein bisschen konstruiert vor. Ich weiß nicht, Nee, das irgendwo gibt's halt aber. Das sind genau diese Tricks, die Nebelkerzen. alle benutzt werden. Und das Also wenn ist das nicht weiß, dass er im überfällig. Nebenzimmer ist, dann kann ja sowas sicher passieren. Wenn er Das sie weiß, dann ist passiert das häufig. normalerweise nicht Das meint gehen. er ja gerade. Und das habe ich nämlich auch schon Aber gehört. Das sind alles solche Tricks. Es gibt verschiedene so Tricks, die man machen kann. Und das ist ich einer von meine, denen auf jeden Fall. ist ja nicht mehr mein Trick, das ist eine richtige Schutzfunktion. Ja. Wenn die Julia das schaffen würde, dass das vielleicht auch noch erwähnt wird, dass Migration generell nicht so ein großer Wohlstandsgewinn ist. Das wäre interessant. Ja, da Aber das platzt ist ja den auch nur Leuten da irgendwie direkt am. komplett noch das Gehirn. Das war jetzt schon wieder genug. Ja. Aber ja, das wurde halt Ja. wirklich irgendwie, einer hat irgendwie geschrieben, sag doch gleich am Ende Heil H-Punkt. Zu diesem Beitrag, den wir gerade gehört haben. Ja, aber das Lustige ist, es sind dann Leute mit geschlossenem Weltbild, nur halt Ja. so weit links geschlossen, dass er halt jemanden, der einen ganz normalen Kommentar bringt, der nicht mal mehr weit rechts ist, sondern nur halt Ja, ich, Gesetze was befolgen heißt möchte, no so normal? Also einordnet. normal aus der Sicht, dass hier Dinge vorgebracht werden, die wirklich so sind, wie sie es sagt. Aber natürlich nicht normal für Verhältnisse des Tagesthemen, weil für die ist normal, ihr dreckigen hier Ungeimpften, Dankeschön, verbietet mir in Urlaub zu fahren, tralala, wir müssen alles teurer machen. Und habt mal mehr, liebt mal eure muslimischen Einwanderer mehr, dann machen die auch nichts Illegales mehr, Wir weil müssen die mehr dann. Kurse und Integrationsarbeit anbieten. Ja, genau, solche Geschichten, ja. Also der Chat simpt schon, Ja, habe ich ich das simp Gefühl. auch. Warum simpt ihr alle? Ihr seid gar keine Fanatiker, so nicht. Man muss das direkt negativ ablehnen und trotzdem Ja, und Dumas-Stimmung haben. außerdem hatte die Nicole Dickmann noch was von nicht herabsetzen gesprochen. Während sie aber in ihrem gleichen Tweet halt so Sachen gesagt hat, wie die Stimme wäre nicht ausgebildet und noch irgendwas anderes, was ich nicht mehr erinnern kann. Die auch natürlich so nach dem Motto, ach ja, die junge, erfahrene, unerfahrene Journalistin hier, ne? Mit der nicht ausgebildeten Stimme. Aber nicht herabsetzen, ne? Und alles, was ich bisher von Nicole Diekmann gehört habe und vor allen Dingen auch irgendwas mit, ich glaube, Polarisierung oder so hat sie, glaube ich, ihr auch vorgeworfen. Und das ist ja richtig rich von Nicole Diekmann, die ja richtig bekannt geworden ist mit diesem Ding damals, wo sie da meinte, alle Leute, die nicht die Grünen wählen, wären Nazis. Wow. Und das war ja überhaupt, also gut, das hat sie natürlich gesagt, um irgendwen da zu irgendwem frech zu sein. Das ist nicht ihre wirkliche Meinung gewesen. Aber das ist ja das, worüber sich die Leute aufgeregt haben. Und das ist ja auch eine Aussage, die einfach nur getätigt wurde, um die Leute zu nerven. Na, und also die ist die Letzte, die irgendwen vorwerfen kann, nur die Leute nerven zu wollen mit irgendwelchen Kommentaren. Und das hat sie ja hier auch gar nicht getan, die Frau Roos. Ja, und vor ein paar Monaten, im Mai diesen Jahres, war sie auch schon mal zu Gast im Presseclub und hat da Folgendes hier gesagt. Auch Sie haben Ihre Netzwerke und ganz viele Lobbyorganisationen um sich herum im vorpolitischen Raum. Man tut es immer, als wären es nur NGOs und Thinktanks, betitelt die so schön. Aber letztendlich sind sie eben auch einfach nur Lobbyorganisationen. Und mittlerweile scheinen die Leute das auch zu merken, dass da viele Staatssekretäre dann auch aus diesem Sumpf kommen und es nicht unbedingt so viel Unterschied gibt zu anderen Parteien. Was mir immer sehr aufstößt, ist, dass es teilweise die Vorstellung gibt, es gibt eine gute Lobby und eine schlechte Lobby. Die schlechte Lobby besteht eben aus diesen ganzen fossilen Energien und alle, die sich dafür stark machen. Und die gute Lobby wird ja nicht mal als Lobby betitelt, sondern eben nur als NGOs, als Denkfabriken und eben als Institute, so wie das Öko-Institut eben auch sich so wissenschaftlich gibt und natürlich dort auch Wissenschaftler beschäftigt sind, aber sie trotzdem Interessen vertreten. Und das ist den Leuten mittlerweile auch klar geworden, dass es nicht ganz so neutral abläuft, wie man immer tut. Auch sie Ja, haben ihre Netzwerke und ganz. das wird halt viel zu selten auch thematisiert. Ich finde es halt mega lustig, weil das ist halt schon auch so Talking Points, die Weltraumaffen, weiß nicht, 2017 oder 18 schon in den Raum geworfen haben oder 16. Und ich finde es irgendwie interessant, dass jetzt die Zeit kommt, wo dann unsere Talking Points im Presseclub Weil das besprochen ja auch werden. offensichtlich ist, ne? Also eigentlich sind diese Sachen, die wir sagen, ja, ne, also wir informieren uns ja hier auch nur aus zugänglichen Quellen. Das seht ihr ja, die sind ja alle hier geöffnet und eingeblendet, ne? Ich habe Ja, kochen nur mit Wasser. ich habe hier nicht meinen Tor-Browser offen oder mich hier irgendwo im Ministerium reingehackt oder so. Ja, aber ein Incognito-Mode, das ist schon ganz schön gefährlich. Living on the edge. Ja, ist ja größtenteils nur wegen den Werbeanzeigen und so. Und na, also das könnt ihr alles nachvollziehen, wo wir diese Sachen halt herhaben und so, ne? Und das ist alles kein geheimes Wissen. Und insofern ist das ja auch nicht verwunderlich, dass andere Menschen auch auf diese Dinge kommen, weil aus meiner Sicht ist das alles relativ offensichtlich. Ne? Also so gerne ich da auch mein Horn blasen würde, von wegen, wir sind hier. Wir wissen das einfach. Und andere Leute haben einfach keine Ahnung. Ja, aber trotzdem, Julia, ist ein interessantes Phänomen. Mal gucken, ob sie abgesägt wird oder ob sie weiterhin sowas erzählen darf. Ja, sie ist auf jeden Fall ja jetzt schon, also sie ist Volontärin, glaube ich, immer noch. Also ich glaube, sie ist noch nicht fertig mit ihrem Volontariat. Aber ja, normalerweise, also wenn die jetzt nicht so verstrahlt wären beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann würden sie sich jetzt eigentlich 12 so Julia Roos in Klammern männlich, weiblich, divers suchen und mit denen hier Programm machen. Und dann würden die Leute schlagartig, würde ganz viel von der Kritik an dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk von gleich, heute auf morgen verschwinden. Es würde Ja, das sofort stimmt. verschwinden. Ja, wobei der ÖER, wie oft das passiert, dass die random jemanden interviewen und das irgendein Parteifunktionär oder sowas ist oder Think Tank einer, das ist schon heftig, aber ich Ja, verstehe, klar, das was du kommt auch noch meinst. dazu, ja. Ja, aber es Also. würde auf jeden Fall einen wesentlichen Unterschied machen. Aber wir wissen ja, wie es wirklich ist. In Wahrheit sind das ihre Kollegen, die sich dann aber natürlich noch vorsichtig, ne, dazu äußern und dann nur so Sachen sagen wie, ja, die junge Also. Kollegin und ihre Stimme ist nicht ausgebildet. Und das ist irgendwie polemisch, was sie da irgendwie meint oder so. Ich sehe sie in Ich spätestens 2 Jahren bei Reichelt. Also man hat so den Eindruck, also auf mich macht das ein bisschen den Eindruck, als wenn jetzt die Grünen auch endlich aus der Mode kommen. Hey, komm, malen wir doch mal ein positives Zukunftsbild. Die kriegt ihre eigene Talkshow und dann hast du zu den normalen Pfeifen, die du hast, hast du sie noch da sitzen. Gib der Sache 15 bis 20 Jahre und dann ist der ÖRR auch in der Lage, konservativ angehauchte Stimmen zuzulassen. Da werden sie wahrscheinlich jetzt mit allen anderen Sachen auch mit Heulen und Zetern sich Und die dahin AHA-Stiftung über Julialis tot, ne? Ja, und die AHA-Stiftung gibt dann eine Broschüre raus, wie man mit Julias Ultras umgehen kann, wie man mit denen redet, das Framing Manual und so. Ich sehe es schon kommen. Ja, aber in Wahrheit, ne, das ist auch alles kein, ne, wie ich ja eben schon meinte, ist kein geheimes Wissen. Man kann auf diesem Standpunkt auf jeden Fall kommen, auch ohne große Anstrengung eigentlich. Und es ist eigentlich wirklich, ja, es spricht halt für diese Selbstselektion, die da aus meiner Sicht halt stattfindet im Öffentlich-Rechtlichen, mit der sie sich halt diese Leute da holen. Ne, und auch natürlich auch die Zeit und Geld dafür haben, überhaupt den Journalistenjob auszuüben, der ja in vielen Fällen halt eben nicht gut bezahlt wird. Ja, das ist ja Und auch ein bisschen so ein Hobby-Ding, was mitschwingt, weil du einfach ja in der freien Wirtschaft mehr Geld verdienen würdest, wenn du richtige Arbeit machst. ja, Also. und deine Eltern haben Geld und du hast studiert und mit vielen Studiengängen kannst du ja nicht viel machen, außer Gleichstellungsbeauftragter oder Mitarbeiter von irgendeinem Politiker oder Ansprechpartner für angewandten Kulturmarxismus. ja, Also. andere Bezeichnung dafür, ja. Oder halt eben öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ne, Journalismus. Weil die meisten Journalisten haben halt irgendwas studiert und die wenigsten von denen haben irgendwas Praktisches studiert. Die meisten haben irgendwas mit Laberei studiert. Und wenn sie aus dem Journalismus weggehen, dann machen sie häufig PR. Suchen sich auch keinen richtigen Job. Also im Endeffekt auch Seitenwechsel einfach, ne? Dann Wirtschaft halt. Ja, aber ist es nicht auch so, dass die Nachrichten, also 80% von dem, was du siehst, was in der Zeitung abgedruckt ist, beruht auf Pressemitteilung. Also ist Ja. schon vorgefertigt und dann nur zusammengeschrieben. Ja, Wo und ich das mir liegt auch aber auch wieder dachte. daran, dass die Leute halt keine Zeit haben, ne? Deswegen kriegst du ja auch sowas wie dieses Büchlein, was wir ganz zu Anfang hatten, mit ich sag euch mal eben, wie der Nahostkonflikt funktioniert, damit ihr schon mal Bescheid wisst, weil das hat halt nicht jeder Zeit dazu, sich da erstmal. Aber eigentlich erwartet man, also das ist ja eigentlich der Grund, warum wir diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen, damit die eigentlich dann schon die Zeit haben, ne? Die Ja, anderen halt nicht eigentlich haben. schon. Also. Also das im Prinzip schon, ja. Also die können sich eigentlich nicht darauf berufen, dass sie keine Zeit haben. Das ist wohl wahr, ja. Aber die anderen, die damit Geld verdienen müssen, bei denen ist das häufig ein Problem, ja. Und dann hast du halt einen Rolodex von verlässlichen Experten und so, von denen du halt weißt, dass sie halt auch den ganzen Tag nichts zu tun haben, außer irgendwelche Statements rauszuhauen. Also von denen kriegst du auch eine Antwort schnell, ne? Weil wenn du jetzt irgendwie von den Weltraumaffen irgendwie was hören willst, dann sagt der dir erstmal, nee, ich muss erstmal bis 19 Uhr arbeiten und dann muss ich noch was essen und dann habe ich noch eine halbe Stunde, bevor ich ins Bett gehe oder so. Und da Ja. kann ich dir dann vielleicht noch mal irgendwie zwei Sachen raussuchen und irgendwie irgendwas schreiben oder so. Und ja, das ist halt in diesem zack, zack, zack Mediengeschäft hier, ne? Da brauchst du halt was anderes. Da brauchst du halt die Leute, die dir dann, wenn du sie anrufst, dann halt rangehen und dir gleich was sagen. Und das sind halt diese NGOs und diese ganzen Berufsexperten. Also das ist schon alles nicht so einfach. Aber ja. Seid wie Julia. Eine von uns, eine Ja. von uns. Und es gibt ja auch nicht nur Reichelt, es gibt ja auch noch die Welt und es gibt ja auch noch die Neue Zürcher Zeitung und so, also. Und PI News. Nee, die gibt's nicht. Nein, Quatsch. Nicht wirklich, ja. Ja, und das ist ein Artikel, da bin ich beim Herrn Fratscher drauf gestoßen, weil der nämlich direkt gesagt hat, hier, das ist hier die Fakten über die Leistungen, die Asylbewerber bekommen. In Wahrheit bekommen die ja gar kein Bürgergeld. Hahaha, Schachmatt, Atheisten. Ja. Und was steht denn hier selbst in diesem Artikel drin? Dass sie natürlich schon Bürgergeld bekommen, aber halt eben alles erst ab dem 18. Monat. Das ist im Endeffekt, das Ding. Und Also vorher die gibt es brauchen hier eine ganze Weile, um Untergrundpfand. darauf zu kommen, Faszinierend, dass was sie man hier da. schreiben, sie haben ab dem 18. Monat Anspruch im Endeffekt auf alles. Sie schreiben jetzt hier zwar erstmal, ja, so haben sie es so formuliert, sie haben in den ersten 18 Monaten nur Anspruch auf eine eingeschränkte Gesundheitsversorgung, ist ein anderes Wort für ab 18 Monaten haben sie uneingeschränkten Anspruch auf alle Sozialleistungen in Deutschland. Was sind das denn für eine Einschränkung hier? Eingeschränkte Gesundheitsversorgung. Was heißt das denn? Ja, nur Das? Notfälle halt. Notfälle, ja, okay. Und Ja, gut. in diesen ersten 18 Monaten kriegen sie halt diese 400 und Euro. Und ja, mit Kindern und so weiter ist es halt anders, aber. Aber ja, aber das ist halt noch Ja, kein okay. Bürgergeld, aber ab 18 Monaten ist dann halt alles so. Ab 18 Monaten werden diese Leute quasi behandelt, als wären sie deutsche Staatsbürger, und das ist halt eben die Folge von diesem Verfassungsgerichtsurteil, was wir mal hatten. Und das bedeutet dann im Klartext, Herr Fratscher, und der hat das mit 18 Monaten auch irgendwie geschrieben und irgendwie komisch formuliert, dass es nicht halt direkt so wirkt, aber ja, es bedeutet halt eben, die Leute kriegen das alles, und wie wir ja auch wissen, sind sie ja auch ein nicht geringer Teil von den Leistungsbeziehern. Und wir kriegen die Sie Leute sind halt nicht los in über 18 18 Monaten. Monate sind ja schon immer hier, sind ja schon immer Sie sind hier. überrepräsentiert. Also, und du hast eine direkte, gezielte Einwanderung mit Pull-Faktor auf die Sozialsysteme. Also, du kannst einen Sozialstand haben und Grenzen, aber du kannst nicht einen Sozialstaat haben und offene Grenzen. Das funktioniert auf Dauer nicht. Ja. Also. Ja, und die schreiben das hier halt auch selber, dass es länger dauert in vielen Fällen. Ja, warum ist das so, dass es länger dauert? Weil wir einfach viel zu viele von diesen Leuten hier haben. Deswegen dauert es länger. Und da streiten sie auch nicht mehr ab. Also dieser ganze Artikel hier, der jetzt hier CDU-Chef Merz, der irgendwas behauptet und uns Schwurbler und so besänftigen soll, der gibt uns halt recht. Aber der sagt halt, aber ihr habt nicht gesagt in 18 Monaten. So Detail, Genauigkeit, Wahnsinn. Ja, und das mit den 18 Monaten steht auch hier drin. Nämlich in einem Gastbeitrag, den die Welt glücklicherweise hinter der Paywall versteckt hat. Ansonsten könnten hier noch irgendwelche Leute lesen, dass hier Christian Lindner und Marco Buschmann mit vielen Worten sich äußern Sind zur Migration, die beiden Schlickefinger, ey. Grenzkontrollen und Leistungskürzungen, unsere neue Migrationsrealpolitik. Ja. Und halt eben quasi beiden Seiten hier in vielen Worten halt sagen, warum es halt nicht ganz so ist, wie sie meinen. Und das ist auch alles nicht verkehrt, was hier drin steht, aber es kann halt keiner lesen, weil es hinter der Paywall ist. Und ich bin mal gespannt, was sich daraus jetzt wirklich ergibt aus der neuen Migrationsrealpolitik, ob wie man die dann jetzt auch gegen alle Widerstände durchsetzt, weil die SPD ist ja scheinbar dabei. Ne, immerhin sagt unser Bundeskanzler ja, wir müssen jetzt, wie war die Formulierung, irgendwie rigoros oder so ähnlich war das Wort, was er gewählt hat. Ich meine, ich frage, ob das hilft, was sie da vorhaben. Wenn es nicht hilft, dann kann man ja dagegen sein. Ja, das ist Also. eigentlich nicht die Frage. Die Hauptfrage ist, ob da überhaupt jetzt was passiert jetzt. Weil Rhetorik ist hier viel. Ne? Also das ist ein ziemlich langer Artikel, den dann keiner lesen kann, weil er hinter der Paywall ist. Und ich hätte jetzt auch nur Zeit, das zu überfliegen. Aber das mit den 18 Ja. Monaten steht da halt eben auch drin. Und ja, also im Prinzip ist es alles nicht verkehrt, was da drin steht. Aber ja, wir werden es sehen. Ich bin gespannt, da klagt wahrscheinlich wieder irgendeiner dagegen und sagt, was ist das dann? Nee, so geht das ja Naja, nicht. erstmal muss ja irgendwas passieren, bevor man überhaupt gegen irgendwen Das stimmt natürlich, klagen erst muss kann. ein Gesetz entstehen, gegen das man klagen kann, ja. Ja, der Buschmann ist ja noch mehr fair vor, er möchte beim Aufenthaltsrecht auch was ändern, und zwar geht es da wohl um Antisemitismus, wenn denen irgendwie was nachgewiesen wird, den Leuten Hetze gegen Juden. Dann will er denn das Aufenthaltsrecht verweigern oder die Einbürgerung und so Dinge. Finde ich ein bisschen fragwürdig, weil irgendwie es ist ja so eine Gesinnungsprüfung oder so, ob man die da irgendwie reell durchführen kann. Ja, sollten wir machen für Das Leute, die hatte hier ich schon mal irgendwo für einwandern fragwürdig. Das wollen geht ins überhaupt, Land, die ne? sollten wir gesinnungsprüfen. Kann man machen, ja. Das ist nee, auch, man kann das doch, man kann das doch auch als auf Bewährung. Also man hat, wenn man hier Muslim auf Bewährung. Wenn man antisemitische Straftaten begeht und noch in der Bewährungsphase ist und die darf ruhig lang dauern, sagen wir mal 10 Jahre, dann kann man jederzeit ausgewiesen werden. Man muss ja dafür halt zum Beispiel irgendwie Kaiba Kaiba gebrüllt haben. Ja? Man kann ja nicht ausgewiesen werden, nur weil man sich selber in seinem Kopf denkt, nee, ich mag die nicht. Ja, aus meiner Sicht, die sollten sämtliche von diesen Versammlungen sollten sie filmen, weil das mit dem Filmen machen die ja sowieso, das machen die auch bei irgendwelchen linken Veranstaltungen und so. Und jeden, der irgendwo auch am Rande oder irgend so eine Scheiße von sich gibt, den sollten sie erstmal, also wenn es ein deutscher Staatsbürger ist, dann sowieso mit den Mitteln, die sie haben, weil die haben sie ja nun mal, da beschwören sie auch immer alle, wie wichtig die sind und so, Hassrede, keine Ahnung, wie was, sollten sie das verfolgen mit allen, mit aller Härte und die Leute, die sie hier nicht brauchen, die hier nicht deutsche Staatsbürger sind, mit denen sollten sie mit aller Härte dafür sorgen, dass die hier schnellstens wegkommen. Wenn der Hannes der böse Hasssprecher. Na, also, da bin ich voll dafür. Ja, aber jetzt hier Cancel Culture von Nicht-Links. Also. Cancel Culture von Liberal, bin ich jetzt. Genau. Also. Liberale Cancel Culture. Ja, es passt aber ehrlich gesagt nicht so richtig zu dem, was unsere Regierung da beim Staatsangehörigkeitsrecht plant. Also da sollst du wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht, ob die das noch planen. Also können sie sich ja eigentlich nicht mehr sehen lassen mit der Scheiße. Aber das ist ja schon interessant. Denen ist doch egal, womit sie sich sehen lassen können bei ein paar 30%. Scheint einem so, ja. Die wollen noch so viel Schaden anrichten, wie sie können. Naja, ab einem gewissen Punkt kannst du dich selber dann nicht mehr. Dazu musst du aber auch einen Spiegel haben. Wenn du dir selber nicht mehr ins Gesicht gucken kannst. Die FDP hat einen Spiegel. Und der Lindner guckt da auch häufig. Nee, wenn die FDP einen Spiegel hätte, hätten die schon lange gesagt, wir beenden diese Koalition. Nein, das Problem ist halt eben, dass diese Leute da in der Blase hausen. Das sage ich ja immer wieder. Na, die checken das ja gar nicht gegen mit irgendwie der Meinung von irgendwelchen Leuten. Der Lindner, der kriegt erst wieder Input von außerhalb, wenn er auf Wahlkampftour ist. Dann kriegt er mal wieder andere Leute irgendwie zu hören. Solange wieder mit seinen Personenschützern in der Limo rumfährt, da hört er nur noch, was seine Juli Speichellecker und irgendwelche Leute aus dem Bundestag irgendwie mit dem reden. Was anderes hört er gar nicht. Und bei den anderen Ministern ist das Gleiche. Also da stellt man sich, glaube ich, wirklich anders vor. Und das habe ich auch diese Woche wieder von hier dem Gerhard Papke. Der war bei TV Berlin in einem Interview, kann ich auch empfehlen. Habe ich jetzt nicht eingereicht, aber der Sepp Bahn wird das so bestimmt wieder finden. Der findet ja immer alles wieder und für unsere Quellen. Und der hat das im Endeffekt auch so gemeint. Und der kennt das ja, diesen ganzen parlamentarischen Ablauf. Der war ja auch mal stellvertretender Vorsitzender vom Nordrhein-Westfälischen Landtag. Und ja, das habe ich jetzt schon von vielen gehört und auch von Leuten, die wirklich Ahnung haben. Das ist halt dieses Leben, wenn du da Minister bist. Das ist halt Glaskuppel. Da redest du mit irgendwelchen Journalisten, da redest du mit anderen Politikern, aber da hast du keinen Bezug. Keinen Bezug zur Basis und auch keinen vielleicht Bezug zu den Leuten. Vielleicht sollten die mit Frau Ruß reden. Ja, vielleicht sollten sie mal, ja. Ja, die könnte Lindner doch mal einladen in seinen Podcast. Die Frau von FFF, wie heißt sie nochmal? Luisa Neubauer, ja. Und ganz ja, viele genau, andere die Spinner hat er eingeladen. Die hat er doch auch sofort eingeladen, wo ich mir dachte, ja, endlich wieder urliberale Themen wie Melonen aus dem Grün in Rot. Ja, da hat er nur so linke Leute eingeladen und wenn er mal irgendwelche Liberalen eingeladen hat, dann sind es irgendwelche Frauen, die sich selbstständig gemacht haben mit ihren Schwatzbetrieben. Also bin ich auch sehr enttäuscht von dem Kram. Aber naja. Ja, ich meine, das Staatsangehörigkeitsrecht, also diese schnellere Einbürgerung, das wird ja auch begründet mit anderen Sachen als jetzt eben Zuwanderung oder so. Das wurde ja größtenteils damit begründet, dass ja die Leute hier nur deswegen nicht ankommen in Deutschland, weil man ihnen keinen Pass gibt und sich nicht dreimal vor ihnen verbeugt und sagt, ihr wunderbaren Leute, ihr bereichert uns. Ja, ihr macht uns so viel besser, weil wir sind schlecht, wir sind scheiße, wir sind Nazis. Und jetzt dank euch, da wird es hier endlich gut in diesem Land. Haben wir endlich Fachkräfte. Ja, den Zittelmann, das ist ja auch einer von der FDP, aber jemand ohne Amt und Mandat, dem ich das aber eigentlich auch eigentlich mal nahelegen würde in seinem hohen Alter, wo er schon alles mal durchgehabt hat, am besten auch mal in diesen Politikbetrieb reinzugehen und die Leute da alle mal, denen mal was zu erzählen, weil der lässt sich auf jeden Fall nicht verbiegen und der ist ja auch in der Position, wo er sich da niemandem anbiedern muss. Ja, der hat oft gute Ja, Takes auf auch Twitter. genau. Also, Der das ist wird ihm Meinung. an. Genau, und der hat hier geschrieben, Klimawandel, da sagen die Leute, ihr müsst alle panisch sein. Und zur Migrationswelle sagt er, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Oder, also ist das Zitat. Und das ist ja auch so. So wird da ja drüber geredet. Ist ja genau das Gegenteil. Na, Klimawandel ist ja, oh mein Gott, die Welt geht unter. Und wenn nicht sofort alles genauso machen, wie wir das wollen, dann wird es nichts. Oder dann Ich wird habe das nie was bringen. die Tage einen Taz-Journalist gesehen, der davon redet, dass wir 60 Meter Meeresspiegelanstieg bekommen. Wo ich mir denke, also Nee. auch die katastrophalsten, überzogenen Szenarien geben das nicht her. Und es sind schon die Out-of-Order-Szenarien, die man einfach mal erstellt hat, weil man Ja, wissen doch, aber wollte, dann wo hast du es so hingeht. Zeitprognosen da drin, entsprechend 5000 Jahre oder so. So, Ja, das ist ja nicht 60 reell. Meter, Alter. Ja, bis Ja. Dienstag haben wir Wir das. sind Und verantwortlich für die zukünftigen Generationen. ich habe Depressionen wegen dem Wetter in 30 Jahren. Ich Genau. weiß doch, ich kenne ja Ahnung. Aber die bricht keinen Vulkan aus bis dahin. Oh, der Thilo Sarrazin, der hat gute Bücher geschrieben. Ja, hier hat nochmal einer festgestellt, dass er recht hatte und ja, rehabilitiert sich so ein bisschen damit. Ne? Ja, stellt das nochmal dar, wie das so gelaufen ist. Na, wieso ist doch Und von ihm, ist das doch hier, oder? ja, er stellt das nochmal dar, auch wie das Ja. gelaufen ist und wie er da recht behielt, sozusagen. Wird dann in den Kommentaren auch so angemerkt. Ja, fand ich ganz gut. Ich bin gespannt, wer der nächste ist, der sich rehabilitiert. Vielleicht der Akif Pirici Oh, oder nee, der das glaube ich mal eher nicht. Cedric. Das ist zu Das kann schwierig, ich mir ne? nicht Ja. vorstellen. Also in meinen Ja. Augen zumindest schon Ob mal das nicht. wirklich reicht für eine Und gegen Rehabilitation, ist den auch noch fraglich, Sarrazin hatte ich aber. noch nie was. Also lange bevor ich seine Bücher überhaupt Ja. gelesen habe, war es witzigerweise, waren es irgendwie immer nur Türken, die ich so kannte, die mir gesagt haben, ja, das Buch vom Sarrazin, das habe ich gelesen. Der hat recht. Der hat in allem recht. Es waren irgendwie immer irgendwelche Deutsch-Türken, die mir das Also gesagt haben. ich fand beim Thilo fand ich das richtig heftig, weil ich habe damals die Debatte in den Medien um ihn herum ganz gut verfolgt und habe aber seine Bücher ewig lang nicht gelesen. Ja, so ging Und es mir auch. hab dann später die Bücher von ihm gelesen und dachte mir, wegen so einem weichgespülten, leicht konservativ Dieser pragmatischen blöde Blick auf Fried, man ihn fertig Realität. gemacht hat, damals war der aber. Weil deswegen wurde er fertig gemacht für sowas? Ja, so Wow. richtig. Also. Ja, richtig als Ja, Idioten und hingestellt teilweise. es wurde auch letztens Ja. erst wieder von irgendwem behauptet, Thilo Sarrazin hätte in seinem Buch behauptet, das wäre irgendwie das Moslem-Gen, was dafür sorgt, dass die Leute scheiße sind. Und dass man mit denen nichts anfangen kann. Das hätte er in seinem Buch behauptet. Genau. Ja. Und dann denkt Wüsste man ich sich auch jetzt nicht wieder, mehr. alter Schwede, Also. ey. Nee, ist ja auch nicht so. Aber das hören die halt. Wenn der Sarrazin halt sagt, hier diese Kohorte, jene Kohorte und dies, das, jenes, so und so viel Bildungserfolg und so weiter und so fort, Verlauf hier und da. Und das ist nach 30 Jahren irgendwie da draus geworden und so weiter und so fort. Dann hören die halt, du sagst, so you're saying, Muslim gehen. Das Ja, hören die ich. halt. Oh, weißt, das Ding ist halt auch, du hast dann Einwanderer, die aus einem dritte Weltland kommen und dort Grundschulbildungsniveau haben. Und dann kommen die hierher und deren Lebensleistung ist dann in einem hochindustriellen Land nicht so groß, wie man das annehmen Ja, wollen, aber wünschen, hoffen würde. Und das ist dann die schlimme Mehr, oder das will ich was? ja noch nicht mal unbedingt sagen, weil die erste Generation hat ja im Endeffekt keine andere Wahl gehabt, als zu arbeiten und haben die ja auch gemacht. Aber das Problem ist ja eigentlich dieses Übergewicht, was diese Leute ja mittlerweile schon haben. Also ich kann mich da auch noch erinnern an die 90er Jahre. Ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal hier erzählt, wo ich zur Schule gegangen bin. Und da hattest du halt in so einer Klasse hier am Stadtrand von Hannover irgendwie zwei türkische Kinder. Und die waren halt super integriert und jeder hat die gemocht und die haben alle gemocht und das waren halt konkrete Typen und so, aber die hatten ja auch keine andere Wahl. Die konnten sich ja auch nicht irgendwie abspalten und nur ihr Ding machen, weil die waren halt zu zweit. Ne? Und heutzutage, ne, hast du halt in Berlin in allen möglichen Ecken und Enden, da hast du dann vielleicht zwei deutsche Kinder da sitzen, ne? Also. Und da läuft es halt anders, ne? Und da weiß ich ja halt auch, hatte ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, da waren dann so Sachen wie, wenn dann irgendwie Ramadan war und so und du bist zu den zwei Leuten gegangen und hast gesagt, sollt ihr nicht fasten, dann haben die dir den Vogel gezeigt und gesagt, bist du meine Mutter oder was? Ne? Und seit Erdogan und diesen ganzen Geschichten gibt es immer mehr, ja, ist jetzt hier auch wieder hier die Kopftücher, die das Stadtbild prägen und so, ne? Das, also 90er Jahren, da war das nicht so. Und diese Leute haben ja jetzt nicht das Türkengehen jetzt irgendwie entwickelt, was sie dazu bringt, die Kopftücher anzuziehen, sondern das ist ja Ideologie, die sich da bahnbricht. Was damit einer gesagt hat, ja, Allah kann nicht über die Alpen gucken oder so. Deswegen kann ich hier auch Bier trinken. Ja. Ja, eben. Das waren damals vollkommen normale Leute, die genau die gleiche Biografie gehabt haben wie alle möglichen anderen Leute. Einer Und anderen, mit einem anderen Hintergrund. ähnliche Wünsche fürs Leben, Freiheit und weiß ich nicht, Familie und so weiter, ne? Ja, schon. Ja, und ich kenne ja auch durch mein FDP-Ding halt eben auch die ganzen Leute, die alle studiert haben, ne? Also ich kenne irgendwie alle möglichen türkischen Rechtsanwälte und so. Ganz viele von denen sprechen überhaupt gar kein Türkisch. In der Firma, in der Ja, ich mal so gearbeitet Misch-Türkisch habe, nur, ne? gab es nur eine Mitarbeiterin, die einen türkischen Background hatte, und das war die Justiziarin in der Firma. Also, Ja. na, gibt's alles. Aber das ist ja auch nicht das Problem. Die Leute sind ja Genau, auch von nicht denen das sind ja auch eine ganze Problem. Menge bei uns angekommen, ganz gut und so. Das ist ja auch in Ja. Ordnung, ne? Ja, aber Das die ist ja anderen eben sind halt auch. das Problem, und von denen gibt es halt viel zu viele. Ja, plötzlich auch. Und je mehr es davon gibt, umso weniger davon kommen halt an. Und weil man Weil diesen die haben halt Leuten. alles, auch in ihrer Sprache und in ihrer Kultur. Die müssen sich mit uns Deutschen gar nicht irgendwie abgeben. Du musst ja keinen Deutschen sehen, wenn du nicht willst, zum Einkaufen, zum Leben, zum Machen, Ja, aber zum wenn das Tun. anscheinend mit der Frau suche oder so, dann nehme ich schon wieder, ne? Oder haben sie nicht, die sind ja nicht dabei, in Naja, der gut, Regel. aber viele von diesen Kulturen, egal wenn sie vorher auch mal mit deutschen Damen irgendwie rumhängen, wird ja dann doch die Cousine geheiratet. Man ist da halt viel nationalistischer und Naja, wenn das viel, nicht viel, geht. Ja. viel eugenischer auch als wir hier. Ja, das kommt auch in dem allerersten Buch, in der allerersten Quelle, da geht man auf den Hintergrund davon ein. Es ist halt dort alles ein bisschen tribalistischer, ist einfach. Also. Das Gut soll innerhalb der Familie bleiben, des Ja, genau. Clans, ne? Clan und Clan. Tribe. Also. Westen ist Ja. der Hauptschuldige. Ja, Aha. sagt der Erdogan. Ja, und der Dennis Yüksel kommentiert das, und er ist ja sowieso nicht so Erdogan geneigt, also entsprechend scharf. Und was aber vor allen Dingen eben das Problem ist an der blöden Aussage von Erdogan, was das Problem, die Folge, ja, dass die Israelis jetzt irgendwie ihre ganzen Leute, ihre Mitarbeiter, ihre Botschafter oder so abgezogen haben, um jetzt die Beziehungen nochmal neu zu prüfen oder irgendwie so, wie gesagt, ja, ein bisschen auf Eis gelegt hat das Ganze. Kann ich natürlich ganz gut verstehen. Mal gucken, wie das weitergeht, ne? Der Erdogan, wenn er sich das da versaut, keine Ahnung, vielleicht möchte er sich auch mit den anderen lieb Kind machen oder so. Nee, der möchte der Führer der islamischen Welt werden. Ich habe den Ja, auch kann auch sein. eingereicht und Ja, würde gerne mal wobei. aus der Rede zitieren, die der da vor 100.000 Menschen gehalten hat, wenn man sich die Bilder anguckt aus Oder ist Istanbul. er so der Söder des Islams? Nee, So. nein. Ja, aber 100.000 Nein, Leute nein, kannst du nein, schon mal ein nein, bisschen größenwahnsinnig werden, das ist normal. nein. Also, er hat gesagt, der Hauptschuldige an den Massakern im Gazastreifen ist der Westen, abgesehen von einigen mit Gewissen, die ihre Stimme erhoben hätten, seien diese Massaker ausschließlich das Werk des Westens. Laut und deutlich möchte er bekräftigen, dass er an der Seite des palästinensischen Volkes gegen die Verfolgung durch Israel steht. Ihr habt um die getöteten Kinder in der Ukraine getrauert, warum schweigt ihr angesichts der getöteten Kinder im Gazastreifen? Außerdem, das brauche ich hier gerade nochmal wörtlich, wo hatten wir das? Nee, habe ich nicht. Also hier hat er gesagt, der Westen würde eine Kreuzzugsatmosphäre gegen Muslime herbeiführen, und es sei vielleicht wieder Zeit für einen Krieg zwischen Kreuz und Mondsichel. Israel warf Erdogan erneut Kriegsverbrechen vor und bezeichnete das Land als Schachfigur in der Region, die, wenn der Tag kommt, geopfert werde. Die Taten der Hamas hat er mit keinem Wort gewürdigt. Der droht im Endeffekt mit dem Religionskrieg gegen uns, Finde ich gut, wenn dann haben wir wir mal wieder nicht Action. aufhören, irgendwie Israel zu helfen. Wir haben 3 Millionen Türken im Land. Und der Herr Erdogan kommt demnächst, weil es ist Fußballspiel zwischen Türkei und Deutschland. Da soll er kommen. Und ich kann mir das schon vorstellen, wenn dann irgendwie im Stadion zur Hälfte Türken und zur Hälfte Deutsche sitzen, was da los sein wird. Ich würde ihn ausladen, wenn ich die Regierung wäre, würde ich sagen, Ihre Äußerungen auf der Kundgebung in Istanbul sind absolut nicht tragbar. Wir können Sie zu diesem Zeitpunkt hier leider nicht empfangen. Noch dazu kommt aus der Türkei auch Nachvollziehbar. Kritik, weil man wirft ihm dort vor, dass seine Rede und diese Veranstaltung halt nur dazu da waren, um von der 100-Jahr-Feier der Republik abzulenken, die jetzt ansteht, und dass er halt mit der Republik eh einer von den Leuten ist, die mit der Republik dort nichts anfangen kann. Wir kennen alle das berühmte Zitat mit der Demokratie, auf die er aufsteigt, nur um zu den 72 Jungfrauen zu fahren. Ja, liebe Türken, ne? Überlegt euch mal, was ist euch wichtiger? Freiheitliche westliche Lebensart, euer eigener Herr sein können oder halt diesem Mann auf einem religiösen Kreuzzug folgen. Und wenn ihr Letzteres wählt, würde ich euch bitten, ja, einfach umzuziehen. Zurück ins Land eurer Väter, heim in die Umarmung eures geliebten Führers. Die vernünftigen Türken können gerne alle hier bleiben, die den auch für so einen Idioten halten und die den Ja, Diktator deswegen dahinter heißt es sehen ja immer können. gerne, dass die Türken so für den Erdogan gewählt hätten in Deutschland. Das Thema ist so, oder sind wir so, die Richtigstellung dabei ist aber so ein bisschen auch, dass sie eben nur eine relativ geringe Wahlbeteiligung hatten. 30% Wahlbeteiligung, 50% davon haben den Erdogan gewählt, Nee, meinetwegen. mehr, 2 Drittel fast. Sind Zwei wir Drittel haben jetzt ihn gewählt. wieder bei Enthaltung oder wie? Ich Ja, es finde halt, sind im Prinzip nicht viel, nicht viel gegangen, genau. wir können uns nicht so auf der Nase rumtanzen lassen, vor allem von dem Fatzke nicht, weil diese Sorte haben wir schon öfter gehabt und wir wissen genau, wie mit dieser Sorte umzugehen. Ja, den Ausladen Es finde ich ist ja nicht halt schlecht, schade. Also, dass da die Beziehungen auf Eis gelegt werden, das hat er ja gemerkt, ja. ich finde es halt irgendwie schade, dass der Erdogan da anstatt irgendwie so, weiß ich, eine Brücke, eine Lanze schlägt für Israel, Nein, Christen nein, und nein, der ist Muslime zusammen. Islamist, Ich Abel. Der Mann ist finde ein es einfach knallharter schade. Also, Islamist. ja. Das ist einfach ein Islamist. Der ist ein maskierter Muslimbruder. Das ist nicht, von dem gibt es nichts zu erwarten, Abel. Noch nie. Bestimmt aus der Dieses Ecke auch eine Zitat Förderung sagt doch gekriegt und so. alles. Ja. Und jetzt haben wir den nächsten Spaß, nämlich deutsche Influencer mit Türkei-Bezug verbreiten laut der ARD nationalistische Inhalte auf Instagram und TikTok. Ich würde diese Leute gerne mal fragen, als was sie sich selber sehen, ob sie sich als deutsche Influencer sehen. Dann werden die alle sagen, wie so stolze Türken. Wie unser Fußballer da. Was noch? Wieso? Mesut, ja Wieso? genau. Er hat auch so zwei Herzen in der Brust, scheinbar. Wenn man das mal Der Erfolg positiv in ausdrücken darf. letzte Wahlerfolg von Erdogan wird auch durch Influencer auf TikTok und Instagram gefeiert. Wochen vor der Wahl bereiten sie ihre Follower auf den Wahlkampf vor, machen Stimmung für Erdogan und seine Positionen. Die Inhalte sind meist deutschsprachig, sondern junge Deutsche mit Türkei-Bezug. Junge Deutsche mit Türkei-Bezug. Wer würde sich so selber identifizieren? Niemand. Junge Deutsche mit Türkei-Bezug zwischen 18 und 30 Jahren erreichen. Das Gefährliche, immer wieder finden sich zwischen vermeintlichen Informationsvideos Desinformation, rechte Propaganda oder rechtsextreme Symbolik. Ich glaube, wir sind an der Zeit, wo wir hier einfach mal einen Cut machen müssen und sagen, okay, es gibt rechts, aber es gibt verschiedene Strömungen, damit wir halt rechts nicht mehr als diesen Gummiparagraphen verwenden können. Es muss klar sein, wann rechte Propaganda rechtstürkische Propaganda ist und wann rechte Propaganda halt deutsche rechte Propaganda ist. Diese Vermischung, das jetzt auch unter Rechtsextremen abzulegen, ist genau das, was die Scharfmacher hier wollen. Einige Influencer verleugnen die Unterdrückung von Minderheiten in der Türkei. Sie verbreiten Propaganda oder lassen Kritiker Erdogans unter ihren Posts markieren. Kurdenfeindlichkeit oder eine Feindlichkeit gegenüber Aleviten gäbe es nicht, sagt etwa der Influencer Yunus im Interview. Als Vorreiter türkischer Politinfluencer gilt Bigili Üretmen. Er ist bekannt durch YouTube und TikTok, sieht sich als Sprachrohr der türkischen Community. Deutsch-Türken fühlen sich medial oft nicht ausreichend repräsentiert. Ganz schlimm. Da braucht man dann dringend irgendwie. Ich fühle mich nicht repräsentiert. Ich gucke ab jetzt irgendwie Martin Sellner oder was. Das ist schön einfach. Üredmen präsentiert sich auf Fotos auch mal stolz mit dem Wolfsgruß, dem Symbol der rechtsextremen grauen Wölfe. Warum hat man das noch nicht verboten? Warum lässt man einen Gruß, der im Endeffekt nichts anderes ist, als den rechten Arm ausgestreckt zu heben und dabei bestimmte Worte zu sagen? Warum lässt man den bestehen? Österreich ist schlauer als wir. Österreich hat das schon vor Jahren verboten, dann könnte man das auch verfolgen. Aber solange es dafür kein Verbot gibt, können die das einfach immer weitermachen. Aber ihr seid ja die, die immer nie wieder und wir haben daraus gelernt, sagen, ihr habt einen Scheißdreck gelernt. Bup, bup, bup. Dann fragen sie den Ismail Köpeli. Köpeli beobachtet einen Anstieg deutschsprachiger Propaganda mit Türkei-Bezug. Deutsch-Türken haben den Eindruck, dass sie in den klassischen Medien nicht vorkommen, jedenfalls nicht als Person mit einer eigenen Stimme. Und bei den Influencern erhalten sie eine vermeintlich authentische Stimme aus der Community selbst. Was sind denn dann Gümüşay und Karakaya und wie die alle heißen? Was sind die denn dann? Sind das am Ende nur Puppen, irgendwie im Puppentheater? Oder wenn das nicht eure Stimme ist, die erzählen uns doch ständig, sie wären eure Stimme. Viele junge Menschen mit Türkei-Bezug seien anfällig für rechten Content, weil die deutsche Politik sie sich immer wieder fremd fühlen lasse. Ja, deswegen sind ja auch Deutsche inzwischen anfällig für rechten Content, weil wir uns immer weniger wie Deutsche fühlen, sondern in Deutschland halt wie unter Fremden. Wir sprechen da von Rassismus, Nationalismus und von Queerfeindlichkeit und anderen die Ideologien, die antidemokratisch sind. Hupsi. Ja. Der deutsche Politinfluencer verharmlost so die rechtsextremen grauen Wölfe. Das ist kein Deutscher, es tut mir leid. Ihr seht das falsch, nur weil er ein Stück Papier in der Tasche hat, wird er dadurch nicht zum Deutschen. Er ist Bürger Deutschlands, aber er ist kein Deutscher. Wenn wir nicht aufhören, das zu vermischen, wird es eine ganz höllische Nummer geben hier. Deutsche sind halt nun mal Deutsche und Österreicher sind Österreicher, Iren sind Iren und Türken sind halt Türken. Und Affen Iren, sind Affen. Iren ist menschlich. Iren sind menschlich, so. Deutsche Influencer. Ich rede mit Akzent jetzt die ganze Zeit bei die Affen und bin ich auch bald türkische Influencer. Warte. Steve Stuart Williams, Zoomers and Millennials with the most extreme political views also have the highest incidence of depression. Das ist mal wieder eine Studie, die das abdeckt, dass politische Ränder ganz gern mal von Menschen mit psychischer, gesundheitlicher Einschränkung bedient werden. Ist ja nicht das eine die Folge von dem anderen oder so, dass wenn man am politischen Rand ist, auch ganz besonders wenig Aussicht darauf hat, dass sich seine politischen Wünsche erfüllen und dementsprechend auch der Grund für eine Depression viel höher ist? Ja, aber es ist tatsächlich auch so, dass extremere Ansichten einen Boost von genereller Wohlbefinden im Alltag hat. Also du bist zwar politisch die ganze Zeit unzufrieden, weil deine extremen Sachen eh nie durchkommen, aber du hast dadurch, dass du sozusagen tiefer im Sumpf drinne hängst, eine bessere Stimmung im Allgemeinen, was ich auch interessant finde. Also das Ding ist nur, ich habe da einige Studien in die Richtung und ich fand es halt interessant, dass wir es hier mal wieder hatten und dass es halt auch auf skeptic.com veröffentlicht wird. Und ja, das ist halt auch mit den verschiedenen Generationen, Kohorten, also Gen Z, Millennials, Gen X und Boomer, dass da halt auch scheinbar Unterschiede gibt, wobei ja, die Generationenunterscheidung, die sind manchmal auch nicht ganz so unkoscher. Also ich möchte zwei Dinge dazu anmerken. A, halt Gen X und Millennials neigen dazu, sich selber zu diagnostizieren und allen möglichen Kram als eine psychische Störung zu sehen. Ja, ich weiß auch nicht, ob und das in diesem Fall hier passiert ist. Ne? Das. Und zweitens, würde ich gerne noch zu Ende führen gerade, zweitens ist es ja auch so, dass man könnte auch vereinfachen, wer sich mit Politik beschäftigt, wird depressiv. Weil Politik halt so eine Sisyphus-Geschichte ist. Ja, wenn die Depression von der Politik reinkriegt, dann fühlen sich die anderen Sachen wieder normal und besser an. Ne? Also, deswegen. Ja, und ich finde es ziemlich ätzend, dass sie hier diese Halbstalinisten hier als very liberal bezeichnen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, wir haben ja Einteilung. Far left mit Kulaks und so ist nicht very liberal. Also. Ja, die Amerikaner, das ist halt noch ein junges Volk. Sehen das nach, die lernen das. Irgendwann werden die auch zivilisiert und dürfen bei uns am Tisch essen. Ja, Amis haben einfach keine Kultur. Ja, es war ja auch hier der Sinan, der von Sinans Woche. Der Ja, hat der ist jetzt cool. auch ein Video, genau, und wo er nochmal so ein paar Aussagen von diesem Herrn Kra da von der AfD hatte. Und da war dann unter anderem in dem Buch auch noch dieses Ding, so, der hat ja geschrieben, der Marxismus sei ja jetzt besiegt und jetzt ist der Liberalismus unser größter Feind. Wo ich mir denke, Ach so. A, der Marxismus ist besiegt und vor allen Dingen die Woken und so sind die Liberalen oder was? Das ist nicht der Marxismus oder wie? Alter Schwede, Ist auch wieder durch. Lustige ey. Begriffsverwirrung. Absolut bescheuert. Krass. Absolut. Geht gar nicht, ey. Ja, und genau davon habe ich vorhin schon vorgegriffen. Rolf Degen natürlich wieder ist eine Lieblingsquelle von mir. Ich habe früher auch immer von dem mindestens zwei Studien immer eingereicht. Hier hat er eine Studie zitiert, die halt gefunden hat, dass dieses Generationsunterscheidungs-Gen Z und die Boomer sind so und so, dass das alles nicht so ganz haltbar ist, dass es zwar einen Grund gibt, warum es diese Kategorien gibt, aber dass du halt in Metastudien das einfach nicht so arg rüber bekommst, dass eine Generation halt ein bestimmtes Profil hat. Du hast innerhalb derselben Generation mehr Unterschiede wie Unterschiede von Generation zu Generation. Also, was ich Ja, auch denke nicht ich so auch über ganz. diese Milieustudien oder Milieuforschung, wie sie das dann machen, dass da irgendwelche Leute einteilen nach ihren wirtschaftlichen Stärken oder irgendwie sowas und nach ihren intellektuellen Interessen oder so und dass das ob das wirklich immer so hinhaut. Ich finde es halt krass, dass du, obwohl du so viel Interesse und Aufmerksamkeit hast, solche Sachen zu erforschen, du bei den grundlegendsten, einfachsten Begriffen auch immer trotzdem noch eine Studie hast, wo du sagst, eigentlich kannst du das alles in der Pfeife rauchen. Also, wo ich mir halt dann auch denke, so, ja. Weiß ich nicht, in der Popkultur wird oft gesagt, die Gen Xers sind so oder Millennials sind so und so und Boomers sind die Schlimmsten, die ihren Kindern nur eine schlechte Wirtschaft vermacht haben. Und ich finde es dann halt interessant, dass du dann so eine Hyperrealität hast in der Popkultur, die gar nicht reell ist, auf einem Konzept, was gar nicht aufgeht, beruht. Und dann hast du so eine Fake-Debatte um eigentlich nichts. Also so. Ja, stimmt schon. Also wie so ein Horoskop eigentlich nur halt, dass du es bei Boomer oder Gen Z nie denken würdest, dass das ein Stück weit in halt Horoskoperei ausartet. Also. Ich meine, das ist eigentlich so eine Art Muster für die Leute, so ein Hilfskonstrukt oder so, denke ich mal. Ich verwende es ja auch. Also ich, keine Ahnung. Ich fand es nur hart, dass halt wieder ein Begriff gelernt, der halt eigentlich nicht haltbar ist. Also. Ja. The Origins of Woke, Civil Rights Law, Corporate America and the Triumph of Identity Politics. Richard Hanania, das war auch der Typ, den ich vorhin schon mit der Dänemark-Studie hatte, der hat sich echt große Mühe gegeben, dieses Buch zu schreiben. Ich habe die Debatten, Beiträge, Bücher, Artikel, Pamphlete, was auch immer, auch der 90er Jahre, der 80er Jahre mir angeguckt. Und von all den Büchern, die es eigentlich in die, in zu dem Thema gibt in die Richtung, fand ich, steht das ja aus der Masse schon ein bisschen heraus, weil es mal einen ganz anderen Blickwinkel verwendet. Jetzt mal kein, es ist Kulturmarxismus, der durch den KGB gestreut wurde, oder es war die Generation mit dem Self-Confidence-Movement, sondern das halt mal die Sache so angegangen worden ist, dass man sich die Civil Rights Ära angeguckt hat und die rechtlichen Folgen, die eben mit in den 60er Jahren in den USA angebrochen worden sind und dass vieles von diesem Diversity Inclusion Scheiß, dass das halt auch aufgepeppt wurde dadurch, dass halt das Gesetz Taschen an Interpretationen offen hat, wo man halt sowas wie HR und dann Diversity, Equity and Inclusion Stühle halt reingelassen hat. Und ich fand es mal ein ganz einfach ein auffrischendes Buch in die Richtung, was mal einfach den Rechtsrahmen betrachtet hat. Und ich bin jetzt kein Anwalt und ich fand das aber verständlich, wie es dargestellt worden ist. Also, ja, ich meine, das ist das Wichtigste, woran die rumschrauben an dem Rechtsrahmen immer, ne? Ja, genau. Und das, also der Richard Hanania, dem sein Argument war, alles liegen falsch. Die progressiven Social Justice Warrior, die existiert, die gibt's nur wegen Gesetz, wegen den Lücken vom Civil Rights Movement. Das fand ich interessant. Also zumindest als Argument. Ich sag jetzt nicht, dass er jetzt recht haben muss, aber das Buch war gut geschrieben. Also plötzlich bist du das Problem. Ja, hier ist ein Artikel über Frauen, denen man angeblich ihre Kinder weggenommen hat, und zwar von den Gerichten. Es verhält sich heutzutage so, dass wenn die Frauen am Gericht sagen, der Ex-Mann haut die Kinder oder so, dass denen eher gesagt wird, so halte ich mal zurück mit dem Vorwurf, weil dann wirst du nur als Querele hier angesehen oder so. Und dann kriegst du die Kinder erst recht nicht oder sowas. Das hat ja auch eben seine Berechtigung, weil das eben lange eben andersrum lief. Ja, und darüber beschweren sich hier gerade die Frauen, und zwar wahrscheinlich mit dem Ziel, dass sie da diese Wechselmodelldebatte ein bisschen einschränken wollen. Und also eben ich würde mal sagen, dass es wahrscheinlich auch im Ausnahmefall eher so ist. Ne? Und den nehmen sie sich hier natürlich raus. Absolut, sie nehmen sich hier Ausnahmefälle raus von 150.000 Fällen, die im Jahr verhandelt werden. Haben sie, glaube ich, 10 Fälle gefunden, die sie irgendwie kritisch fanden. Und, das geht und ja schon ob die Einzelfallprüfung überstehen, das wäre ja auch nochmal. Gerichte nehmen Frauen ihre Kinder weg. Genau. Ne? Aber wenn jetzt da entschieden wird, dass die nur jetzt bei der Mutter sind, dann werden aber nicht den Männern ihre Kinder weggenommen. Ne? Weil ja, dann berichtet wird das erstmal ganz am Anfang aus der Perspektive auch von einer Frau, die jetzt im Frauenhaus wohl ist. Das heißt, die selber eben ihrem Mann zum Beispiel die Kinder dann vorenthält, wegnimmt. Ne? Das ist aber wohl dann eben schon mal doch nicht strafbar, ich weiß es nicht genau. Also dieser Kindesentzug. Ja, darüber berichten die hier und so möchten sie gerne die Politik beeinflussen und diese Neuregelung der Sorgegeschichten, die steht zwar auch im Koalitionsvertrag, aber scheint wohl dann doch nicht zu kommen, weil sie zeichnen nicht ist, sie ein komplett falsches Bild. Das auf jeden Fall, von wie das ist, aber versuchen halt den Leuten einzureden, so nach dem Motto, ja, die Männer gehen dann da vor Gericht und das Gericht sagt dann, ja, ihr seid ja hier die Patriarchen und Weibsbild, was tust du hier, irgendwelche Anschuldigungen zu erheben oder so, ne? Ja, das wäre die wollen es natürlich andersherum haben. Die wollen es natürlich so haben, dass wenn die Frauen da hingehen und sagen, ja, hier, der Mann macht irgendwas Sexuelles mit dem Kind oder so, es war nämlich hier so eine Anschuldigung, Pädophilie genau. Quasi, so eine Karte da irgendwie ziehen, dass die dann einfach sagen, ja dann, wenn das so ist, dann darf der natürlich das Kind nie wieder sehen, weil lieber sicher gehen, ne? Das ist ja, hier würdest du ja nicht einfach so machen, diese Anschuldigung, so wollen die Welt haben, ne? Da. Ja, welche Kriterien die Gerichte dann vorgehen oder nicht vorgehen, das weiß ich gar nicht so genau. Es würde ja niemand auf die Idee kommen, so eine Anschuldigung halt eben zu machen, um halt zu sagen, ja, ich brauche den Typen nicht, so, ich will den Typen nicht mehr sehen, ne? Ich will mich nicht mit dem irgendwie absprechen, hier irgendwie über meine Kinder, hier, die mir gehören, dass der die nochmal zu Gesicht bekommt oder so. Ich will den einfach loswerden und deswegen mache ich hier irgendwie so eine Geschichte, ne? Und da gibt es ja auch hier den Gregory Allen Ellis, der Schauspieler, der hatte ja da so einen, und Musiker war der ja auch mal, und der hatte ja eine Zeit lang diesen YouTube-Kanal The Respondent, ich weiß nicht, irgendwie ist der jetzt auch irgendwie eingeschlafen, wo er ja von seiner eigenen Geschichte da erzählt hat, halt eben als Respondent, wie das dann im englischen Jargon da halt heißt, wenn du quasi der, also wenn es da um dich geht und was du jetzt irgendwie tun darfst mit deinen Kindern oder so, dann bist du halt der Respondent, der sich dann da quasi dann rechtfertigen muss und dann da halt beweisen muss, warum er dann doch seine Kinder noch weiterhin sehen darf. Ja. Und wenn das jetzt hier bei uns in Deutschland noch nicht komplett wahnsinnig ist und die halt dann noch nicht direkt sagen, so ja, hier, die Frau hat immer recht und wenn die Frau irgendwas behauptet, dann ist es auf jeden Fall richtig und du musst dann erstmal das Gegenteil hier beweisen. Aber so wollen sie bei Korrektiv natürlich die Welt haben. Und wenn die Welt so nicht ist, dann ist das alles ungerecht. Und guck mal hier, bei diesem einen Beispiel, was sie da haben, da soll es dann halt auch noch so gewesen sein, dass es dann im Nachgang dann doch irgendwelche Beweise dann dafür gab. Und Wunder, oh Wunder, dann hat sich dann das Blatt gedreht und das ist dann doch nicht so gelaufen. Komisch eigentlich, ne? Obwohl wir doch obwohl das doch alles nur Ungerechtigkeit ist und wir dringend das System halt ändern müssen, weil Frauen ja immer Recht haben und nur aus den besten Ja. und feinsten Beweggründen alles, was sie tun, tun, ne? Und niemals unter Eine keinen schöne Bilder, so Umständen irgendwelche Fragezeichen. Dinge nicht unter den besten und feinsten Beweggründen tun. Und die Männer wiederum immer alles unter den unguten und feindseligsten Beweggründen immer nur machen, um ihren eigenen egoistischen Blablabla irgendwie zu tun, ne? Und nicht zum Kindeswohl und tralala. Aber das ist halt die simple Welt des Korrektivs, ja. Also, was Sehr soll schön denn gesagt. hier die Fakten Also. checken? So. Und dann kamen auch so komische Vorwürfe, dass irgendwie der Ex irgendwie wieder so Eingaben machen beim Gericht oder besonders viele oder so. Und das würde dann irgendwie, ja, das, was weiß ich, das Trauma erhöhen, so ungefähr. Ja, Und der wird auch rechtfertigt sein. sich, ne? Der muss Ja, aber sich vor allen Dingen, er rechtfertigen. stellte Anträge, um seine Kinder zu sehen, wahrscheinlich, ne? Und ja. Ja, überhaupt sich rechtfertigen, das ist ja gerade diese Geschichte, wenn du Respondent halt eben bist. Da musst du ja da irgendwas machen. Ist das Was dann wollen wieder sie denn lieber aktives haben? Framing? Dass Ist das. die Frau Ja, dann vor genau. Gericht geht und der Mann kriegt dann mitgeteilt oder wie, was das Urteil über ihn ist und ob er dann irgendwann seine Kinder nochmal wieder zu Gesicht bekommt oder wie wollen sie die Welt haben? Ja, so wahrscheinlich, ne? Anders ist ja nicht zu erklären. Auf jeden Fall ist zu erwarten, dass das Geschrei so groß wird, dass die Politik da nichts Vernünftiges auf die Kette kriegt, ne? Und dann entweder irgendwie gar nichts macht oder schreibt irgendwas rein, was nichts bewirkt oder so, nehme ich an. Das Wechselmodell wurde angeblich in mehreren Ländern schon als sehr positiv beschrieben oder geprüft und so weiter, das Studien und so. Was ich eben auch dazu eingereicht habe, ist eben diese Antwort von Mandat, die ja auch in dem Artikel nochmal niedergemacht werden, sozusagen. Die würden jetzt Okay, ist das der selbe Männerrechtsmännerrechtsgruppe und Artikel? Ja. Väterrechtsgruppe. Bitte? Ist das der selbe Artikel? Ich dachte, die sprechen über einen anderen Artikel. Ne, da ging es noch um eine Antwort auf diesen hier. Allerdings hatten die ja, ist es richtig, die hatten, also Mandat hat eine Antwort geschrieben und daraufhin hat Korrektiv wohl nochmal einen zweiten Artikel veröffentlicht, wo sie das dann irgendwie Krass. rechtfertigen. Ja. Und Krass. darauf hat man nochmal geantwortet. Also es gibt ja auch richtige Falschdarstellungen sind da Ach so. drin. Werden, vor allen Dingen in dem zweiten Artikel ist jetzt vielleicht hier tatsächlich nicht so drin. War dann auch noch so eine Map drin. Also sie hatten nämlich auch in dem zweiten Artikel haben sie so eine Map erstellt, wo dann eben die verschiedenen, ja, die Kontaktschuld, Dings da vermerkt waren. Ja. Ja, und die hat Mandat hier erweitert, das fand ich auch Und sehr die haben sie dann lustig. erweitert. Das fand ich auch richtig gut eigentlich, ne? Dass dann Ach, nochmal ein paar andere Sachen draufgeschrieben haben. Dass Moment, sie gesagt haben, ja, wir waren aber damals, auch damals, bei den ja. Grünen mal zu Besuch, wir waren auch hier Wow. mal zu Besuch und da mal zu Besuch und so. Und dann sind Also die jetzt auch mit da drin, diese Hälfte hier, ja. ne, bis zur Mitte, das ist halt das, was hier von Korrektiv war, ne, dieser Teil. Und den anderen Teil hat Mandat jetzt hier ergänzt. Ja. Das ist gut. War schön, Weltwirtschaftsforum Davos, ja. Tobel Schäpers, irgendwer, Verlinken wir Stern uns auch schon mal im Digital, Stern. Stern, Genau. Ja, der Stern hat auch einen Artikel geschrieben, Korrektiv. genau, das war das. Sie hatten einmal mit der Süddeutschen und einmal mit dem Stern so eine Kooperation mit dem Artikel. Oh, Ja. guck mal, das ist sogar die FDP und die liberalen Männer. Liberale Männer, die haben uns mal geschillt. Da hatten wir 700 Live-Zuschauer. Das weiß ich noch. Ja, die FDP distanziert sich auch mittlerweile etwas davon, auch wenn sie da die Ja, ist Forderungen im schon Prinzip ein länger bisschen so. übernommen haben. Ne? Das, Ist leider schon länger so. ja, insbesondere die Erweiterung dieser Karte finde ich doch echt gut, dass sie mal gezeigt haben, ja, nee, wir haben auch woanders irgendwie unsere Fühler hin und es geht nicht immer nur um Väter und Kinder oder weiß ich nicht was bei uns, sondern wir haben uns auch Ja, es unsere ist ja auch schon lustig, wie das überhaupt geschlechterpolitische dargestellt wird, ne? Initiative Es wird ja halt. so wirklich so dargestellt, als ob diese ganzen Leute sich alle zusammenfinden, um die Genau. Frauen halt kaputt zu machen, ne? Das ist ja Ja, dann wirklich, werden sie Sachen aber rausgezogen das ist irgendwie. natürlich auch überhaupt gar nicht, ne? Und die Kinder natürlich gleich mit kaputt zu machen. Aber das ist natürlich auch überhaupt gar keine Verschwörungstheorie, ne? Und die Tatsache, dass diese ganzen Frauenorganisationen alle direkt vom Frauenministerium da finanziert werden, ganz maßgeblich, ne? Also die sich da eigentlich ihre eigene, ja, also deren Dinge ja komplett zu eigen machen, ne? Also das, was man den Männerrechtlern vorwirft, indem man sagt, hier, guck mal, ein Netzwerk. Das ist ja genau das, was die anderen Leute machen, ne? Also die sind ja da finanziert, die sind ja direkt an der Politik dran, die will man ja unbedingt haben. Und dann haben sie Absolut. ihr komisches Bundesforum Männer und sagen, ja hier, wir finanzieren ja auch Männer. Hier, die Bundesforum Männer, die kümmern sich um Männerangelegenheiten. Ja, das ist eine feministische Organisation, die Bundesforum Männer heißt und die ganze Zeit sagen, ja, Frauen, das ist alles komplett richtig, was ihr alles sagt. Ja. Alles, was der Feminismus sagt, stimmt zu 100%. Ja, die spiegeln das, wie der Staat das gerne hätte, was die Männer da so machen, ne? Ja. Aber das Ja, geht aber eben nicht mehr. schön, dass das Korrektiv halt nochmal drauf eingehen musste, auf die Gegendarstellung. Das zeigte dann aber schon auch, dass da Weiß ich nicht, dass da Bewegungen im Spiel ist, in Ja, aber meinen also, haben die da Augen. nicht einen Double Down gemacht? Also, du hast ja nur dieses Jahr eingereicht, deswegen kann ich da so wenig sagen. Aber es liest sich ja so in dem anderen Ding, dass das ja nur als bekräftigt wurde dann, oder nicht? Was meinst du jetzt genau? Ja, dass man im Endeffekt gesagt hat, wir haben ja nichts Falsches gesagt. Wo ist die Lüge? Ja, sind dann danach, also im zweiten Artikel haben sie dann dieses komische Netzwerk da auch gezeichnet. Ne? Das haben sie Ja, also vorher mit nicht. anderen Worten haben sie einen Double Down gemacht. Ja, genau. Ja, klar. Ja, die haben also nicht irgendwie etwas eingestanden oder so. Im Gegenteil. Also, sie haben auch, der Ding von Mandat hat auch geschrieben, sie haben ihm eindeutige Falschdarstellungen nachgewiesen, die man eigentlich im journalistischen richtigstellen muss. Es gibt dafür Pressekodex und so, das hat man richtigzustellen irgendwie offen und vielleicht auch darauf Krass. hinzuweisen oder so, eigentlich als Organ. Das tun wir aber nicht. Ne? Im Gegenteil, sie bilden Ja, ist stattdessen ja eine irgendwie so eine Recherche. internationale, EU-weite Formation, wo sie sich dann irgendwie gegenseitig absprechen, wie man am besten Fakten checkt oder so. Recherchen für die Also da Gesellschaft. Und ich kannst du auch erinnere nur schlecht nochmal, werden. Korrektiv ist ja gemeinnützige GmbH, ne? Aber dann gibt es ja noch die Korrektivdienstleistungsgesellschaft GmbH, ne? Die gibt es auch noch. Und da können Also. sie dann das Geld mit Ja. verdienen. Ja, das wirkt auch immer direkt sehr vertrauenswürdig, wenn du ein gemeinnütziges Projekt bist, was dann aber die Sachen einkauft von einer normalen GmbH. Also, das ist gut. Jo. Das sollte ich auch so machen. Ja, es hauptsächlich auf dem Papier ist es astral so ungefähr, dann kannst du das so machen. Ne? Ja. Also. Ja, das Übliche halt, ne? Und dabei finde ich das nicht mal mehr schlimm, wenn sie sich hinstellen würden und sagen würden, ich möchte damit Geld verdienen. Das ist ja nichts Böses. Also. Dann würde es ja nicht mehr so viel Fördergelder geben, weil die kannst du ja nur an Ah. irgendwelche Gemeinnützigen geben dann natürlich. Ja, wie gemeinnützig das ist ja auch so ein Ding, ne? Also. Ja, die geben ja gerade im kommunalen Bereich, geben sie ja vor. Da können wir übrigens noch einen schönen Republika-Beitrag uns anschauen in den nächsten Wochen. Da war Herr Schraven nämlich auch und hat von seinem Kommunaljournalismus erzählt. Hier, das ist schon der zweite Artikel und der erste ist da eben unter Richtigstellung zu diffamierenden Korrektivartikel zu finden. Kannst du da mal reinklicken? Ich meine, so visuell war da nicht so richtig viel. Ach so, genau, da sind dann beide Antworten verlinkt, okay. Das ist halt der beste Artikel, da kann man vielleicht besser starten. Okay. Okay, die holen sie jetzt aus und wechseln wir in allem, Ja, genau. ja. Ja, aber es das heißt Falschbehauptung. Die werden sich wahrscheinlich darauf berufen, dass es halt unsere Einschätzung davon. Unsere ganzen Experten geben uns ja recht und andere Leute sagen Ja, das ja auch. Falschbehauptung war jetzt nur eine Kleinigkeit im Prinzip, so nach dem Motto, hier Kontaktschuld, aber die waren gar nicht, haben sich da gar nicht, der eine hat nicht teilgenommen oder sowas, sondern links der Veranstaltung, ja. Und man natürlich für innere Führung muss wegen Kussskandal in den Ruhestand. Naja, das ist ja bestimmt schlimm gewesen für die Frau, wenn es eine Frau war. Das war doch nicht meine Frau. Weil er Hm. versucht haben, so einem Mann gegen dessen Willen auf die Wange zu küssen, ist ein hochrangiger Kommandeur der Bundeswehr in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Weil wir haben ja auch Was so, ist da wir haben ja eigentlich auch so los bei der genug, wir haben ja Bundeswehr? genug Soldaten, ne? Und das läuft Was ja ist alles da eigentlich prima. los? Also Die rutschen hier wie auf Stube oder lass was? mal hochrangige Menschen wegen Küssen auf die Wange in den Ruhestand versetzen. Jo. Ein Mann, was denn für ein Mann? Mitarbeiter und Untergebenen? Hat er denn gezwungen dazu dann? Oder was war Angeblich denn jetzt so schlimm? uneinvernehmlich, ja. Aber es ist ein Kuss auf die verdammte Wange, Waren die betrunken? ey. Keine Ahnung. Der Kommandeur des Zentrums innere Führung der Bundeswehr, Generalmajor Markus Kubitschek, Zentrum innere Führung, oh meine ist Güte, ausgerechnet der. in dem einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Generalinspekteur Carsten Breuer habe ihm am Freitag in Bonn die entsprechende Urkunde ausgehändigt, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums am Samstag. Eine solche Versetzungsurkunde muss von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet werden. Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung über den Fall berichtet, ja. Zu den Gründen der Entlassung macht das Ministerium keine Angaben. Was soll das denn? Das ist so ein Politikum eigentlich, sowas. Hashtag Augen geradeaus, Haltung annehmen, MeToo. Ja, no. Ja. Bundespräsident, wir rufen aber am bestimmten Dienstag jederzeit in den einzelnen Ist das jetzt so ein MeToo-Artikel, den wir am Freitag besprochen haben? Ja, und vor allen Dingen bei der Bundeswehr ist eine Kleinigkeit passiert, die du nicht wolltest. Bei der Ja, Bundeswehr. aber wirklich, Bei ey. der Bundeswehr. Weil ich erteile Ihnen folgenden Befehl. Eben. Da passieren Bei eh nur denen Dinge, die man nicht ist will. sowas passiert und deswegen ist die Karriere beendet. Damn. Kurczyk bestritt aber. Genau, da streitet das komplett ab. Die Vorwürfe energisch. Okay, auch das noch. Von einer Umarmung. Meine Güte, ist das alles schlimm. Ja, es klingt nach dem Verbandschef da von Spanien. Was machen die eigentlich, wenn die mal mit französischen Soldaten zusammen Manöver haben? Da bringen die doch durch. Das war für die innere Führung egal, wahrscheinlich. So die äußere Führung ist dann wichtig. Ist das ein lächerlicher Scheiß? Generalmajor, oh mein Gott. Hat er ein bisschen Sabber am Mund gehabt, der andere hat gesagt, der hat mich geküsst und dann ein Problem. Ich würde sagen, dass es wahrscheinlich ein blöder Witz war, der nach hinten losgegangen ist. Und ich würde sagen, dass selbst wenn das komplett stimmt, dass es trotzdem vollkommen scheißegal wäre. Ich könnte mir so eine Situation vorstellen, wo der eine den anderen mit so einem Kuss irgendwie so entblößt oder so ein bisschen wie bei den Italienern mit der Mafia oder so. So ein Bruderkuss. Aber selbst ich weiß, dass du es warst. Ich weiß, dass du es warst, Hauptmann. Genau. Der Abschiedskuss der Bösen. Aber das war auf dem Mund, glaube ich, mit Fredo. Das ist richtig, ja, genau. Habe ich auch schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Außerdem auch nicht, ne? Wenn sich da alle umarmen, was ist der eine darf nicht so mitmachen oder was? Ist so, der Chef darf nicht mitmachen. Ja. Oh Mann. So eine Nichtigkeit. Ja, der aus dem Serien, der den Leuten zeigen soll, wie man in sich verhält, so ungefähr. Ne? Ob unsere Bundeswehr uns hier zu unserer Landesverteidigung taugt, das ist sekundär. Aber Hauptsache, die Leute küssen sich nicht auf die Wange. Absolut. Ja, Heise schreibt über den Digital Services Act jetzt eine erste Ergebniswelle sozusagen. Die 7, glaube ich, sind es mittlerweile große Firmen, EU-Plattformen. Haben vermeldet, dass jetzt schon einiges gelöscht wurde, aber eben nicht so sehr aufgrund dieses Actes. Das wären im Promille-Bereich noch. Ich sag mal, es könnte sein, dass das jetzt gerade erst losgeht. Ne? Weiß ich nicht genau. Also 4 Millionen Videos. Ja, insgesamt. Und 1 Promille davon wurde durch Hinweis auf die DSA, auf diesen Digital Services Act, gelöscht. Was ja eben bei 1 Promille ist ja noch nicht viel, aber wie gesagt, ich glaube, dass das nur der Anfang ist. Ne? Da kommt sicher noch einiges. Wenn das bei 1 Promille bleiben sollte, dann werden sie die Regelung anpassen, dass es nicht bei 1 Promille bleibt. Ne? Ja, TikTok ist mir immer noch suspekt. Ich, keine Ahnung. Ja, die anderen Plattformen wurden aber auch abgefragt. Also, da sieht das wohl ähnlich aus. Jo. Denn der sächsische Verfassungsschutz kümmert sich um die wichtigen Dinge, Leute. Ja, ist es der Pepe-Post? Guten Morgen, Friends. Das ist noch nicht mal der Pepe-Post. Das ist doch was anderes, was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist. Kommt gleich. Nimm nicht zu viel vorweg. Verfassungsschutz in Niedersachsen sagt, in der Diskussion wurde deutlich, dass Hass und Hetze nicht nur Probleme einzelner Betroffene sind, sondern auch negative Auswirkungen auf unsere Demokratie hat. Die gestrige Veranstaltung wurde von rund 100 Gästen besucht und unsere Innenministerin irgendwas Behrens eröffnet. Oh, da wäre ich gern Mäuschen gewesen. Innenministerin, ja. Ja, das wäre ich auch gern. Das habe ich leider verpasst, weil die Möglichkeit ist ja groß, dass das auch in Hannover sich zugetragen hat. Aber ist eure Innenministerin da? Leider das nicht. Scheinbar, ja. Hatte ich jetzt auch nicht gesehen. Aber es ist bestimmt eine von der SPD. Ja, ja. Das Podium bestand aus Annika Henkel, Journalistin beim NDR, Anna Wegscheider, Juristin Hate Aid, Dr. Markus Frink, Staatsanwaltschaft Göttingen, in Klammern hassanzeigen.de. Ja. Irgendwer WIMI, Institut für Demokratieforschung und Uni Göttingen, ja. Also mit anderen Worten, Linke, extra Linke, Linke und noch mehr Linke. Jens Schlohmeier. Die sagen, in der Diskussion wurde deutlich, dass das, was wir schon seit Jahren sagen, jetzt vom Verfassungsschutz als die letzte Wahrheit verbreitet wird. Stimmt. Und abweichende Stimmen haben Unrecht und sind Verfassungsfeinde. Hier Verfassungsschutz in Niedersachsen, September 2023, Aktenzeichen XY ungelöst. Die sollen mal einen Vortrag machen zur kulturmarxistischen Unterwanderung ihrer Institutionen. Das wäre schön. Ja, ich kriege hier halber den Vogel. Ich biete mich als Experte an. Ewe kommt auch mit. Wir können auch gerne eine Analyse machen, eine interne vorher. Ich würde meine Gage sogar auch spenden. Also ich keine Ahnung. Nein. Ja. Und dann gibt es noch ein Fazit des Podiums. Und das lautet: Hass und Hetze im Netze sollen so schnell wie möglich bei den Betreibern von Webseiten gemeldet werden. Betroffene sollen sich nicht scheuen, Hilfe bei der Polizei, Justiz oder zivilgesellschaftlichen Organisationen zu suchen. Polizei, Justiz oder Kulturmarxisten. Ja, genau. Die Öffentlichkeit muss stärker für das Thema sensibilisiert werden. Weil ja noch nicht genügend Leute wissen, was für ein schlimmes Problem das ist, müssen die jetzt noch mehr sensibilisiert werden. Ja. Wir brauchen mehr Kulturmarxisten. Also wir brauchen auch noch mehr Öffentlichkeitsarbeit, um den Leuten zu sagen, Angst, wir müssen dafür brauchen Angst wir mehr. Haben, viel Angst. Ja, und das ist auch überhaupt gar nicht gefährdend für die Demokratie, ne? Diese ewige Scheiße von wegen, ja, wenn jemand dir sagt, dass du Unrecht hast, dass du auf jeden Fall Hass und Hetze muss sofort verboten werden. Ihr Verfassungsschutz steht bereit. Der letzte Punkt ist ein bisschen Angst einflößen, ne? Strukturen aufbauen, ja, ausbauen. Strukturen aufbauen, genau. Das ist irgendwie... Wir müssen der Zivilgesellschaft mehr Geld geben. Maden im Speck. Ja. Man denkt immer wieder an dieses Zitat von Vera Lengsfeld, ne? Sie werden aus den Strukturen der DDR lernen, sie werden es verfeinern, sie werden es so gut machen, dass es keiner mehr merkt. Und das Bespitzeln wird weitergehen. Was sagt ihr dazu? Wie können wir Hass und Hetze im Internet besser bekämpfen? Das ist die Frage, die man hier stellt. Man stellt hier nicht die Frage, was ist überhaupt Hass und Hetze? Kann das auch missbraucht werden? Haben wir nicht wichtigere Probleme? Oder dass auch das Internet großteils zum Dampfablassen existiert und dass so stark wie der Diskurs eigentlich von allen Seiten von Extremisten vergiftet ist, ich eher das Gefühl habe, dass das Gesagte immer extremer wird, während in Realität die Leute immer mehr Mitte und ausgeglichen sind. Das ist das, was ich als Eindruck oder Gefühl habe. Das ist keine Vorbereitung auf Gewalt, das ist ein Ersatz für Gewalt, sich da abzulassen und so. Klar. Ja, das war jetzt am 4. September und am 7. Oktober habt ihr dann gesehen, Hass und Hetze. Und könnt ihr euch, also lieber Verfassungsschutz Niedersachsen, genau. Ihr habt jetzt einen Job und dieser Job ist bei diesen ganzen Demos, was ich vorhin schon gesagt habe, alles filmen, alles übersetzen und euch darum kümmern, um diese Leute, die hier wirklich hier Hass und Hetze und eine Gefahr für den Fortbestand der Ordnung hier in diesem Land sind. Und nicht Pepe der Frosch, zu dem wir gleich kommen. Aber erstmal die Akte Danisch in neben einer verdeckten Zensurmaschine. Das mit der Zensurmaschine ist ein bisschen komisch, aber ja. Apollo News Recherche, also wir hatten uns ja schon gefragt, wer sich drum kümmert. Apollo News hat sich drum gekümmert. Jonas Aston. Genau, in Form von Jonas Aston. Und der hat hier also ein paar Anfragen verschickt zu den Sachen, die der Danisch ja in seinem Blog geschrieben hatte. Also da ging es ja darum, dass sie ihm sein Konto gekündigt haben und dass er da, also so ein Verfahren gegen ihn da lange lief, obwohl die sich gar nicht richtig drum gekümmert haben. Und na, es ging ja darum, ob Verona Lang, hätte ich jetzt was gesagt, nee, Ricarda Lang, so heißt er. Ob die dick sei, und das hat er ja gesagt, und das sei ja Hass und Hetze gewesen. Und er hat das ja auch noch in einem Sachzusammenhang gesagt, und er hat ja auch noch alle möglichen Urteile vom Verfassungsgericht zitiert und so. Aber der Verfassungsschutz Berlin hat dann da irgendwie gegen ihn ermittelt, weil irgendwelche Antifa-Gruppen gesagt haben, dass er ja ein böser Junge ist und lauter solche Dinge. Also wirklich gruselige, gruselige Sachen, dass die sich zutragen heutzutage in Deutschland, sollte wirklich jeden gruseln bis zum Abwinken. Und eigentlich sollte das in jeder Zeitung stehen, diese Geschichte. Das ist beteiligt bei Apollo News. Ne? Und diese ganzen Behörden, die daran beteiligt waren, die sollten eigentlich da sollten die Köpfe rollen, die sollten sofort sich neu ausrichten. Und da sollte sofort das sichergestellt werden, dass das nicht mehr passiert, solche Dinge. Solche Gesinnungsverfahren da irgendwie gegen Leute, weil das eigentliche Verfahren wurde ja im Endeffekt eingestellt dann am Ende, aber man hat dann wirklich probiert, dem massiven Schaden zuzufügen, ohne dass da je ein Urteil irgendwie ergangen ist, einfach nur, weil man irgendwie meint, diese Person wäre jetzt irgendwie böse. Und ja, vor allem auch der Danisch, Alter, der Danisch ist jetzt kein, weiß ich nicht, der Danisch ist jetzt halt nicht extrem oder so, oder wo ich, also Es ist halt einfach traurig machend, dass jemand wieder Danisch sein Bankkonto verliert in Deutschland. Also, wow. Also, aber wenn es da so lange lag in den Büros sozusagen und nicht bearbeitet wurde, könnte ich mir vorstellen, dass sie die erstmal gesammelt haben, die Sachen, oder? Und das dann. Das haben sie scheinbar nicht, wie hier drin steht, weil diese haben es noch nicht mal hingekriegt, diese ganzen Artikel alle da abzudrucken in der Akte. Ach so, ja. Und das wäre ja erstmal das Erste. Ich kann nicht gelesen, was er geschrieben hat, ne? Und trotzdem ja, sie haben es zumindest nicht abgeheftet. Ja. Ja, und bei dieser Recherche ist aber leider nichts großartig Bewegendes jetzt bei rumgekommen. Also, sie haben mir jetzt geschrieben, dass also irgendwer aus der, also man hätte bei Ricarda Lang, also da haben die Behörden bei ihr angefragt und aus ihrem Büro hieß es halt, sie hätte kein Interesse an der Strafverfolgung. Und das ist jetzt hier das Schreiben hier mit drin. Aber es ist doch auch einfach erbärmlich. Ist keine Ahnung, du bist dick und dann nennt dich jemand dick und du bist halt Politiker. Och, ja. Meine Güte. Also, ja, der Danisch hat ja gemeint, dass das halt von Ricarda Lang halt auch ausgegangen wäre oder von den Grünen. Das scheint jetzt nicht der Fall zu sein, aber es kann halt eben auch sein. Also ich weiß, ich will das jetzt natürlich auf gar keinen Fall als Tatsache darstellen, aber ich halte es schon für möglich, dass sie jetzt auch diese Schriftstücke halt nochmal gefälscht haben, um jetzt halt zu sagen, hier, das ging ja nicht von uns aus. Und es setzt halt auch einfach ein fatales Zeichen, wie viele Leute gibt es, die sich gerne politisch einbringen würden, ihre Meinung sagen würden, irgendwelche Projekte haben. Das heißt, ähnlich wie die Weltraumaffen oder irgendwas, wo sie sich einbringen und die dann so einen Fall wie in Danisch sehen und dann sagen, du, ich weiß nicht, vielleicht halte ich mich lieber zurück. Das ist halt das Traurige. Also, weil halt damit einfach Demokratie kaputt geht. Das ist ja gewollt. Das ist eure Hass- und Hetze-Scheiße. Das ist ja das, was ihr erreichen wollt damit. Und das ist ja genau dieses Ding. Und dann gibt es ja noch diesen Paragraph 188, ne, den sie neu geschaffen haben wegen Walter Lübcke. Und der wird halt angewendet jetzt auf sowas. Also da geht es ja darum, dass jetzt die Leute halt, ja, dass der Staat jetzt halt proaktiv vorgeht und selber nach dieser Scheiße auch sucht. Weil eigentlich sind das ja Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die überhaupt nur verfolgt werden, wenn die Person, deren Persönlichkeitsrecht verletzt wird, halt sagt, mein Persönlichkeitsrecht wurde verletzt, wo man sich auch drüber streiten kann, ob das so schlau ist, aber so war es halt bisher immer. Und das wollen sie ja jetzt so nach dem Motto, ja nee, das ist ja aber gefährlich, wenn hier irgendwelche Politiker beleidigt werden, dann ist das ja gefährlich, weil Walter Lübcke angeblich und deswegen haben sie ja das Gesetz da geändert. Das ist ja überhaupt der Grund, warum solche Ermittlungen hier überhaupt möglich sind, machbar geworden sind. Und da liegen die Leute sich mit seinen Aussagen in Gefahr gebracht hat, das spielt da keine Rolle mehr, ne? Ja, und da war halt auch nichts, weil das haben wir ja noch aus der letzten Legislaturperiode. Und dazu haben ja sämtliche unsere ganzen Politiker ja nur wieder ihren Walter Lübcke wiederholt. Und kein einziger hat da mal irgendwie gesagt, nee, das ist falsch, was ihr hier macht, das ist Quatsch. Die Politiker sind hier nicht eine extra geschützte Klasse von Menschen. Und wenn die beleidigt werden, ist es genauso wie bei allen anderen Leuten auch. Und wenn denen irgendwer was androht oder so, dann ist es genauso wie bei allen anderen Leuten auch. Aber die wollen das halt zu verstehen haben, dass wenn der Politiker, wenn man dem was, dann ist ja die Demokratie in Gefahr, ne? Aber wenn Seran Artis ihre Moschee schließen muss oder Danisch irgendwie sein Konto verliert oder so, da ist ja nicht die Demokratie in Gefahr, ne? Das ist ja scheißegal, das sind ja nur einzelne Personen. Das ist überhaupt kein Problem für die gesamte Gesellschaft. Aber wenn Ricarda Lang dick ist, ja, dann Blaulicht bitte. Also. Ja, und gelesen habe ich irgendwo, dass es auch mit dem Erdogans Sprüchen da von Böhmermann zusammen, zumindest zeitlich irgendwie wohl in Zusammenhang gestanden hat. Ja, das hat damit nichts zu tun. Eigentlich ist das ja das sowas gar nichts zu tun. Sondern, ja, das ist eine Parallele in puncto Majestätsbeleidigung sozusagen, die man ja eigentlich. Ja, hat damit aber nichts zu tun. Es geht um Walter Lübcke, weil er ist tot. Wusstest du es noch nicht? Er ist tot. Und die Menschen leiden, also gibt uns Macht. Und deswegen. Ja, mit der Demokratie. Ja, es ist halt auch so mega, mega traurig, dass du versuchst, die Demokratie zu schützen und genau das Gegenteil bewirkst. Also, es ist halt auch wieder so typisch Staat. Also, so, keine Ahnung. So, du machst was, genau das Gegenteil. Die Definition von Demokratie hat sich halt geändert. Das ist jetzt wieder die sozialistische Definition von Demokratie, die halt eben darin besteht, dass der Demokrat, das ist der Sozialist, der das kritische Bewusstsein hat und halt weiß, was er für das Volk, was halt die Leute sind, die halt seiner Meinung sind und die dem Proletariat angehören, wie auch immer das gerade ausgestaltet ist, und die Parteimeinung vertreten, ne, das ist das Volk. Und die Feinde des Volkes sind halt eben die, die das nicht tun. Und die sind nicht Teil von das Volk. Und der Demokrat ist halt der Vertreter von das Volk. Ne? Und so ist es ja immer gelaufen in diesen Systemen. Ne? Der Volksfeind ist derjenige, wo die Partei sagt, dass, und die Geheimpolizei sagt, dass das der Volksfeind ist. Und das ist halt immer der, der dem Sozialisten widerspricht. Weil der Sozialist ist ja der, der den Willen des Volkes vertritt, per Definition. Ne? Und da sind wir jetzt wieder angelangt bei dieser Demokratiedefinition. Ja, rückschrittlich irgendwie. Ja, aber jetzt lernen wir die richtigen Probleme kennen. Und das ist Ich jetzt bin wiederum gespannt. vom 27. Oktober diesen Jahres, also vom niedersächsischen Verfassungsschutz. Und ich habe euch ja letzte Woche erzählt, was hier los war in Hannover zur Israel-Palästina-Demonstration. Und ja, jetzt hören wir mal, womit sich der niedersächsische Verfassungsschutz währenddessen beschäftigt. Wusstet ihr, dass die Meme-Kultfigur Pepe the Frog Teil eines Meme-Kriegs ist? Okay, stopp. Spulen wir erst einmal ein bisschen zurück. Ursprünglich war Pepe der Frosch eine Comicfigur mit menschenähnlichen Zügen, ein Junggeselle, der gern Gras raucht und mit Feels Good Man sogar eine Catchphrase hat. 2016 wurde Pepe dann während des US-Wahlkampfs von der Alt-Right-Bewegung um Donald Trump zum Symbol für die rechtsextremistische Szene. Googelt man Pepe the Frog heute, findet man ihn als SS-Soldat vor einem Konzentrationslager mit Hitlerbart und veränderten Catchphrases oder mit bunter Perücke und Clownsnase. Pepe mit Perücke und Clownsnase, auch als Honkler-Figur Onkel. bezeichnet, soll aussagen, dass unsere demokratische und pluralistische Gesellschaft nur noch mit zynischem Humor zu ertragen sei. Dabei transportiert das Meme insbesondere rassistische, trans- Wow, und das ist ja, homofeindliche Botschaften. Aber wie das, warum ist Pepe jetzt ich Teil meine, eines Meme-Kriegs? das Weil Bunte die ist homofeindlich. rechtsextremistische Szene unter anderem dazu aufruft. In einer im Internet veröffentlichten Anleitung zum Trollen heißt es, und oftmals gibt es auch eine große Auswahl an mit Bedeutung aufgeladenen, lustig-ironischen Memes wie Pepe. Hillary Clinton wurde im Prinzip von einem Comicfrosch besiegt. Es gibt keine größere Demütigung. Hier wird der Bezug zum US-Wahlkampf und der Alt-Right-Bewegung wieder deutlich. Auch wenn Pepe keinen rechtsextremistischen Ursprung hat, findet eine strategische Verbreitung durch Rechtsextremisten statt. Aber warum erzählen wir euch Schlau, diese das? Leute, ne? Rechtsextremistische Codes und Symbole sind nicht für jeden auf den ersten Blick erkennbar. Wenn ihr also einem Pepe-Meme begegnet, schaut lieber noch einmal genauer hin. Natürlich ist nicht jedes Meme von Pepe the Frog automatisch rechtsextremistisch. Wie immer kommt es auch hier auf den Kontext an. Und trotzdem ist es wichtig zu betonen. Pepe wird von der rechtsextremistischen Szene genutzt, um auf vermeintlich humoristische Art und Weise ihre Ideologie und Hassbotschaften zu verbreiten. Danke, Eine danke, Verfassungsschutz. Es ist linke echt immer wieder erhellend, dass diese Leute, die suchen die Politisierung in den öffentlichen Medien, weil mit sowas kommst du auch in die Medien, wirst aufgegriffen, was für Geheimdienstarbeit tatsächlich mega schlecht ist. Und das ist peinlich, dass sie sich so äußern. Ich finde es heftig. Also Ja, es ist auch. ich finde es einfach faszinierend so. Also, dass die dann wirklich, dass die Mitarbeiter abbestellen, um ein Video über Pepe zu drehen, anstatt tatsächlich ihrer Arbeit nachzugehen. Die machen Also. ja Öffentlichkeitsarbeit, um von der eigentlichen Arbeit abzulenken, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, Ja, also vielleicht. mit rechtsextremistischen Codes, lasst es doch die AA-Stiftung machen. Die macht es doch auch ganz gut. Da haben die Ich keine das Ahnung. her. Da haben die das her. Also, ja, Das ist genau die gleiche wortwörtlich. Auflistung, die ist jetzt Wirklich. auch jetzt gerade erst bei Funk, glaube ich, irgendwo da beim ZDF oder so verteilt worden. Genau diese Sachen, die sie hier kurz einblendet, mit diesen zwei Blitzen für die SS-Runen und dem Okay-Zeichen und dieser gehobenen Hand und dem Milchglas. Das Das ist genau ja, die aber Scheiße von das der AA-Stiftung. Okay-Zeichen, das war ein Meme von Ja, wirklich das haben sie sogar jetzt beim 2016, ZDF 17. irgendwie geschrieben, also wenn das so ein ZDF war. Ich habe es jetzt gerade eben bei Twitter gesehen. Ach, 10 Jahre Und altes da haben sie Meme, sogar dazu geschrieben, dass das Alter. ja ein erster Trollversuch war. Aber die wollen das jetzt natürlich so umdeuten, so nach dem Motto, ja, es war erst nur ein Trollversuch. Aber jetzt mittlerweile ist es ja echt. Und genauso Alt-Right-Bewegung, die rechtsextreme Alt-Right, ne, das ist auch wieder dieses Ding, ja, die Scheiße müsst ihr eigentlich jetzt hier definieren. Und dann wisst ihr auch, dass das mit dem Trump nicht wirklich zu tun hat, Alt-Right-Bewegung, weil dieses, was ihr hier einblendet mit diesem Hitler-Ding und so. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Trump-Unterstützer, die das erfunden haben, sondern das ist 4chan, ne? Also, Ja. das ist Poll. Und das hat also auch mit dem anderen nur insofern zu tun, dass es halt dieser dämliche Frosch ist, den halt jeder mit irgendwas halt bestücken kann. was ihm halt gerade gefällt. Und dieser Zusammenhang, den ihr hier herstellt, den gibt es nicht. Aber das ist einfach bei euch drin. Und dieses Ding, was sie hier schreiben mit Hillary Clinton und sie wurde von einem Frosch besiegt. Ja, warum wurde sie von dem Frosch besiegt? Weil sie angefangen hat, von diesem dämlichen Frosch zu erzählen, ja, in einem Wahlkampf, wo die Leute gesagt haben, ja, was, wo es um die Mauer ging zu Mexiko, die übrigens von den Demokraten jetzt immer größer gebaut wird und so, weil es nämlich wirklich eine Migrationskrise in Amerika halt eben auch gibt. Na, also die wurden nicht abgerissen von Biden oder so. Und der Rekord für die meisten Abschiebungen in der Präsidentenamtszeit in Amerika wird nach wie vor von Obama gehalten und nicht von Trump, weil das nämlich wirklich ein Problem ist, was da auch angegangen wird. Also ja, ne, also das ist nicht so schwarz und weiß, wie ihr es immer behauptet. Und dann war das Thema mit diesem Freihandelsabkommen, wo Bill Clinton, die Bill Clinton verabschiedet hat, mit dem die Leute in der Rust Belt nicht zufrieden waren, wo ihr nie drüber redet, dass das ja ein Faktor irgendwie gewesen ist in diesem verdammten Wahlkampf. Nein, Pepe der fucking Frosch. Ja. Weil Hillary Clinton das gesagt hat, dass der irgendwie schuld ist und die Deplorables da irgendwie dahinter stecken. Und deswegen kommt ihr heute im verdammten Jahr 23, erzählt ihr uns immer noch, dass das irgendwie der ausschlaggebende Faktor war oder was, dass das irgendwie die Alt-Right-Bewegung den Trump gewählt hat und die ganzen Amerikaner alle Faschisten sind oder was und deswegen den Trump gewählt haben und es da überhaupt gar keine Punkte irgendwie gab, die außer Trump halt keiner adressiert hat und die deswegen den gewählt haben. Einen kompletten Politik-Outsider, über den die alle Welt nur gelacht und die Nase gerümpft hat jahrelang. Ja, der wurde dann gewählt wegen Pepe dem Frosch. So, jetzt ja, genau. Bist du dran. Ja, weil Ding, Trump-Campaign hat ja auch das geschafft, viele Leute, die für Obama gestimmt haben, zu aktivieren. Ja, mit und Pepe dem Frosch. Ne? Mit die Pepe haben gesagt, dem Frosch. Die haben gesagt, ihr Alt-Right-Leute, die für Obama gewählt haben, weil der ja halb weiß ist und damit der White Supremacy ist. Ne? Aber der Wahlkampf, der war schon geil. Wir haben damals auf unserer Homepage, hatten wir 80.000 Klicks pro Monat und es waren alles russische Server, die uns gepusht haben. Das weiß ich noch. Okay. Ah, das war gut, ja. Und es war danach im Wahlkampf auch wieder weg und es waren alles irgendwelche russischen Domains und ich so, okay, wir haben so ein paar hundert Leute, die uns zuhören und wir haben 80.000 Klicks pro Monat. Ja, aber diese Scheiße, die kommt ja dabei raus, wenn du nie mal irgendwie guckst, wie das überhaupt alles so läuft, wie es läuft, sondern immer nur deine Experten von der AA-Stiftung fragst. Ne, dann kommt so ein Video bei raus. Ja, und genau so ein Video kann man sich auch sparen. Da kann man auch eine Überweisung an die AA-Stiftung machen, die produzieren ESO-Content. Ich finde es merkwürdig, ich verstehe es nicht. Ja, ich würde auch nicht mal sagen. Ja, es gibt doch keine Gegenrede oder so mal. Ne? Das steht, glaube ich, auch leider nicht drin, wie die Dame hier heißt, die das hier ausrichtet. Das würde mich noch nicht mal wundern, wenn das irgendjemand ist, der auch schon mal ein Internship hatte oder so bei einschlägigen. Weil nicht zu vergessen, wir haben jetzt eine rot-grüne Regierung wieder in Niedersachsen und deswegen ist das jetzt hier auch so der Output, ne, vom Verfassungsschutz halt. Wie war das in dieser Y-Kollektiv Doku? Sogar der niedersächsische Verfassungsschutz beschäftigt sich jetzt mit Antifeminismus. Ja, genau. Na, und ja, seit wann tut er das? Seitdem da zufällig diese rot-grüne Regierung jetzt an der Macht ist. Also beschäftigen uns mit irgendwelchem Scheißdreck und behaupten, das gefährdet die Demokratie. Mhm. Und während auf unseren Straßen dann in fremden Zungen irgendwie das nie wieder zum bitte, bitte wieder umgewurschtelt wird. Hashtag Staatsräson. Die zivile Gesellschaft, die fördert unsere Demokratie, stärkt die. Mhm. Feels bad, man. Ja. Ja. Also sie haben auch irgendwas zum Thema Hamas, das haben sie wenigstens gemacht, irgendwie Geschichte von der Hamas oder so. Aber das ist auch nicht das, ihr müsstet euch nur noch mit diesem Thema beschäftigen, Leute, weil das ist das Thema aktuell. Das ist das Thema. Und was da jetzt die Leute machen und tun und sagen, so, und klar, der Verfassungsschutz darf natürlich nicht konkret immer sagen, womit er sich jetzt gerade, also welche Leute er da jetzt gerade in den Blick nimmt oder so. Aber wenn ihr schon so Erklärvideos irgendwie macht oder so, ihr könntet euch da so viel, ja, die Leute werden so viel beruhigter, ne? Hashtag, wir tun was für die Demokratie. wenn ihr jetzt von früh bis spät irgendwie sagen würdet, ja, wir haben dieses hier gemerkt, dass das so ist, wir haben das hier gemerkt, dass das so ist, wir haben da irgendwie gemerkt, dass die Leute da reden auf so einer Demo, was sie da irgendwie erzählen über die Juden oder so. Und das zeigen wir euch hier, dass wir das wissen und dass wir da ein Auge drauf haben. Na, das würde was bringen. Und wieso eigentlich immer nur über die Juden? Ich finde, der Verfassungsschutz ist ein Inlandsgeheimdienst. Der sollte auch auf die Leute schauen, die solche Dinge über Deutsche sagen. Ja, das auch. Ja. Aber in diesem Fall halt eben auch. Ne? Also, ja, auch. Das, natürlich. Das würde alles was wichtiger bringen. Als einen, das als würde einen auch was bringen. Das würde auch mehr bringen, um die Demokratie zu retten, als zu sagen, wir haben alle unsere Organisationen, die von früh bis spät sagen, hier sind ja eh alle rechts, gefragt und die haben gesagt, ja, das ist alles richtig, bitte macht die bösen Leute, die nicht unserer Meinung sind, weg. Ja, wir müssen ja nur ihre religiöse Gruppe da befriedigen. Die Original Tomb Raider. Ja, die gute Lara mal wieder, die muss man wieder herhalten, hier halt für das Inverse, was auch immer das für eine Veröffentlichung ist. Ich fand es super interessant, dass sie hier vor allem halt auch wieder auf den Aspekt eingehen, dass natürlich die Lara ja bei indigenen Völkern irgendwelche Sachen klaut. Finde ich ja, gut. Abgesehen davon, dass das alles virtuell und sozusagen fiktional ist, ist es natürlich trotzdem schlimm, weil wir wissen alle, mit Computerspielen fängt es an und an der Spitze der Pyramide steht der Genozid. Und natürlich war sie auch sexistisch und natürlich finden die das super, dass in dem neueren Spiel Shadow of the Tomb Raider die Zerstörung des Kolonialismus direkt adressiert wird. Ja, aber das mit dem. Lara muss dann ihr Mitleid für die zerstörten Kulturen zum Ausdruck bringen in dem Spiel. Aber trotzdem geht sie dann in die Gruft und stiehlt dort deren Sachen. Das mit dem Kolonialismus, das war ja damals auch relativ lustig. Das war ja eher so ein Trend oder eine Hysterie, dass man die Kolonien aufgegeben hat und weniger organisierte Policy, dass man sich zurückzieht, sondern es war einfach so wie Alan Kurdi, ging es durch die Medien und plötzlich haben das alle gemacht. Also. And to be fair, Tomb Raider was fun, that's why it caught on, but what's more interesting is how the series became intertwined first with growing mainstream feminism in the 90s, then later in conversations about appropriation and exploitation. Nope, nein, das interessiert mich ein Scheißdreck im Zusammenhang mit Tomb Raider, muss ich dir sagen, liebes Team bei Inverse. Aber ich freue mich auf das Remake von den ersten Teilen, was jetzt kommt. Ist ja für die Switch gemacht, kommt auch für den PC. Können die Kinder mal sehen, was das für harte Arbeit war damals, so ein Tomb Raider durchzuspielen. Oh, das war anstrengend. Also. Tomb Raider war hart, ja. Auf jeden Fall. Und hier haben wir Sweet Baby Incorporated. Sweet Baby Incorporated, founded in 2018, Sweet Baby Incorporated is a narrative development and consultation studio based in Montreal and working around the globe. Our mission is to tell better, more empathetic stories while diversifying and enriching the video games industry. We aim to make games more engaging, more fun, more meaningful, and more inclusive for everyone. We want to turn them into beige sludge. Ja, und die machen also Writing, Narrative, Representation und Development. Also sie helfen an allen Stellen und sie können auch marginalisierten Talenten helfen, die sich bei ihnen melden. Wenn du weiß bist, brauchst du nicht anrufen. Und dann kommt das Traurige. Hier kommen nämlich die Projekte dann und die Partner, so Sachen wie God of War Ragnarök. Krass. Spider-Man 2, Alan Wake 2, wo ich ein bisschen angepisst bin, dass nach allem, also ich habe das erste super gern gespielt. Und was ich jetzt höre, ist, dass man den großen Teil des Spiels eine schwarze Polizistin spielt, die Alan Wake sucht und nur für den kleinsten Teil halt Alan Wake selber spielt. Was für mich schon wieder so ein... Ich habe gestern übrigens Joining the Pandaverse geguckt. Genau, ja, das ist dann, die Clients sind dann noch trauriger, ja. Valve, Electronic Arts, krass. Okay, also. Ubisoft, Polytron. Polytron ist die Gesellschaft, die ein Spiel rausgebracht hat. Fez von Phil Fish. Gamergate-Veteranen erinnern sich an Phil Fish. Und ja. Fez. Aber was ich sagen wollte, ich habe gestern das South Park Special geguckt, Into the Pandaverse. Da geht es ja auch darum, dass Eric hat einen Traum und in dem Traum ist es halt so, dass alle Figuren in South Park durch starke, diverse Frauen ersetzt worden sind. Finde ich gut. Ja, es war leider viel weniger lustig, als ich erwartet habe. Also es hat eine doofe Zweitstory gehabt über Handwerker, die auf einmal Billionäre werden, weil niemand mehr irgendwie die einfachsten Reparaturen durchführen kann. Aber worüber ich sehr gelacht habe, war die Darstellung von Kathleen Kennedy. Die ist nämlich einer der Angelpunkte und die sieht halt aus, es gibt verschiedene Dimensionen, so viel kann ich sagen. In der einen Dimension sieht Kathleen Kennedy halt aus wie Eric Cartman. Und alles, was sie eigentlich den Leuten sagt, ist make it gay, make it lame, put a black lesbian into it. Das fand ich sehr lustig. So selbst als sie sitzt dann beim Italiener und isst Nudeln so, mach sie gay, mach sie lame, tu eine schwarze Lesbe rein. Madam, ich weiß nicht genau, wie wir dieser Nachfrage nachkommen sollen. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, habe ich mir deutlich mehr versprochen von dem Ding. Ja, und Alexander Salz, du hast recht, Alan Wake war fantastisch. Ja, und traurig, dass halt eine kleine Firma irgendwo in Kanada so viele große Fische hier vertritt. Und das ist eigentlich genau das, wovor wir gewarnt haben. Und ich habe gehört, dass, um nochmal kurz auf das South Park-Ding zu kommen, am Ende müssen sie noch irgendwie gegen YouTuber austeilen, ja. Die sich gegen über YouTuber austeilen. Ja, ich habe gehört, dass sie irgendwie gegen YouTuber, die sich über Disney aufregen, auch nochmal ausgetauscht haben. Ja, sie haben noch so ein Ding drin, wo sie sagen, aber sind Leute, die sich über Woken-Kram aufregen den ganzen Tag, nicht genauso schlimm wie die Woken-Leute. Ja, das ist mir auch düster aufgestoßen. Weil da sind ja die ganzen Journalisten jetzt drauf angesprungen, so nach dem Motto, ja, South Park spricht ja ein paar richtige Dinge an und die machen ja auch beide Seiten und von daher ist alles wieder richtig mit der Welt. Bis das nächste Mal halt wieder irgendwas nicht passt, ist schon klar. Ja, ich meine, South Park hat mit dem they stealing our jobs, die klauen unsere Jobs, haben sie auch für die Progressiven auch mal ganz gut Wasser getragen. Also. Ja, diesmal ist es halt so, dass halt die ganzen studierten Leute wie Randy und hier Kyles Vater und so, die haben halt die sitzen dann vor dem Baumarkt und suchen händeringend nach Handwerkern, weil niemand mehr die Arbeit machen will, weil sie ja nichts können und dann geben sie dem College die Schuld. Und es ist ein bisschen ermüdend, finde ich. Leider. Ja, da haben wir nochmal den Steve Stewart Williams. The Dutch are proudest of their former empire. The Germans are least proud. Und da hast du halt, more proud to be having an empire. And Netherlands hat halt, also Niederlande 50, UK 32, Frankreich 26, Belgien 23, Italien 21, Japan 18, Spanien 11 und Deutschland schlusslich mit 9% der Befragten, die sagen, dass das... Und 9 von 10 Befragten haben wahrscheinlich geantwortet mit welches Empire. Ja. Wäre aber ganz interessant, dass die Niederländer da aber schon noch stolz drauf sind. Ich meine, die sind ja auch Geburtsstätte vom Kapitalismus. Also. Ja, und die Niederländer haben ja auch einen großen Teil, also die haben ja eine relativ friedliche Beziehung zu den Völkern, die sie kolonisiert haben und haben auch viele aufgenommen. Ich denke, das ist auch einfach, weil Niederlande heute so klein sind und so unbedeutend im Endeffekt auf der Weltbühne sind, die am stolzesten auf ihre Vergangenheit. Aber Südafrika war ja nicht ganz so konfliktfrei, oder? Ja, ich sage ja auch nicht, dass das alles Friede, Freude, Eierkuchen war, aber ich glaube trotzdem, dass die Niederlande halt irgendwie ein anderes Verhältnis dazu haben. Ja, 50% ist natürlich schon viel. Ich finde es halt auch geil bei der Geschichte mit dem Kolonialismus, dass du das tausende Jahre von Geschichte, wo stets der Stärkere sich das rausgeholt hat, den anderen so ein bisschen anzugreifen und sich einen Vorteil draus zu verschaffen. Und gegenseitig hat man sich erobert noch und nöcher. Und dann bekommt der Westen halt einen technologischen Vorsprung. Und dominiert halt alle anderen. Und dann heißt es aber, nee, das darfst du aber nicht machen. So. Und ich mir halt auch denke, es ist halt auch irgendwie, weiß ich nicht, eine Fauxmoral, die im Nachhinein drüber gestülpt wird, die halt auch nicht vorhanden ist. Du hast halt ewig lang die Geschichte gehabt, dass man sich gegenseitig dominiert hat. Also, because you did steal all them inventions from the black people. Und, ich habe gerade wieder ein Ding gesehen auf Dingens, wo das jemand behauptet hat, dass wir die ganzen Erfindungen einfach aus Afrika gestohlen haben, die wir gemacht haben. Ich meine, es gab da schon auch Shenanigans, wo viele Leute verhungert sind und was weiß ich, wo man halt schon Macht durchgedrückt hat und so im Kolonialismus. Aber es ist halt auch so, dass die Länder, die man kolonialisiert hat, da ist stets halt die Wirtschaft angesprungen und vorher war es halt Brachland, wo halt nicht so viel da war. Ja, die wurden dann ausgebeutet, das ist auch nicht gut, aber sozusagen, es gab auch eine Verbesserung durch die Ausbeuterei, also weil halt vorher die Wirtschaft einfach gar nicht da war. Und das ist halt was man auch immer ein bisschen vergisst, dass man halt dort mit auch Institutionen aufgebaut hat. Also ja, du würdest sagen, die Welt hat immer zwei Seiten oder die Dinge haben häufig zwei Seiten. Ja, nicht ist so schlecht, dass es nicht auch was Gutes hätte oder umgekehrt. Ja, genau. Ja. Kritik an möglicher Staatshilfe. Ja. Siemens hat ja angemeldet, dass sie mit ihrer Windenergiesparte so, so miese machen und dann wahrscheinlich jetzt zunächst mal Staatshilfe brauchen würden. Und das soll insgesamt bis zu so rund 15 Milliarden sein, die sie als Bürgschaft dann brauchen würden. Und das IFO-Institut hier, der Herr Clemens Füst, stellt sich dagegen und hat dafür kein Verständnis, denn die Aktionäre sollen das schließlich bezahlen dafür. Ja, das ist eben das Aktiengeschäft, da hat man auch mal ein Risiko und manchmal muss man das Risiko dann eben auch hinnehmen. Ja, und, das ist unternehmerisches Handeln. Eigentlich schon, ne? Würde man meinen. Ja, es ist aber der Staat natürlich der Meinung, der Konzern ist für sich unverzichtbar, so ungefähr, und dann würden sie denen da vielleicht helfen. Die Verhandlungen laufen noch, aber das Verständnis ist unverzichtbar, weil er muss diese uns für die Wende natürlich, ganz genau. Ja, uns in diesen Energiehimmel, wo alles günstig und super ist, führen, der für aber komischerweise schon zum ersten Aufbau nicht wirtschaftlich ist, oder wie? Richtig, ganz genau. Aber wenn das ja wäre, dann... Ja, das heißt, wirtschaftlich im Moment haben sie wohl ein bisschen Probleme mit der Qualität, dass sie die Flügel nicht so richtig gut hinkriegen, dann kommen zu viele zurück, das heißt, das kostet dann Geld. Oh, geil. Und, ja, genau. Super. Weil sie auch immer größer werden müssen und so weiter, ne? Kann man nicht Flügel aus Afrika importieren? Ja, das hat der IFO-Chef auch gesagt, zur Not importieren wir dann halt die Dinger von woanders, wenn wir brauchen Siemens nicht unbedingt für diese Technik. Das können wir auch von woanders her holen. Okay. Deswegen ist es nicht anzusehen, dass der Staat einfliegen da einspringt. Oder wie? Ja. Flügel. Keine Ahnung. Ich meine, die gehen ja auch gerne mal ein bisschen kaputt an den Rändern und so weiter. Da muss man so ab und zu mal sanieren, habe ich jetzt auch gehört. Ja, ist ja auch immer das Ding. Die tun ja immer so, als wäre das alles, als würdest du so ein Windrad bauen und dann hält das die nächsten 300 Jahre oder so. Ja. Bei jedem Wind und Wetter. Ja, das Gegenteil ist ja der Fall. Die halten ja weniger lange als konventionelle Kraftwerke. Ja. Ja, aber Siemens hat trotzdem viel zu tun. Das ist aber ein bisschen auch das Problem. Sie haben eben in der Gassparte, bei den Gasturbinen, haben sie einen unheimlichen Auftragsschwung gekriegt. Und dafür brauchen sie aber, um das irgendwie sozusagen vorfinanzieren zu können, auch selber da irgendwie Kreditlinien und so weiter. Und was sie noch so auf der Kante liegen haben. Und dann wird das ein bisschen schwierig mit der Windgeschichte da. Ja, ist sowieso auf jeden Fall schlecht, wenn die Miese einfahren. Und das tun sie wohl. Könnte man jetzt vielleicht auch glauben, dass sie irgendwie Miese einfahren, weil sie die ja in einem längeren Zeitraum wieder zurückholen können. Ja, könnte man es akzeptieren eventuell. Aber das wird schon eng halt auch rechnerisch irgendwie mittlerweile. Aber ich habe die Lösung für unsere Wirtschaft. Mikada! Wir müssen endlich im großen Stil die soziale Infrastruktur ausbauen, Leute. Ach so. Windräder? Wir sollten in der Migrationsdebatte nicht darauf fokussieren, was möglichst hart klingt, sondern auf das, was möglichst viel bringt. It rhymes, you know? Was sie meint, ist aber nicht so klar, ne? Ja, nee, was sie meint, ist, jeder soll durchfinanziert werden, weil ansonsten ist es ja bringt aber nicht viel. Ungerecht. Ich weiß nicht, das Ding ist halt auch, soziale Infrastruktur führt halt auch dazu, dass die Leute halt auch weniger machen. Wir sehen es doch jetzt schon. Also bei uns, wir brauchen Degrowth. Doch gut, wenn die Leute weniger machen. Samstags ist der Bäcker in der Innenstadt zu, weil er niemanden findet, der Kuchen verkauft. Ja, geile Scheiße. Was wollen sie alles für Läden leer stehen? Also kann irgendwas nicht stimmen. Sollen sie doch den Kuchen vorher kaufen und gleich danach essen. Das ist ein dicker Hund, was die Frau Lang hier sagt. Soll er doch den Kuchen einfach rausstellen fürs Gemeinwohl. Ja. Wir haben jetzt 20 Jahre lang den Leuten einfach immer Geld gegeben und die haben nicht angefangen zu arbeiten oder sich zu integrieren. Was haltet ihr davon, wenn wir denen einfach nochmal mehr Geld geben? Weil das ist wenig, ist doch klar. Ja, ich glaube, das Hauptding, was sie halt damit immer meinen, ist ja dieses, wegen unserer super tollen Politik, um den Planeten zu retten, wird halt das Leben nur noch für Leute, die halt Geld haben, erschwinglich überhaupt. Und für so einfache Tätigkeiten oder so kannst du es dir eh nicht mehr leisten. Also lass mal im großen Stil die soziale Infrastruktur ausbauen. Anderes Wort für lass mal alle enteignen und als kluge, demokratische, den Willen des Volkes ausdrückende Expertenriege das Muss er sich aber ein Geld bisschen genau beeilen den halt. Leuten zu geben, die es verdienen, weil wir das ja wissen, weil wir ja deren demokratische Vertreter sind von allen. Und ob ihr es wollt oder nicht, ne, das hören wir auch ständig von so super, super noblen Menschen wie hier Adam Tose und so, dass das ja so ganz furchtbar ist, dass unser grauenvoller kapitalistischer Staat das Eigentum der Menschen schützt. Eigentum. Ne? Wir müssen endlich mal im großen Stil die soziale Infrastruktur hier aufbauen. Ne? Nicht das Eigentum verteidigen. Igitt. Ist ja total undemokratisch. Voll Teufel. Die Man kann Menschen gar nicht die Armut in leiden. der Breite Alles wird verursachen. teurer. Hallo, die Menschen leiden. Soziale Infrastruktur. Von Steve Stewart Williams, den habe ich auch ganz gern immer mal wieder als Quelle. Der hat auch mal ein Buch geschrieben, der Ape, Den an hatten wir das doch so. jetzt schon dreimal heute, oder? Ja, genau. Und deswegen habe ich mir von dem auch heute das Buch noch dazu gepackt. Ich muss sagen, ich habe die Art von Buch, das ist auch ein Genre für sich selber, einfach so Erzählung von Menschenaffen, wie Evolution zusammenkommt und wie halt du keinen so großen Grund hast für Glauben, sondern halt, wie halt die Wissenschaft die Welt erklärt und wie der menschliche Verstand und Kultur zusammengekommen ist und wie wir halt das Universum verstanden haben. Und ein anderes Buch ist da auch ziemlich gut, The Evolution of Everything, was fast spannender ist wie das hier, aber ich fand halt einfach im Genre von diesen evolutionären Erzählungen fand ich das ja auch nicht schlecht, auch wenn es ein bisschen trocken geschrieben ist, aber ich finde es gut, weil du halt, ja, du bist halt einfach viel vernünftiger und rationaler, aufgeräumter, wenn du halt auch einfach den Zeitraum kennst, wie Menschen vor 50.000 Jahren gelebt haben und wie weit wir gekommen sind. Das ist einfach eine wichtige Erzählung und daher das Buch. Also holt euch das, wenn euch einfach, ja, das Evolutionäre im Hintergrund interessiert. Also, ja. Ja, ist ja wesentlich, ne? Würde ich schon sagen. Oder Ja, genau. ich Also. zitiere da immer gerne Kutschera, der gesagt hat, dass sowas eben, dass solche biologischen Zusammenhänge viel zu sehr missachtet oder viel zu unterbelichtet sind, sozusagen. Ne? Er hat, glaube ich, auf den Ja, Hypergamie abgezielt, sowas. ich finde halt so Evolutionärpsychologie, kulturelle evolutionäre Theorie, finde ich halt immer mega interessant, weil du hast ja die ideologischen Konstrukte, sei es jetzt vom Feminismus oder von Männerrechtlern oder MGTOW oder Pickup-Artists und jeder hat da so seine Interpretationstäschchen von Realität und evolutionäre Psychologie ist auch nicht das Weisheitsletzter Schluss. Die haben auch ihre eigenständige Replikationskrise, aber ich finde halt, einfach vom Hintergrund der Evolution manchmal die Sachen sich auch anzugucken, einfach nicht schlecht. Also, weil es einfach einen Geist auflockert und man einen anderen Blick drauf bekommt und auch oft sieht, wie halt ideologisch verbohrt die Menschen auch oft sind. Also, Weil ihr evolutionäre Psychologie ist was anderes als Entwicklungspsychologie, oder? ja, Wenn ich ja. das richtig verstehe. Entwicklungspsychologie ist Kinder, Heranwachsende Genau. und Evolutionärpsychologie ist, dass du halt psychologische Konzepte nimmst und halt mit einer Evolutionslinse halt drauf guckst, wie hat es zu Fitheit geführt, Trade-offs, Eigeninteresse etc. pp. Also. Ja. Und da ist, wie gesagt, wenn euch Evolution interessiert, Evolution of Everything ist da auch ein ganz gutes Buch in die Richtung. Und dann seid ihr mit der Ape, dann ist The Universe und Evolution of Everything gut abgedeckt. Also. Ich frage mal die Frage aller Fragen. Gibt es das auch auf Deutsch? Oh, bestimmt ist so gut, Ja? es wird bald übersetzt, da bin ich mir Okay. sicher. Das ist noch Also, recht frisch, ja. ja, zum Glück 2, 3 Jahre. Also, wir brauchen mehr Hass im Netz. Viel mehr Hass. Ah! Dachte, wir müssen Hass wieder ernst, nee, Witz wieder ernster nehmen oder sowas, ne? Humor ernster nehmen. So. Biene Fliege. Genau, das sagt dir jemand nämlich zu diesem hier, weil leider kann man das hier eben nicht vernünftig anzeigen, aber das ist nochmal eine Zulage auf dieses hier, wo derselbe Mensch sagt, warum halten manche Leute nicht mal ihre dumme Fresse? Und es geht hier um einen Gastbeitrag von Ria Schröder von der FDP, vom progressiven Flügel der FDP, die sagt, warum gehen manche Leute nicht neben dem Studium arbeiten? Zu wenig BAföG, zu hohe Miete. Die FDP-Politikerin Ria Schröder 31 sagt, warum sie die Klagen vieler Studierender nicht teilt. Und das ist für diesen Menschen Anlass zu sagen, warum halten manche Leute nicht ihre dumme Fresse? Und wir brauchen mehr Hass im Netz, wie mehr Hass im Netz. Also ist er von Genau, demselben. so, ne? Genau, Ja, vor allem, das ist guck mal, dieselbe das ist doch ein Ding auch, Kind, oder was? das Ding auch mit, komm, such dir mal einen Job, schaff so ein bisschen was. Das dient ja auch dazu, die Leute ein bisschen zu humbeln und so ein bisschen mit den Füßen bodenständiger normal werden zu lassen. Ich sagte, viele Leute, die das Studium abgebrochen haben, wären die einfach vorher mal arbeiten gegangen, hätten sie es wahrscheinlich durchgezogen. Ich keine Ahnung. Ich kann einfach einen Aufruf, geh doch mal arbeiten, kann ich einfach nicht schlecht reden. Auch wenn ich Rhea Schröder nicht so arg mag. Also. Ja, ist auch so. Oder das hier, not a single sword between those eyes. Und dieser Typ ist hier der andere von diesen Champagner-Schlürfern von Der hat sich doch Wohlstand auf für die alle Perle, der hat Podcast. sich auf die Perle eingeschossen, oder was? Ein bisschen. Oder wie verstehe ich das? Er mag das nicht, was sie von sich gibt. Von Er was für mag das einem nicht. Podcast? Wohlstand für alle. Ja. Das ist, wo er Wolfgang zusammen Schmidt, mit ne? Wolfgang M. Schmidt Kommunisten Podcast macht, wo Die sie irgendwelche Cocktails Laienanalyse trinken. Wirtschaft macht oder Ich so, habe ne? das erste Mal gesehen beim Holger und ich dachte zuerst, er hat das irgendwie so hingeschnitten, dass die da irgendwie, das, aber die saufen ja da wirklich immer irgendwelche Cocktails und geben irgendwelche Weisheiten von sich, wie die Welt funktioniert. Oh, das müssen Ey, wir das aber ist ja auch mal machen. übelst peinlich. Das ist ja sowas von peinlich, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und diese Scheiße wird echt geguckt von Leuten. Und also Leute nehmen echt ihr Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge von diesen zwei Marxisten Das ist und ihrem geil. Scheißdreck, Vor während allem, sie da irgendwie Cocktails schlürfen. ich finde es bei der Linken auch mega lustig, dass sie halt so einen harten Fetischismus einfach für Karl Marx haben. Einfach so ein random Wissenschaftler in Ökonomie, was ein Ja. junges Fach ist, und einfach so random eine Position und eine Person rausgreifen und dann irgendwie das zum Fetisch erklären. Weil es ist ein Fetisch, niemand liest ihn, jeder Ja, aber die erwähnt magst du ihn. Und jeder Werttheorie. muss ein Marxist sein, damit er Street Cred im linken Lager hat. Und es ist halt so, keine Ahnung, so, da gab es noch andere Leute. Ja, und wenn jetzt hier mal irgendwer sagt, mach doch mal ein bisschen was, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was diese Ria Schröder da irgendwie groß gemacht hat. Also mein Eindruck von der ist eigentlich, dass sie so ein privilegierte, Ich fand die ja, aus einem U-Boot. guten Ich Hause dachte, irgendwie ich ist. hatte bei der immer das Gefühl, dass sie ein U-Boot ist von den Grünen, die die FDP kaputt macht. Das hatte ich immer als Eindruck Ja, ich vielleicht glaube, die geübt. kommt aus so einem Hamburger grünen Bürgertum, ja. Ja, genau das dachte ich. Aber Ist vielleicht mein liege ich auch Eindruck, falsch. ja. Keine Ahnung. Und ja, also. Und die ist jetzt, zu der soll man jetzt sagen, mehr Hass im Netz, weil die sagt, ja, tu doch mal ein bisschen was irgendwie und fordere nicht nur Sachen, weil das ist ja für den gewöhnlichen deutschen Marxisten heutzutage, du willst, dass ich Sachen, du willst, dass ich was tue für mein Leben, das ist Faschismus. Mit meinen Händen eine Forderung zu stellen, wo längere man die Zeit Konsequenzen am nicht durchdacht hat, Stück. das ist so ein bisschen Mode auch, Die ne? anderen Menschen sind mir doch alles schuldig. Also ich fand es halt klasse, als man noch eine Ausbildung machen musste, bevor man studieren gehen konnte. Dass man dann noch richtige Arbeit kennenlernt, bevor man dann ein bisschen Bücher wälzen darf. Weil das Ding ist, Ja. studieren ist schön wichtig und richtig Das und musst du gut, heutzutage Wissenschaft. ja noch machen, Aber wenn du Fahrlehrer werden willst, ne? es Dafür ist ist es halt. wirklich eine Voraussetzung. Du kannst nicht Fahrlehrer werden ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ja, also, weil es halt Luxus ist, studieren ist immer ein Luxus. Keine Ahnung. Andere Leute müssen arbeiten und sich ernähren. So. Die Zeit haben, studieren Nö, zu es gibt ja können. auch genug Studierende, die wirklich auch, also ich habe schon auch Leute hier kennengelernt in Gießen, die ihr Studium auch erarbeitet haben. Das will ich mal gar nicht irgendwie Ja, genau. verneinen. Ja, kommt halt immer drauf an. Ne? Aber es gibt halt teilweise auch echte Leute, die dann meinen, irgendwie, sie haben das einfach verdient, das Geld anderer Leute halt damit, weil die halten auch hier die Gesellschaft am Laufen durch ihre marxistische Kritik. Was wären wir denn ohne die? Genau. Da müssen wir mal die soziale Infrastruktur ein bisschen hochfahren für die. Gibt noch tolle Nachrichten von Twitter, jetzt hier von mehreren Accounts, inzwischen schon in Dagestan, in Russland, hat sich angeblich jetzt um den Flughafen ein Mob versammelt, der die Passagiere zu kontrollieren verlangt, um zu schauen, ob da Juden dabei sind. Ah, cool, Pogrome, krass, dass es sowas noch gibt. Die haben hier ein Bild von einem Typ, den sie irgendwie anscheinend für einen halten, und dann ruft er halt, ich bin Usbeke. Ja. Nehmt seinen Pass, durchsucht sein Telefon. Also siehst du jemanden, der sein Telefon durchsucht hat. Heftig. Ja. Richtig heftig. Also Spaß pur auf der Welt. Ja, vor allem auch auf die Attacke von der Hamas. Also, weißt du, als Reaktion, dass du eh schon unter Feuer stehst, wirst du noch mal mehr angegangen. Also. Der Iran hat heute Nachmittag auch gesagt, Israel habe mit seinen Angriffen eine rote Linie überschritten. Ah, das wird ein Spaß. Wir haben, wie viele Schiffe im östlichen Mittelmeer inzwischen. Sieht aus wie ein Aufmarsch. Und Israel hat verlautbart, dass von 239 Personen, die als Geiseln genommen wird, noch 40 vermisst sind. Heftig. Nee. Bleibt einem nichts, als in den Wald zu gehen eigentlich. Ja. Wenn man sich den ganzen Wahnsinn nicht mehr geben will. Ja, Geht in den Wald. Was ich auch noch sagen wollte, bevor wir zum Verabschieden kommen, Ruhe in Frieden, Gunnar Kaiser, FM-Chat. Oh ja. Ja. Ja, der Gunnar. Ja, vor allem der Gunnar, der hatte immer ziemlich gut gemachte Videos auch, und das ist ein Haufen Geschäft und Arbeit, die er reingesteckt hat. Mhm. Und die Marge ist ja auch nicht so groß, dass du was dafür zurückbekommst. Und ich finde einfach den Beitrag, den er zur Öffentlichkeit, zur Debatte geleistet hat, schon enorm. Also krass, wie gut auch die Videos immer waren. Ich habe da echt meinen Hut gezogen, weil ich lese ja selber auch viel. Ich bin so ein halber intellektuell hasse ich als Wort, aber halt so ein Buch nah, und ich fand es krass, was er da geleistet hat. Also, und er ist ja, glaube ich, auch neben uns bisher der Einzige, der sich überhaupt mit Wolfgang M. Schmidt, wo wir das hier gerade sagen, Kumpel hier offen hatten, überhaupt beschäftigt hat. Ne? Aber er hat ja dieses lustige Video mal gemacht, wo er so einen auf Wolfgang M. Schmidt hier Ballermann 6 kritisiert hat. Nee, mit so hochtrabender Stimme. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht über Wolfgang, aber das war nicht so toll. Und irgendwelche Marxismus-Zitaten, ja. Ja, wir müssen das auch mal wieder machen, weil irgendwie, ich habe in letzter Zeit wieder viel geguckt von ihm, und es ist alles wirklich immer noch so krass übel. Also, das machen wir. Und das sollte eigentlich unsere neue Republika werden, weil, also, dieser Wolfgang... Ja, genau, Futter für die Sonderstreams, das gibt's genug. Das geht eigentlich gar nicht, was der da so... Also es kann nicht unwidersprochen stehen bleiben. Ja, auf seinen Paw Patrol-Beitrag, auf den freue ich mich auch. Ja, ja, ich wollte es eigentlich nicht erzählen, nicht, dass die Leute sich den schon angucken oder so. Nein. Aber jetzt, wo du es schon gesagt hast, ja, Ebel hat mich darauf hingewiesen, und ich habe mir echt Paw Patrol, den Film, angeguckt, damit ich eine informierte Kritik auf ein Wolfgang im Schmidt-Video machen kann. Ja, meine Tochter hat Paw Patrol immer ziemlich abgefeiert. Also die fand es immer ziemlich cool. Was mich beim Gunnar echt immer gefreut hat, war, dass er wirklich so ein respektvoller, zurückhaltender und eben nicht so voll von sich selbst, nicht so aggro oder irgendwas. So. Ja. Krass, was er geleistet hat. Also, ich glaube, die Kohle, die er damit verdient hat, hat er zum Rest da wieder reingesteckt, und als es dann irgendwie einigermaßen lief, ja, dann wurde er dann auch schon wieder von der Monetarisierung, glaube ich, ausgesperrt, oder? Ja, ausgesperrt war er nicht, aber ich meine halt... Der hat ja noch Bücher geschrieben, und er war ja auch eigentlich Lehrer, bis Corona kam. Also hat er nicht vom YouTube-Kram gelebt. Ich meine nur, die Arbeit, die er sich gemacht hat, die wird auch nicht so hoch entlohnt, würde ich behaupten, von außen stehend. Im Sinne von, er hat sich einen Haufen Mühe gemacht, und das sieht man einfach in den Beiträgen, die er gemacht hat. Also, und das ist halt, finde ich, was Selbstloses, weil du kannst ja in derselben Zeit auch rumsitzen und Fernsehen gucken und gar nichts machen, und weiß ich nicht. Und ich finde es halt krass, dass er sich hingesetzt hat und dass er halt einfach im freiheitlichen Lager einfach Akzente gesetzt hat, die auch notwendig waren und gut gemacht waren. Für ihn ist es halt schade, dass er, egal wie die Sache ausgeht, die Früchte halt nicht ernten wird können. Ne? Ja, genau. Es ist klar, irgendwann wird in jeder Stadt auf dem Platz der Freiheit ein Weltraumaffendenkmal stehen, weil wir halt von vornherein gesagt haben, wo es lang geht. Wir werden ja, das auch noch mitkriegen, aber Gunnar kann es leider nicht mehr mitkriegen. Und das ist eigentlich, es wird in etwa so aussehen wie das Bild, was wir jetzt gerade einblenden. Das Artist Rendering. Ich sehe noch gar kein Bild. Ach so, mein Stream ist wegen dem ganzen Durcheinander. Ja, ja, es ist wieder das AI-Bild mit den königlichen Affen. Ja, das war schön, dabei zu sein. Das hat gut getan. Hat Spaß gemacht. Ja, Grüße gehen auch raus an den Price. Ne, der wird sicherlich auch bald wieder bei uns zu Gast sein. Zu Gast? Ja, falls ihr ihn zurück an seinem angestammten Platz. Wollte ich ja sagen, nicht, dass er jetzt länger ausfällt. Ihr seid eigentlich alle nur meine Gäste hier. Ich bin der. Danke, Chris. Wir werden hier ausgehalten. Ich fühle mich auch jedes Mal voll auf der Kippe. Ich als einziger und letzter verbliebener Original Weltraumaffe, Streamer hier. Wie ist denn der Weltraumaffe entstanden? Wisst ihr das noch? Ja, den hat der Mond vorgeschlagen. Ach so. Weil er dieses Zitat aus Fight Club hatte. Nee, war das nicht ich? Das ich glaube auch, dass es eher Abel war. Das ist kein Streit. Okay, dann hat Abel das gesagt und Mond hat gesagt, ja super. Aber ist auch schon wieder so lange her. Ich war ja für Fremen. Ja, da kann ich mich auch dran erinnern. Ja. Fremen. Ja, Fremen wäre auch gut gewesen. Ey, Alter, da hätten wir den ganzen Dune-Scheiß. Da hätten wir den ganzen Hype. Was glaubst du, was das Zufallskrieg? Vielleicht sollten wir noch mal ein Jahr einfach uns Fremen nennen. Einfach so zum Spaß. So. Weltraumaffen heißt jetzt Fremen und dann nach einem Jahr wieder zurück. Oder wir nennen uns einfach X, wie wäre das? Ja, oh Gott, X. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Weltraumaffen? Fällt mir bei Twix gerade ein. Geschmack, glaube ich. Ihr fördert, was der Freiheit zerschmettert, was ihr schadet. Lasst dich nicht gendern und geht in den Wald. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf, geht auf thatsafespace.net und abonniert das Mammon Magazin, es ist sehr gut. Und den GamerGateBlog.de natürlich. Das und ich habe immer noch nichts. Nee. Ja, mach doch auch eine Website auf. Kulturmarxismus. Macht's gut. Haut rein.